Jungs, ihr müsst mich vor mir selber schützen. Warum das? Was gibt's denn? Ich hab Spare Money und bin in Konsum-Deep Dives gerade. Oh ja, aber ich sehen, dass du dich für diesen Ding begeistert hier, für den Mr. FPGA. Dominik, ist so Weihnachten, ja, also, gönn dir. Den habe ich tatsächlich schon bestellt. Das ist ziemlich geil mit Oldschool Gaming und so, aber ja. Ich bin jetzt in viel tiefere, wie nennt man das? Den Johannesgraben des Konsums bin ich abgestiegen. Ich möchte gar nicht drauf eingehen. Aber es ist, ich muss wirklich, also so muss sich irgendwie jemand fühlen, der den Alkohol im Haus versteckt. Ich habe jetzt wirklich ein paar Seiten für mich selber gesperrt. Okay, aber geht's dir gut damit? Es geht mir super. So, mir würde es schlechter gehen, wenn ich es tatsächlich bestellt hätte und jetzt auf mein Konto schauen müsste. Okay, aber gut. Lass es mich so ausdrücken, ich weiß jetzt, was ihr mir zum 40. Geburtstag schenken dürft. Das steht ja auch bald an. Wie fühlt es sich mit kurz vor 40? Also ist das eher so ein, dann 40, kein Bock? Oder naja, eigentlich bin ich jetzt schon so halb 40, weil ist ja nicht mehr so lang hin? Oder wie fühlt sich das für dich an? Also ich gebe ganz gerne meine Standardantworten. Ich habe das, glaube ich, auch tatsächlich in diesem Podcast schon ein, zweimal erwähnt. Der Jürgen und ich hatten einen Freund auf Arbeit, der mit 23 Jahren an Magenkrebs gestorben ist. Ja. Und ich habe mir geschworen, dass ich mich niemals, niemals über mein Alter beschweren werde. Gott weiß, ich beschwere mich über andere Sachen, aber ich werde mich garantiert nicht beschweren, dass ich alt werde. Ja. Das Großartige finde ich ja wirklich, etwas, was ich nicht gedacht hätte, dass ich mal in dem Alter, in dem ich jetzt bin, sagen würde, ist, ich bin einfach fucking zufrieden mit dem Alter. Wenn alle immer sagen, oh, ich will gerne nochmal 18 sein, denke ich mir so, nein, ganz sicher nicht. Nein, also mal von diesen ganzen körperlichen Leiden abgesehen, ne? Es ist echt, es hat so viele Vorteile, in der Blüte seines Lebens zu sein, so wie wir jetzt. Ich genieße das auch. Ja. Was für ein schöner Anfang. Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen, Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und Sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, wir sind's. Hier sitzen, beziehungsweise stehen mal wieder verteilt durch die Republik beieinander. Fernab, via LTE zugeschalten. Das bin ich, der Jürgen. Aber warum bist du denn per LTE? Warum hast du LTE-Zuschaltung? Das habe ich irgendwie komplett verpasst. Ich weiß nicht, mein WLAN. Ist der Reichtum ausgebrochen? Mein WLAN hier im Keller ist schlecht. Oh. Okay, alles klar. Aber nicht aus dem Keller ist uns zugeschaltet. Der Dominik. Und via normalem Kupferkabel zugeschaltet auch der Film. Langweilig. Erzähl, Jürgen, was gibt's denn? Die Missionarstellung unter den Verbindungen. Jens, wir müssen über dein Ausgabeverhalten sprechen. Also ich bin etwas geplättet, wenn ich auf mein Konto sehe und die Spende von unserem Hörer Jens dort sehe. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob er nicht einfach ein Komma falsch gesetzt hat, aber das war sehr, sehr großzügig. Vielen Dank dafür. Es war eine Summe, wo ich im Kaufrausch nachts um 11 besoffen bei Amazon wirklich nicht einfach klicken würde. So viel war das. Herzlich willkommen bei der Kategorie Besoffen bei Amazon. Von und mit Dominik. Ja. Schöne Grüße an die Julia an der Stelle auch. Und was haben Sie gestern Nacht nicht bestellt? A. Ein aufblasbares Pony. B. Ein Kartenspiel, die größten Diktatoren aller Zeiten. Oder C. Eine Flasche Bourbon Whisky für 37,99? Da würde ich nicht zögern. Glaube ich. Schnäppchen. Ich bin ein großer Fan vom Lidl-Gin unterdessen. Lidl hat hervorragende Gins. Für wenig Geld. Chin ist nicht mal. Oder Aldi tatsächlich auch. Discount im Allgemeinen. Ich bin wirklich drauf gekommen, dass es relativ unnötig ist, teuren Gin zu kaufen. Überzeugt mich vom Gegenteil. Sehr gut, sehr gut. Also ihr müsst uns weniger Kohle überweisen in Zukunft. Der Dominik ist jetzt auf Discounter-Gin umgestiegen. Alles gut. Wo ich doch vorher nur irgendwelchen Gourmand Weinbrand getrunken habe auf 8 Kosten. Ich nehme lediglich Schnaps aus Schnapspralinen zu mir. Ja, Ja, also ich habe es ja euch schon angekündigt, wir müssen uns ein bisschen sputen. Wir müssen, glaube ich, ganz kurz sagen, wie jetzt so das zeitliche Paradoxon sich wieder entfaltet im Podcast. Denn wir nehmen tatsächlich heute auf am Tag vor Heiligabend. Jetzt hätte ich beinahe gesagt vor Weihnachten, was natürlich vollkommen falsch wäre. Heute ist der 23., aber ihr hört das erst im neuen Jahr. Also das ist jetzt wieder so, da müsst ihr jetzt mit leben, dass wir wahrscheinlich hier so ein bisschen in Weihnachtsfeier eine Festtagsstimmung hier. Happy New Year 2021! Ja, das wird echt Zeit, dass wir dieses Drecks 2020 hinter uns lassen, ganz ehrlich. Ich finde es mal schön, wie jeder denkt, dass 2021 besser wird. Ja, wahrscheinlich wird es besser, aber wir haben ja nichts anderes. Dieser schöne Irrglaube, dass Dinge immer besser werden, nur... Wir haben ja nichts anderes. Aber doch, tatsächlich bin ich positiv gestimmt, denn es könnte tatsächlich sein, dass wir diese Sache mit den T-Shirts, die ist ja jetzt sehr, sehr gut gelaufen und da waren die Leute sehr, sehr angetan und begeistert. Und wir waren auch angetan und begeistert, dass die Leute angetan und begeistert waren. Wir haben da sehr viel Freude rausgezogen. Ja, du vor allem. Du hast ja auch nicht so wahnsinnig viel Arbeit damit gehabt. Also ich würde mich gerne an der Stelle auch nochmal bei meiner Tochter bedanken, die das Thema Versand fast schon allein in ihre 10-jährigen Hände genommen hat. Ohne Witz. Und dass die einfach die Dinge, die ich noch produziert habe dazu, alle gegengecheckt habe, was mir schon auf den Geist ging beim Produzieren. Nicht wegen des Inhalts, sondern wegen der ersten 10 Sekunden Audio. Ja, also Leute, wenn ihr einen QR-Code in eurem Paket hattet, dann bitte scannt den auch. Da verbirgt sich vielleicht mehr dahinter, als ihr im ersten Moment denken. Und solltet ihr ihn schon weggeworfen haben, dann schreibt uns eine Mail. Das ist ja ein Win-Win. Erstens kann sie sich jetzt in der Dankbarkeit unserer aller Dankbarkeit suhlen. Und zweitens ist sie vielleicht endlich mal gefordert worden, weil ich glaube, sie wird wenig gefordert, weil sie ganz nach Papa kommt. Ja, endlich mal. Sie hat sich schon ein Weihnachtsferienprojekt gewünscht und ich meine, das ist jetzt leider schon wieder vorbei, aber das ging wahrscheinlich schon in Richtung Weihnachtsferienprojekt. Ja, ist jetzt also cool. Überschaubar jetzt gewesen vom zeitlichen Rahmen her, ne? Ja, nochmal wirklich aber vielen Dank an alle, die bestellt haben, an alle, die noch da irgendwie extra ein Trinkgeld mit draufgelegt haben. Meine Frau hat ein bisschen geflucht heute bei der Buchhaltung, aber das ist vollkommen okay. Mir war es das wert. Vielen Dank für eure Großzügigkeit. Das macht echt Spaß, für so Leute Podcasts aufzunehmen. Das meine ich echt so. Klingt jetzt platt und abgedroschen, aber das meine ich wirklich. Jetzt habe ich sie sprachlos gemacht. Ja, aber mir geht's auch immer so, wenn ich, das klingt auch wieder so doof und abgedroschen, aber wenn ich Kommentare lese oder Bewertungen, weil es einfach so ein, da kommt etwas zurück aus diesem Ding, wo man etwas hinsendet. Weil wie gesagt, ne, ich erzähl's immer wieder, Theater spielen und Co., singen, du bist auf der Bühne, du hast ein Publikum und wenn du da so losgelöst bist und wir haben ja nicht mal jemanden, der das gerade live hört, ist es halt ganz, ganz toll und wertvoll, wenn da was zurückkommt. Und ich meine, so ein frenetischer Applaus ist halt auch einfach nicht persönlich, weißt du? Das ist halt einfach so diese Masse an Leuten. Wenn jetzt 4000 Mann applaudieren, halt 10 Minuten lang, das ist halt schon schön. Aber es ist halt nicht dasselbe, weißt du? Aber jemand, der live hört, das ist ein sehr gutes Stichwort. Ganz kurz noch danke auch an den Bücherspender. Ich habe einige Bücher bekommen, jetzt kurz vor Weihnachten. Auch dafür. Aus Edgar Wallace Horrorfilm, der Bücherspender. Der Bücherspender. Es war eine Spenderin. Mit der roten Peitsche. Aber eigentlich wollte ich auf das Stichwort mit der roten Peitsche. Stichwort Live-Zuhörende eingehen, weil Philipp, du könntest jetzt einfach mal den Studio-Link-Code anrufen, den ich hier vorhin gegeben habe. Ja. Denn es da, der Punkt da, da, ist, da, da, da. Jürgen hat mir vorhin einen Code gegeben. Allerdings ist es kein registrierter Pro-Studio-Link-Account. Das heißt, ich habe einfach keine Ahnung, hinter wer sich jetzt hinter dem Kürzel Überraschungsgast_in verbirgt und ich klicke jetzt einfach Barack Obama auf macht gerade sehr viel Werbung für sein neues Buch. Und hier ist Barack, Barack Obama. Ich versuche anzurufen in 3, 2, 1, Klick. Ist das spannend. Oh Gott. Und die Frage ist, KFC mit Ihrer Bestellung? Noch. Hallo? Hallo? Ah, sehr schön, es funktioniert. Hallo Annemarie. Hi. Hallo. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. So, die anderen beiden haben überhaupt keine Ahnung, was jetzt passiert oder warum du hier bist. sehr gut. Hauptsache, du weißt es. Ich denke, ich erinnere mich. Willst du uns jetzt heiraten? Nein, Leute. Das ist eine Standesbeamte. Ich bin leider schon verheiratet, es wäre illegal. Nein, du bist die Standesbeamte, die uns drei verheiratet, aber ich glaube, so, das ja, nicht. Ach so, ja, gut. Ich möchte bemerken, Dominik, dass deine Chancen anscheinend nicht so schlecht stehen, wenn Annemarie schon das Wort leider benutzt. Okay. Ich weiß ja gar nicht, wie das jetzt ist, so in Corona-Zeiten, ob man auch so remote verheiraten darf. So, wenn einer vielleicht in internationalen Gewässern ist und dann kann der ja Kapitän ja die Leute verheiraten. Vielleicht geht das ja auch. Oh, das sehen wir ja auch im Bild. Sehr schön. Fantastisch. Hi. Aber du bist nicht irgendwie Teil der Band Annenmai Kanterit, oder? Kanterreit. Nee. So, das wäre jetzt die zweite Assoziation, die ich noch habe. Okay, I'm out. Ich habe echt keine Ahnung. So, ja, aber hallo, dann, schön, dass du da bist. Dann jetzt. Hallo. Ich tippe auf den Bereich Illustration. Oh. Woher? Kennst du Annemarie? Nein. Nein. Der Philipp ist ein alter Errater. Das ist echt furchtbar. Es ist wirklich furchtbar. Also, bevor der Philipp noch wirklich draufkommt, was wir hier vorhaben. Ich habe es ja gerade schon erklärt, wir sind in diesem zeitlichen Paradoxon. Für uns ist jetzt Weihnachten und ich habe meinen beiden Mitpodcastenden ein Geschenk, also ich habe es überreicht. Also ich habe es nicht gemacht, aber ich habe es überreicht. Und jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, wenn ihr beide mal die Pakete hervorholen könntet. Vor allem darf ich bemerken, dass du ein echter Schlingel bist, dass du gesagt hast, nee, das ist irgendwie kein Geschenk von dir, das ist was anderes, das ist was für ein Podcast, sodass ich keine Chance hatte, jetzt vernünftig zurückzuschenken. Du musst nicht zurückschenken, so war das nicht gemeint. Ja, für mich aber schon. Du, also ich habe dieses schlechte Gewissen, das musst du dir einfach mal abgewöhnen, okay? Du lebst dich so viel einfacher ohne, es ist unfassbar. Dominik hat es in Gülden eingeschlagen, wenn ich es richtig sehe, und ich in Rot. Jetzt ist meine Videoverbindung zu euch weg. Ja, wir sehen auch dich nicht mehr, aber das ist ja egal für unsere Hörenden. Aber ich wollte euer Gesicht ja sehen. Okay, aber wir müssen es jetzt einigermaßen synchron machen, sehe ich das richtig? Was hast du der Abendfrau eigentlich gezahlt, dass sie hier sogar noch mit live dazugehen muss? Ich hoffe, genügend. Sie hat darum gebeten. Wenn er nicht gut genug gezahlt, dann komm doch mal auf uns zu. Du kannst auch eine anonyme Mail schreiben. Nein. Annemarie hat darum gebeten, dabei sein zu dürfen. Dann habe ich gute Beziehungen zur Polizei. So, Achtung. Ich habe hier ein Glas stehen, ich muss ein bisschen aufpassen. Also ich reiß das jetzt mal auf, okay? Ist eigentlich auch was ganz Schönes. Das ist so spannend. Stimmt, mach ich auch. Komm, weg mit dem Messer hier. Wird gerissen. Und ich drehe das extra hier ein bisschen hin. What the fuck? Wie geil. Okay. Okay, es handelt sich um ein berahmtes... Es ist eine Collage. Oh, erstens ein Shirt. Naja gut, das hast du ja, das wusstest du ja. Das habe ich ja selber bestellt. Das habe ich nur ganz praktisch damit rein. Ein Halter, ich vermute, es handelt sich um ein Bild. Ich hole jetzt mal ein Messer, weil das ist tatsächlich sehr, sehr feste Alufolie, die da drum ist. Oh mein Gott, holy shit. Ich gehe kaputt. Okay. Also es ist eine Collage von allen möglichen Figuren und Geschichten, die wir schon scheinbar hatten. Ich sehe noch nicht alles, weil es gerade mich sehr blendet, weil es noch komplett in Folie gepackt ist. Aber das wickele ich jetzt hier mal aus. Ah, das ist hier Alu. Das heißt, es ist auch ein bisschen robuster, hoffe ich. Wenn ich das ist Alu-Dibond, das sollte ein bisschen was aushalten. Sehr gut. Großartig. Also ich sehe unten... uns drei versammelt um ein Buch, aus dem Jürgen offensichtlich gerade uns vorliest. Und dann, oh mein Gott, einfach alle möglichen Figuren aus unseren Stories. Ah. Ich bin gerade. Also würdest du sagen, dass du schon ein bisschen so Talent hast als Illustratorin? Würdest du das so allgemein unterschreiben? So? Ja, dann habe ich in der Kreativbranche schon den richtigen Job gewählt. Sehr, sehr, sehr, sehr gut. Ich bin nämlich CEO einer Firma. Also sehr geil. Ich vermute jetzt mal ganz stark, dass du die Zeichnerin dieses fantastischen Werkes ist. Ich stelle mir vor, wie der Jürgen eine Vorgabe gegeben hat und irgendwie einfach nur so Strichmännchen und dann immer dazu muss das und das erleben. Noch nicht mal das. Muss das und das repräsentieren. So. Noch nicht mal. Sehr, sehr geil. Auch links oben der Typ, wie er einfach, die Person, die da durch die Wolken fliegt und noch so guckt. Oh Mann. Ja, was erkennt ihr denn? Hängt der Mary. Charlie Brown. Ich gehe kaputt. Charlie Brown links hinten. Oh Mann, es tut mir gerade sehr leid, dass ich jetzt keinen geilen Audio-Content liefere, aber es ist einfach zu gut, das ganze Ding. Ich hoffe, wir können es irgendwie online stellen, dass die Leute sehen lassen können. Irgendwas sagt mir, dass der Jürgen das schon längst vorbereitet hat. Ja und nein. Also ja, ich denke, Annemarie, außer du widersprichst mir jetzt, ich denke schon, dass wir das auch auf unsere Webseite packen werden und in die Shownotes. Ja, klar. Und vielleicht machen wir da auch noch das eine oder andere in Zukunft damit, mit einzelnen Motiven oder mit dem Gesamtmotiv. Aber ich finde, das ist eine fantastische, also ich war sehr gerührt, als ich das gesehen habe, das erste Mal. Das ist eine wunderschöne Zusammenfassung von jetzt fast 4 Jahren, und es ist fast schon schade, dass neue Folgen da nicht automatisch irgendwie mit dazukommen. Annemarie, da müssen wir, glaube ich, nochmal verhandeln. Aber es ist echt, es ist einfach, ich bin vollkommen baff selber nach wie vor. Aber und ich kenne jetzt schon ein paar Tage. Jetzt muss ich mal ganz kurz nachfragen, so, wie kam das jetzt zustande? Also ist das jetzt quasi etwas, was natürlich entstanden ist über die Jahre, oder hat Jürgen das in Auftrag gegeben, oder ist das was, hat er dich gezwungen, alle Folgen nachzuhören? Nee, das war tatsächlich so, dass ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge das mal war, aber irgendwer hat dann gesagt, falls ihr zeichnen könnt, dann meldet euch, was ich dann getan habe. Schuldig, im Sinne der Anklage. Ja, genau. Und dann hatte ich so Kontakt mit Jürgen und dann haben wir das ein bisschen besprochen. Und ja, was ich dann halt letzten Endes als Ausgangsmaterial hatte, war zu ein paar Episoden so Wünsche, wer grob ungefähr gezeichnet werden sollte und wie. Nicht zu allen, aber ich habe dann teilweise eh schon selber Ideen gehabt, teilweise nochmal nachgehört und dann ein bisschen Recherchearbeiten gemacht, wie, was weiß ich, in der britischen Armee im Zweiten Weltkrieg, wie sahen da die Uniformen aus, was hatten die Leute für Motorräder und solche Sachen. Und dann ja, ist das entstanden. Herr Van, der Detailreichtum ist auch wirklich fantastisch, ne? Das kann man also jetzt nur schwer... Auch grad das ich muss wirklich gerade aufpassen, dass ich mich jetzt hier noch auf den Podcast konzentriere, weil ich bin völlig gefesselt von diesem Bild. Das sind so viele. Ich schilde jetzt einfach mal meine Gedankenreihenfolge, weil es, dass wir mal, der Jürgen liegt uns schon seit Jahr und Tag in den Ohren, wie mit 1000 anderen Themen. Was denn auch mal geil wäre, halt Illustration und so und Comics und bla bla. Also in 100 Jahren, wahrscheinlich hat er es die letzten zwei Mal, als er es gesagt hat, war er schon längst in Kontakt mit dir, der Schlingel. Und ich habe tatsächlich jetzt vermutet, dass er halt jetzt mal hier freelance-mäßig einfach eine Illustratorin gesucht hat und das in Auftrag gegeben hat. Mhm. Aber das ist ja weit gefehlt. Also das ist ja wirklich, der Philipp hat es gerade angedeutet, das ist ja ein Detailreichtum und eine Genialität dieser Zeichnung. Das sieht man, und es mag eine Unterstellung sein, auch die Begeisterung für Ach heraus. Und ich bin schwerstens begeistert und ich nehme meinen virtuellen Hut vor dir. Vielen herzlichen Dank, ganz, ja, ganz toll. Ey, Hammer. Können wir jetzt so eine Stunde Pause machen, dass mir dieses Ding jetzt einfach in Ruhe angucken? Erstmal rausfinden, ja, wo deswegen ist auch eine kurze Folge. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass auch ich noch nicht alles entdeckt habe, weil da ist wirklich, da sind so viele Details mit drin und so viel Liebevolles und so viel Kleinigkeit. Und so viele versteckte Dinge, das kann man, glaube ich, wirklich stundenlang erkunden, dieses Bild. Wahnsinn. Also, das also ist ungelogen in den Top 5 meiner Dinge für 2020. Also das wird, wenn ich auf dieses Jahr zurückblicke, in den Highlights auf jeden Fall sein. Hey, aber hallo. Holy shit. Mein Ergebnis auch, ist in einem Jahr. Das klingt jetzt vielleicht so kitschig, aber weil es auch irgendwie so ein bisschen so ein, hey, das hatten wir alles. Und ich auch so, hey, wer ist denn das da hinten? Ach ja, da hatten wir eine Folge drüber. Und das, warum ist da ein Schwein? Ach ja, Schweine vor Gericht. Und warum, ach, das ist ja die Person. Also so ein, huch, das haben wir alles schon erlebt. Fast so ein bisschen wie so eine... wie ein Klassenfoto, ein bisschen so. Auch. Ja, weniger wie ein Klassenfoto, weil es eher was Zeitliches im Verlauf hat, so eine Art, so weit sind wir schon gegangen. So, du stehst plötzlich auf dem Berg und siehst die ganzen Wege und Hütten, die du abgegangen bist, bis du hier hochgekommen bist. Aber ich habe direkt die nächste Competition jetzt im Kopf. Ich würde vorschlagen, so die neue Folge released am 1.1. Und wer im Neujahrssuff, wobei dieses Jahr wird es ja nicht so ein Eichersuff sein, weil keiner Silvester feiert, oder quasi, umso schlimmer, dann die an dem Tag mitgepostete Variante als erstes alle Folgen zuordnen kann und quasi das Anne-Siegel kriegt, ja, der kriegt mal wieder irgendwas. Ja. Jetzt muss ich mit meinen beiden Mitstreitern noch ausklabüßern, was er bekommt, aber ich würde sagen, wir machen eine Competition draus. Naja, also wenn das jemand macht, dann lege ich nochmal so einen Alu-Dibond-Druck in der Größe, nochmal drauf. Wow, wow, wow. Also das ist gerne auch handsigniert. Und die Künstlerin ist die Jury, okay? Ja, wahrscheinlich ist Annemarie die Einzige, die sagen kann, ob es stimmt oder nicht. Ja, wahrscheinlich. Ja. Das ist ein Predator im Hintergrund, an den kann ich mich nicht erinnern, dass der vorkam. Annemarie, vielen, vielen herzlichen Dank. Du hast wirklich alle Erwartungen, die ich hatte, weit, weit übertroffen. Und ich hoffe, ich kann dir das in irgendeiner Form auch irgendwie auch mal wieder heimzahlen, im positiven Sinn. Wenn du magst, darfst du gerne noch ein paar Minuten bleiben und wir machen noch ein kurzes Spielchen. Wenn du Lust hast, darfst du gerne noch ein bisschen mit uns abhängen, bevor wir dich wieder rauswerfen. Ja, klar, gerne. Das wissen die anderen nämlich jetzt auch noch nicht, denn um jetzt eine thematische Brücke zur heutigen Folge zu bauen, im Laufe der Folge kommt nämlich eine bereits verstorbene, berühmte Person vor. Und jetzt habe ich mir gedacht, warum leiten wir die Folge dann nicht einfach mal mit einem Mini-A ein? Oh. Philipp, ja. Erklären Sie die Regeln. Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach, wie immer gibt es 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Sehr gut. Nur, dass wir das mal in Ach sind. Unbedingt auch mitraten. Erstens, meine Frau war zum Zeitpunkt unserer Hochzeit nicht nur 8 Jahre älter als ich, sondern auch im 3. Monat schwanger. Also vermutlich war sie auch später noch 8 Jahre älter als diejenige Person. Aber der Fokus liegt auf schwanger. Vielleicht hilft euch der zweite Hinweis weiter. Ich wurde überdurchschnittlich alt und ich verfluchte durch eine Grabinschrift vorsorglich jeden, der es wagte, meine Gebeine oder Grabbeilagen zu schänden. Mit Erfolg, mein Grab ist bis heute unberührt. Also es ist nicht James Brown, weil der wurde, glaube ich, 3-mal exhumiert wegen Erbschaftsstreit und seine Beine wurden, glaube ich, abgesägt. Das stimmt, das habe ich auch gelesen, dass das abgeht. Ist vollkommen korrekt, Dominik. Drittens. Überhaupt keine Ahnung. Angeblich bin ich dafür verantwortlich, dass es im Central Park in New York Sperlinge gibt. Das ist jetzt ein bisschen eine komplexere Geschichte, die ich euch leider vorenthalten muss an dieser Stelle, aber wenn ihr mich dann nochmal dran erinnert, werde ich euch das nochmal genauer erklären. Sperlinge? Keine Idee? Naja, also ich weiß, der Sperlinge ist so ein, oder ist es eine Sperlinge? Ich glaube, es sind Sperlinge, oder? Die so ein Hipster-Dings in den USA, also sich so Sperlinge zu tätowieren. Oder vertue ich mich gerade? Ich weiß, dass das bei Seefahrern gibt so ein Sperlings-Spatzen-Tattoo eigentlich. Genau. Je nachdem, wie oft die den Äquator schon überquert haben oder irgendwie sowas. Echt? Okay, das kann ich nicht. Ah, das hat das so einen Hintergrund. Ja, da gibt es so verschiedene Tattoos, die dann verschiedene Bedeutungen haben. Aber Seefahrer ist ein fantastisches Stichwort für Hinweis Nummer 4. Historiker gehen davon aus, dass ich zeitlebens einen großen goldenen Ohrring im linken Ohr trug. Und nein, ich war kein Pirat. Ich stelle mir ein paar historische Figuren gerade vor, die einen großen goldenen Ohrring getragen haben. Und so. Es ist nicht Adolf Hitler. Na, also anders. Also Sperlinge hätte ich jetzt vermutet, so 1800er irgendwann in die USA rüber geschleppt. Aber nicht, dass es mir jetzt irgendwas nützt. Erstmal 1890, um genau zu sein. 1890? Okay. Also die Sache mit den Sperlingen. Das hilft dir nur nicht. Ah, okay. Fünftens. Niemand weiß, was ich letzten Sommer getan habe. Und mit letzten Sommer meine ich die Zeit ab der Geburt meiner Zwillinge im Jahr 1585 bis ins Jahr 1592. Vielleicht war ich Lehrer, vielleicht stand ich auf einer Bühne, vielleicht reiste ich quer durch Europa. Was? 1592? Moment, jetzt wird es doch schon konkreter. Ja, aber die Person ist daran in Anführungszeichen schuld, dass es Sperlinge im Central Park gibt. Wie gesagt, das ist eine komplexere Geschichte, aber ja. Okay, das heißt, es wird irgendjemand sein, der vielleicht rausgefunden hat, dass die irgendwas, keine Ahnung, dass die irgendwas fressen, was ein Schädling ist und deswegen kriegt man sie weg und deswegen ist die Person schuld in Anführungszeichen daran. Oder die Person hat einen blinder Passagier irgendwo dabei. Oder die Person hat ein Katapult erfunden, mit dem man von Europa aus Sperlinge in die USA schießen kann. Das schließe ich aus. Da unbedingt mal, wenn ihr es nicht kennt, Rampenfest googeln. Oder Rampfest heißt es, glaube ich. Das ist so ein viraler Clip von vor, ich weiß nicht, 20 Jahren, als virale Clips noch wirklich so hießen. Und da gibt es so eine Story von einem Filmemacher aus den USA, der durch Bayern tingelt und dann in einem Urkaff in Bayern irgendwo eine riesige Rampe findet. Und die Story dazu ist dann, dass sie die Rampe da gebaut haben, um den neuen BMW direkt von Bayern aus in die USA zu launchen. Also die Produkteinführung. Und das ist so ein auf super ernst gemachter Clip. Da wird dann der Stuntfahrer interviewt und der Bürgermeister und so. Das ist fantastisch. Ja, stimmt. Da habe ich meine uralt, gell? Da habe ich meine Diplomarbeit, also das habe ich in meiner Diplomarbeit referenziert. Also das ist tatsächlich schon sehr, sehr lange her. Aber war sehr witzig, hat auch jetzt damit leider aber gar nichts zu tun. Sechstens, Mein Vater war ein Lebemann und Tagelöhner. 1556 wurde er vom Staatsverwalter als offizieller Ale-Tester eingestellt. Später schlief er sich in die Aristokratie hoch, arbeitete als Kredithai und wurde Bürgermeister. Ale-Tester also von Bürgermeister? Das wäre sicher Lebenstraum von vielen Leuten, oder? Ich denke. Aber ein Kredithai ist ja jetzt irgendwie kein Sympathieträger. Wie kann man denn da Bürgermeister werden? Das ist irgendwie kontraproduktiv, habe ich so das Gefühl. Ich behaupte mal, wenn du, wenn viele Leute dir Gefallen schulden, ist das eine gute Voraussetzung, um Bürgermeister zu werden. Ich habe die Tage, Shoutout to Martin und Steffi, Braunschlag angeschaut. Sagt euch das was? Das ist eine österreichische Produktion mit so richtig geilem österreichischem Humor. Braunschlag? Noch nicht gesehen, aber mehrfach schon empfohlen bekommen. Heißt das nicht anders? Braunschlag, ja. Braunschlag? Nee, also der Anschlag ist ein Film, das ist wieder was anderes. Nee, Braunschlag. Nein, also das ist extrem surreal. Geht es auch um einen österreichischen Bürgermeister, um was der so alles anstellt, dass er seine kleine Gemeinde vom Bankrott rettet. Und sehr, sehr empfehlenswert. Ich habe es jetzt im Kopf verwechselt mit dieser deutschen Serie von diesem Provinzbürgermeister, der auch auf Netflix irgendwie so gefeiert wurde. Hinterfing, oder? Hinterfing? Hinterfing, glaube ich. Hinterkaifeck? Nee, ich glaube, die Serie heißt Hinterkaifeck. Das ist, glaube ich, ein Film, nämlich. Aber Hinterkaifeck, war das nicht dieser Mordfall? Yeah, ja, aber da gibt es auch einen Film darüber. Okay. Warte mal, ich muss aber mal kurz. Aber der war, glaube ich, nicht besonders gut. Der Mord war auch nicht so gut. Es heißt tatsächlich Hinterfing. Hinterfing, zumindest mal für eine Staffel sehr, sehr sehenswert. Kann ich sehr empfehlen. Sehr schöne Serie. Du tust mal so, als wenn eine Staffel irgendwie kein Commitment wäre. So, ja, oder auf der anderen Seite. So eine 20-Minuten-Folge ist mir schon zu viel Commitment, wenn es nicht geil ist. So, und so eine Staffel kann man immer noch aber gucken. So. Ich wollte jetzt sagen, aber andersrum, habt ihr schon mal von irgendeiner Serie eine Staffel gesehen und habt dann gedacht, ja, ist jetzt okay, hat mir voll Spaß gemacht, aber ich gucke nicht mehr. Also ja. Genau nach der Staffel aufzuhören, ja. Nicht mit dem Gefühl, naja, war jetzt nicht ganz so meins, sondern aber war voll gut, aber ich gucke nicht weiter. Heroes ist doch irgendwie total kacke geworden nach einer Staffel. Ja, genau, aber da hast du so einen Punkt, wo du sagst, ab jetzt wird's kacke. Oder wo du sagst, oder du merkst einfach nach einer Staffel, irgendwie mir taugt das nicht. Mir ging es mit Breaking Bad so. Ich habe nach der ersten Staffel das Gefühl gehabt, boah, die ziehen alles so raus und die Figuren reizen mich alle nicht. Das ist alles mir viel zu Klischee. Bin raus. Ja, das Gefühl hatte ich auch und habe es dann aber trotzdem bis zum Ende geguckt. Nee, das verstehe ich total. Jürgen zieht Dinge durch. Ja. Siebtens. Apropos Dinge durchziehen. Siebtens. Mein Name wird vermutlich von den meisten Menschen falsch ausgesprochen. Zu diesen Menschen zähle auch ich selbst. Es gibt Quellen zufolge wohl 80 Arten, meinen Namen auszusprechen. Und nein, es ist nicht Cthulhu. Ach, das finde ich voll gemein, dass du jetzt diesen Cthulhu-Witz machst. Menno. Huh. Wahrscheinlich irgendwas Französisches dann. So ein typischer Amerikaner, der nicht weiß, wo es eigentlich ursprünglich herkommt und es dann so falsch ausspricht. So. Aber würde ein Franzose seinen eigenen Namen falsch aussprechen? Vielleicht. Ja, die warum nicht? Bei den Phoenix Suns in den 90er Jahren hat ein Spieler gespielt, den hat man Dan Marley genannt und der wurde geschrieben M-A-J und dann E-R-L-E, glaube ich. Also komplett anders ausgesprochen, als du vermuten würdest durch die Schreibweise. Und da seitdem glaube ich an gar nichts mehr, was das angeht. Seltsam. Es gibt doch auch diese, ich glaube, irische Schauspielerin, da gibt es eine Compilation, wie ihr Name falsch ausgesprochen wird auf YouTube. Ist auch geil. Es gibt eine unfassbar geile YouTube-Serie, wie man Dinge korrekt ausspricht. Und die hat uns mal unglaublich viel Spaß auf Arbeit quasi verschafft. So zum Beispiel, dass Manjo eigentlich heißt. Ja, ja, statt Mango. Ja, ja. Ja, Lassange. Ja, Sour Breton. Vielleicht, absolut großartig. Vielleicht hat mit diesem ganzen Aussprachethema auch Punkt 8 was zu tun. Meine Eltern waren Analphabeten, vermutlich. Meine Kinder waren es ziemlich sicher. Ich hingegen prägte Begriffe wie Fashionable, Eyeball, Foregone Conclusion, Inner Pickle, Wild Goose Chase und viele, viele mehr. Zoolander. Shakespeare? Ja, Philipp, Shakespeare. Aber wie hat der denn bitte zu, also wieso die Vögel, wieso der Central Park? Also, es hat sich ein Shakespeare-Fan irgendwann mal vorgenommen, alle 600 Vogelarten, die in den gesammelten Shakespeare-Werken referenziert werden, nach Amerika zu bringen. Warum nicht? Ich habe sonst nichts zu tun. Warum? Verdammt nochmal. Es gab ja noch keine Podcasts, Philipp. Es gab noch keine Podcasts. Ne, du hast recht. Na klar. Ja, heutzutage hat jeder zwei Podcasts. Der hat sich ein anderes Hobby gesucht. Stimmt. Und so kamen die Sperlinge in den Central Park. Das finde ich eine sehr schöne Geschichte. Okay, dann noch den Rest. Neuntens, viele Menschen halten mich bis heute für einen Betrüger. Es gibt über dieses Thema sogar einen Emmerich-Film. Das wusste ich jetzt gar nicht, aber vielleicht, Dominik, kennst du den? Emmerich? Ja. Roland Emmerich? Ja, den Typen und den Film. Ich hätte keinen. Der Film heißt Battleship. Fast. Nein, ich glaube, das war 10.000 BC. Ach so, habe ich verwechselt. Es war tatsächlich Anonymous, was ich einen irreführenden Namen finde, aber okay, er wusste ja nicht, was dann noch nach ihm kommt. Von 2011, sagt mir null. Das ist so ein typischer Fall von, wenn man sich ein bisschen mit Filmen auskennt und irgendwie Tausende gesehen hat, dann sollte man den Zehntausendsten auch kennen. So, das ist echt schwierig. Da merkt man immer, ich finde es bei Musik so unfassbar, wie viel Musik das zu entdecken gibt, ja. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber das ist für mich so unglaublich erschlagend manchmal und dafür bin ich bin auch so dankbar für Streamingdienste dieser Tage und diese Algorithmen dahinter, weil, also, keine Ahnung, so, ich habe so viel geile Musik entdeckt in den letzten Jahren, die mir halt empfohlen wurden. Vorher habe ich halt auf Menschen vertrauen müssen, jetzt kann ich Gott sei Dank einfach vor meinem Computer, muss jemand. Und was der Dominik mit Empfehlungen von Menschen macht, das wissen wir ja mittlerweile alle. ich habe noch Hinweis Nummer 10 und bitte unterbrecht mich, wann immer ihr euch danach fühlt. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease has all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometimes declines, by chance or nature's changing course. Das ist jetzt wie bei dieser Andy Kaufman-Dokumentation oder bei diesem Film, so er liest halt den großen Gatsby einfach komplett vor. So, Jürgen geht davon aus, dass wir unterbrechen. Oder wollt ihr eine Schallplatte hören? Jetzt haben sie mich tatsächlich... Also, was du aber nicht erwähnt hast... Ja? Er hat seinen ganzen Erfolg quasi durch einen Deal mit Dream... Works? Hast du das erwähnt? Nein. Ja, wenn ihr den Sandman gelesen habt von Neil Gaiman, kommt es raus, so dass er halt irgendwie mit Dream, dem Meister des Schlafs, so einen Deal eingeht. Ihr müsst echt Sandman lesen. Ich habe es auch nicht gelesen, aber ich habe das Hörbuch jetzt. Von wie gut einfach, ihr müsst es unbedingt lesen. Ich habe es nicht gemacht, aber... Gibt's das? Ja, Steffi hat es schon... Sean hat es 10-mal gelesen und ich habe das Buch schon zu Hause. Insofern... Gibt's das bei Blinkist? Kann sich nur noch um Jahrhunderte handeln. So, du hast mich jetzt tatsächlich im letzten Drittel von dem Sonett 18 unterbrochen. Das Schande über dich und ja, weißt schon. Hattet ihr in der Vergangenheit Berührung mit Shakespeare? Ja. Ja. Erzähl. Viel. Ich würde doch sagen, unser Gast darf zuerst. Genau. Ja, wir hatten das tatsächlich ein bisschen Shakespeare, unter anderem dieses Sonett im Englischunterricht behandelt in der Oberstufe. Und ich habe dann tatsächlich, während sich andere MitschülerInnen in Klassiker der Weltliteratur wie Twilight vertieft haben, habe ich mir tatsächlich ziemlich viel Shakespeare auf Englisch auch reingezogen. Ja, sehr gut. Sehr schön. Ja. Es gibt einen Film mit Ralph Fiennes, der heißt wie Coriolanus, irgendwie sowas, der auch nach einem, also der ist quasi eine Neuzeit spielte, hat aber genau den gleichen Text wie quasi das Original von Shakespeare. Und Romeo und Juliet? Dann noch, nee, der heißt irgendwie Coriolanus oder irgendwas. Aber es gibt doch eine Romeo und Julia-Verfilmung, wo sie mit Knarren aufeinander losgehen. Aber mit Claire Danes und Leonardo DiCaprio. Genau, aber im Originaltext. Much Ado About Nothing ist auch tatsächlich öfter verfilmt worden. Das ist auch während des Autorenstreiks damals. Hat der Shakespeare? Wer ist der? Hat Shakespeare tatsächlich in seinem Garten noch eine Schwarz-Weiß-Verfilmung von Much Ado About Nothing gefilmt mit seiner eigenen Kamera. Little known facts. Muss man wissen. Denk mal drüber nach. So. Also ich hatte auch im englischen LK doch das ein oder andere Shakespeare-Thema und tatsächlich musste ich in einem englischen LK, wo ich der einzige Junge war, haben wir die Hexentanzszene aus Macbeth nachgespielt und sind Shakespeare zitierend um einen Mülleimer getanzt. Und mein Lehrer hat sogar irgendwie aufgenommen. Also es existiert hier irgendwo im Haus eine Kassette mit der Aufnahme davon. Also es ist echt ganz schlimm. Oh, holy shit. Ganz schlimm. Okay. Und später habe ich dann meiner Frau mit Sonnet 18 tatsächlich, ich will nicht sagen um den Finger gewickelt, aber um den Finger gewickelt. Wir machen das jetzt, ich weiß nicht, ob ihr Funny Games gesehen habt, wo quasi diese zwei Jugendlichen diese Familie als Geisel nehmen und dann so foltern und dann eine Fourth Wall Break. So, und das machen der Philipp und ich jetzt, nur um dieses Band ranzukommen. Also ich möchte mich an deiner Familie vorzeitig schon mal entschuldigen, aber ich muss an dieses Band rankommen. Ich weiß selber nicht, wo es genau ist. Naja, ist klar. Ist klar. Zwinker, zwinker. Zwinker, zwinker. Ja, Annemarie, nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. War mir eine Ehre. Du musst dir jetzt nicht die restlichen 3 Stunden von unserem Geseier mit anhören. Beziehungsweise das mache ich dann im Nachhinein. Genau, darfst du es dann in deinem eigenen Tempo tun. Also vielen Dank, dass du den Spaß mitgemacht hast, dass du heute da warst. Vielen Dank für deine echt kunstvolle, wundervolle Arbeit. Ich finde es mega. Und das werden jetzt dann sicherlich auch die Leute so nach und nach im Internet zu sehen kriegen. Und sobald sie jetzt aus dem Call draußen ist, werde ich jetzt erstmal in Freudentränen ausbrechen, aber ich reiß mich gerade noch total zusammen. Vielen, vielen lieben Dank. Wirklich sehr geil. Danke dir. Großartig. Mach's gut. Ciao. Okay. Tschüss, viel Spaß und schönen Abend noch. Tschüssi. Es ist so schön. Nein, also es ist wirklich unfassbar. Also, es ist mega. Wir müssen es wirklich, also. Ich hasse das immer, wenn man auf irgendwas referenziert im Podcast, was man visuell sehen muss, aber wir werden das jetzt auf Facebook und Twitter parallel posten und also wirklich, schaut es euch an, es ist ein, wir haben es ja jetzt schon angekündigt, aber ein Detailgrad, es ist unglaublich. Ja, gut. Shakespeare, Jürgen, und ganz kurz, wir haben ja hier so eine Videoschaltung nebenbei noch laufen, was zum Geier steht auf deinem Pullover? Ich versuche das ganze Zeit schon zuzuordnen und es nimmt mir Konzentration. Ich glaube, Rafiki. Ja, ich glaube, Rafiki ist die Marke. Ist das eine Modemarke, mein Freund? Das ist so aus dem Outdoor-Bereich, ja. Okay. Und um das Podcast-Bingo mal wieder voll zu machen, unser Freund Poschi vom Entbehrliches Podcast, auch Besteller von Tassen. Besteller von Tassen? Ja, es gibt, wie war es? Ich glaube, Poschi-Moden. Das ist ein inzwischen, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ausgelaufene, eingetragene Marke. Also sprich, die dürfte man jetzt neu benutzen. Poschimoden. Poschimon. Tada! So, Shakespeare ist heute am Rande Thema. Aber Ich wollte es gerade sagen, wenn jetzt Shakespeare das Thema ist, dann ist es ja ganz schön harte Geschütze. So. Ach so, Mensch, jetzt habe ich gar nicht erzählt. Ich habe hier auch irgendwann eine Phase gehabt, wo ich dann auch den Trichter hatte mit, oh, die gesammelten Werke von Shakespeare auf Englisch, von, ich glaube, meiner Schwester, die lese ich jetzt alle mal im Sommer durch. Das war, also es war irgendwann auch kein Genuss mehr, weil ich die einfach, also wirklich so chronologisch alle durchgebuttert hatte und war dann auch irgendwann ein bisschen zäh und du merkst auch, das ist nicht nur alles nur geil, hat aber auch zum Beispiel viel Spaß. Ich habe mal den Theseus gespielt im Sommernachtstraum. Ja, also Shakespeare, wirklich Kudos, aber sich durch die Werke dann auch in diesem alten, anstrengenden Englisch zu quälen, das ist schon nochmal eine am Stück. Ganz eigene Herausforderung, ja. Ja, nee, immer Pausen machen und so, wenn überhaupt. Ich habe so in der 11. Klasse oder so, war Schule jetzt nicht mein Primärfokus, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich war vielleicht gerade im Deutschunterricht jetzt nicht das absolute Lieblingskind meines Deutschlehrers. Und dann ging es um den Sommernachtstraum und habe ich mal so ein random gedroppt, dass der Puck quasi den Puck es gibt beim Sommernachtstraum. Und was soll ich sagen, also der verdutzte Blick des Lehrers, der begleitet mich jetzt noch, weil das war so schön, wenn du einfach jemanden ownst, der überhaupt damit rechnet, dass du da irgendwie Wissen in dem Bereich hast. So, das war ehrlich. Sehr, sehr gut. Und du hast dir das gemerkt, weil du dachtest, das hat was mit Eishockey zu tun, oder? Mit alten was? Mit alten Eishockey, mit, ja. Mit Eishockey. Ich muss tatsächlich was erzählen, kurz. Aber speaking of Eishockey und alte Videospiele, ich weiß nicht, ob ich es in der A-Folge schon erwähnt habe, aber ich erzähle es auch in der A-Folge nochmal kurz. Ich habe durch glückliche Umstände bin ich an eine Xbox Series X gekommen, an die neue Generation, die jetzt hier 4K, 120 Frames pro Sekunde, alles ist geil, alles ist super, Next Generation. Und wisst ihr, was das erste und einzige Spiel war, was ich bisher darauf gespielt habe? Plants vs. Zombies. NHL 94 Rewind. Es ist nicht ein Remake, sondern es ist authentisch von NHL 94 quasi. Wow. Das ist herrlich. Du ist aber auch irgendwo, oh, neue Rechner zum gebaut, zum Entwickeln und Kram machen. Dann, oh, ich könnte jetzt eigentlich auch voll das Zeug spielen, was geht. Was spielst du? Irgendwie DOS-Box und uralten Kram. Ja, das ist, der Philipp hat sich meine Begeisterung schon anhören müssen. Ich habe es ja im Eingangsbereich erwähnt. Ich habe jetzt eine Mr. FPGA-Konsole bestellt. So, für diejenigen, die sich mit Retro-Gaming auskennen, gerne mich auf Twitter anschreiben. Ich bin mehr als gespannt, ob das Ding so geil ist, wie es klingt. Aber in der Theorie kann ich jetzt sämtliche alten Retro-Konsolen völlig authentisch nachspielen. Das wird total super. Und was willst du dann da spielen? Also, Neo Geo vor allem Ding. Das war nämlich immer so das eine große Ding, was du halt irgendwie früher nie irgendwie dir leisten konntest und wo irgendwie es in einem Raunen davon geredet wurde und irgendwie du mal in den Games-Laden gegangen bist und da stand mal eins und hast es angeschaut, aber es war nie angesteckt und dann hat irgendjemand davon erzählt, dass er drei Spiele hat von den coolen Erwachsenen, die da rumgehangen sind, die im Nachhinein garantiert nicht so cool waren, wie man die da keine Ahnung, weil die es nötig hatten, vor kleinen Kindern anzugeben mit ihrem Neo Geos. Aber keine Ahnung, ja, das und so ein, zwei Dinge aus Mega Drive und Super Nintendo Zeiten. Und das Beste, das habe ich auch tatsächlich, ich habe ja unglaublich gute Erfahrungen mit italienischen Spielhallen, so, das war ja quasi der Pinnickel of my childhood mit. Und da gibt's einen Capcom-Automaten, der heißt Cadillacs and Dinosaurs. Das ist quasi so ein typisch, so wie Final Fight, so ein Side-Scroller, wo du dich durchprügelst mit Gangstern und Dinosauriern und Cadillacs. Ganz fantastisch. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Okay. Aber das hat nichts mit Shakespeare zu tun. Ich frage mich gerade, ob es ein geiles Shakespeare-Videospiel gibt. Schauen wir mal. Ich wahrscheinlich nicht. Also die Programmiersprache Shakespeare. Es geht ja auch nicht wirklich primär um Shakespeare. So, das vielleicht am Rande. Aber da wir da Programmiersprachen. Eigentlich geht es um Radiohead. Jetzt seid ihr wieder in euren. Jetzt habt ihr wieder eure 10 Minuten. Ja, du hast gesagt, am Anfang müssen wir ein bisschen schneller machen, weil wir einen Gast haben. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder. Stimmt. Wir haben quasi noch einen Gast, mehr oder weniger. Also ich habe mir, Shakespeare, ich weiß erstaunlich wenig über Shakespeare, obwohl ich mit dem schon ein, zwei Berührungspunkte hatte. Habe ich ihn ausgegraben. Und da habe ich mir gedacht, ich bin jetzt mal der sein Grab aufmacht als Erster. Nein, ich habe mir einen Historiker geholt und habe ihn gefragt, ob er mir nicht ein paar Fragen zum Thema Shakespeare beantwortet. Und wir machen das jetzt so. Wann immer ihr eine intelligente Frage zum Thema Shakespeare heute stellt, habe ich hoffentlich eine perfekt von einem Historiker und nicht von so einem Laien-Journalisten wie mir vorbereitete Antwort auf diese Frage. Das heißt, ich habe hohe Erwartungen heute an die Fragenqualität auf eurer Seite, weil nur dann hört ihr auch wirklich, okay, als Antwort darauf bleckt Dominik mir die Zunge. Sehr erwachsen, ich wollte gerade sagen, also, Herr Schmidt, sehr erwachsen. Wir haben, deswegen hast du mir Dateien im Vorfeld geschickt, die ich dann live einspielen kann, die wir aber nie hören werden. Genau. Gut. Aber du darfst jetzt mal zumindest, ich gönne euch einen Freischuss, du darfst jetzt mal die Nummer 0 einspielen, da stellt sich nämlich euer Telefonjoker für heute vor und das möchte ich euch doch nicht vorenthalten. Hallo, ich bin der Attila. Ja, ich heiße tatsächlich so, ist kein Künstlername und bitte auch nicht erschrecken. Man erwartet ja vielleicht was Großes, Haariges bei dem Namen. Nee, ich bin eher klein und, putzig mehr oder minder. Ich bin Althistoriker, Nomen est Omen, und ich habe mich hauptsächlich mit der griechischen und römischen Geschichte im Studium befasst. Wenn ihr Kontakt mit mir aufnehmen wollt, gerne auf Twitter unter @aazark. Ihr findet mich auch auf der Followerliste bei Ach. Ja, in diesem Sinne, viel Spaß bei der Folge und bis dann. Wir werden wahrscheinlich nie wieder was von ihm hören. Aber ich gebe die Hoffnung mal noch nicht auf. Challenge accepted. Also Attila ist wirklich auch wirklich in den Top 3 der männlichsten Namen. So, ist unfassbar. Ja, das sagtest du bereits. Haben wir die Tage erst die Twitter-Diskussion gehabt? Darüber hat er sich sehr gefreut, genau. Ja, es war wunderschön. William Henry Ireland wird am 2. August 1775 in London geboren. Mehr als 200 Jahre nach seinem Namensvettern William Shakespeare. Seine Mutter. Der tut am Ende so, als hätte er irgendwo ein Stück geschrieben und versucht damit Leute rumzukriegen. Seine Mutter lernt William zeitlebens niemals kennen. Sein Vater Samuel Ireland ist Graveur und Antiquar, hat aber auch einen guten Ruf als Autor von Reiseberichten über die englische Provinz. Aber Jürgen, einen anderen Kalauer, der in der Zukunft jetzt von unseren Hörern erst kommt, ist ja, dass du über Personen mit Nationalität als Nachnamen Witze gerissen hast. Habe ich? Und ja, und hier liegt es doch jetzt so auf der Hand, dass du jemanden hast, der Ireland heißt und du machst da nichts draus. Ich bin fast enttäuscht. Naja, also der liegt ja wirklich zu nahe. Ja, stimmt. Viel zu nahe. Ah, jetzt weiß ich auch, worauf du referierst. Ich stand auf dem Schlauch. Jetzt weiß ich's. Dominik, Philipp. Ich kann leider nicht jeden Witz mitnehmen. Das geht, das. Nee. Ich habe meinen gewissen Anspruch. Mit großer Begeisterung streunert Klein Willi durch die Straßen Londons und drückt sich besonders gern an den Bühneneingängen von Theatern herum. Hier schaut er, Willi, was machst du denn da? Hier schaut er den Schauspielern zu und wenn er dann heimkommt, bastelt er in seinem Zimmer kleine Papptheater nach. Oh. Ein anderes Hobby von ihm ist das Sammeln alter Rüstungsteile. Also wir sind jetzt schon in der Zeit, wo so die, ja, das Schießpulver hat mehr oder weniger die klassische Ritterrüstung ausgemustert. Und ja, vieles von dem Kampfblech landet einfach irgendwo auf der Straße. Und unser William tigert jetzt durch die Straßen und sammelt sich da so Einzelteile zusammen und baut sich dann in seinem Zimmer so mehrere Rüstungen quasi zusammen. Und er poliert das Ganze und... Ich hab aber... Ja? Ja, ja? Frag. Poliert das Ganze? Aber jetzt muss ich mal eine kurze Frage stellen, so, die nichts mit Shakespeare zu tun hat und nichts mit der Geschichte. Achtung, Moment. Warum heißt es eigentlich tigert? Weil tatsächlich ein Tiger ist ja jetzt nicht gerade das Paradebeispiel von Strohmann, so, keine Ahnung. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass das irgendwie im westlichen, in der westlichen Welt so präsent ist. Und tigert, das also gibt's ja auch nicht als englisches Wort. Wieso heißt denn das eigentlich herumtigern? Ich kann mir vorstellen, dass das eine völlig falsche Interpretation ist. Guck dir mal alte Abbildungen von, also mein Favorit ist alte Gemälde, wo irgendwo Elefanten drin vorkommen. Weil okay. Niemand zur damaligen Zeit wusste, wie ein Elefant vernünftig aussieht, haben halt alle irgendwo aus Erzählungen nachgemalt. Und manchmal haben die so ein, sind die halt eher aus wie ein Regenwurm, manchmal einfach mit einem mega kurzen Rüssel, manchmal mit so einem 8-Meter-Rüssel. So, diese Abbildungen sind völlig absurd. Yeah. Und genauso, glaube ich, ist, dass das so mit Zuschreibungen von irgendwelchen Wesen ist. Es gibt auch einen ganz, ganz tollen, wie sagt man, so ein Präparat, also wo so ein Tiger ausgestopft worden ist, wo die Person, die den präpariert hat, offensichtlich noch nie vorher einen Tiger gesehen hat und ihm einfach so menschliche Zähne verpasst hat. Das schaut so lustig aus. Mega creepy aus. Ja, ja, aber irgendwie eigentlich so als wie so ein Grinsetier. Und ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass das aus so einem, ja, aus so einer Fehlinformation und so einer, einfach so einer quatschigen Zuschauerin kommt. Also ich hätte jetzt, okay, alles klar. Ich hätte jetzt mein Geld darauf gesetzt, dass vielleicht durch die Verwandtschaft mit der Katze das vielleicht irgendwie entstanden ist, weil das Katzen sind ja das Paradebeispiel für jemanden, der durch die Straßen tigert. Das stimmt wieder. Ja, ja, aber keine Ahnung, ein Tiger ist ja mächtig, stark und anmutig, so, und das ist ja all das nicht, was ja, man aus gut, diesem aber, Wort rauslesen möchte. Ja, aber so. Guck mal auf der anderen Seite, es ist doch auch so ein Ding, dass der Löwe im Dschungel wohnt, das ist ja auch Quatsch. Aber wenn jetzt jemand mit einer Ritterrüstung unterm Arm durch die Straßen tigert, ist das schon ziemlich anmutig, oder? Ja, das ist aber tatsächlich sehr anmutig. Aber ja, tatsächlich, er ist quasi dann into refurbished armor. Ja, sozusagen. Also er beult's aus, er poliert, er bereitet es mühevoll auf. Und immer wenn irgendwo ein Teil fehlt, dann baut er halt aus Pappe dann quasi so die fehlenden Teile noch gar nach. Also er hat dann tatsächlich am Ende mehrere, mehr oder weniger vollständige Pappe. Rüstungen in seinem Kinderzimmer stehen. Kann man immer mal brauchen. Und haben. Die Nibelungensage denken, wo dieses eine Lindenblatt dann diese Schwachstelle macht. Und die eine Schwachstelle ist dann das, was Pappe dann abgemacht hat. Da kam es her, da hat es sich sehr interpretiert. William träumt von den guten alten Tagen der Ritter und Burgfräulein. Und im echten Leben läuft es derweil nicht so gut für ihn. Er wird von Schule zu Schule weitergeschoben, weil er sich echt relativ schwer konzentrieren kann und ständig mit dem Kopf irgendwie woanders ist. Einmal kommt er sogar mit einem Brief von der Schule nach Hause, in dem es heißt, William wäre für den Unterricht zu dumm und weiterhin Schulgeld... Weiterhin Schulgeld für ihn anzunehmen sei, Zitat, in der Tat keinen Deut besser, als Samuel Ireland seines Geldes zu berauben. Das ist ein Diss, wie im Buch steht. Das ist ja echt ein harter Diss. Das ist ein ziemlicher Burn. Was William aber von klein auf schon lernt, und das ist jetzt vielleicht dann auch noch für die weitere Geschichte wichtig, zwinker, zwinker, er lernt Shakespeare zu rezitieren, denn der Vater Samuel ist ein absoluter Shakespeare-Nerd und vielleicht deswegen auch der Name des Sohnes, ich weiß es nicht genau. Und er liest jeden Abend, liest er seinem Sohn aus den Shakespeare-Werken vor. Also er kann schon relativ okay. früh einiges von Shakespeare, hat er auf dem Kasten. Und wenn wir das mal außen vor lassen, also mal Shakespeare kurz zur Seite, so steht das Bill in Bill nicht unbedingt für Bildung. Wow. Jürgen, wie lange hast du an dem geschrieben? Der kam mir ganz spontan. Fips Asmus ist kürzlich gestorben. Hat er seinen Nachlass bei dir gelassen? Das ist echt schade. Das ist ein großes Vorbild geht von. So, weil Billy jetzt mit den Jahren aber außerdem er wird nicht richtig gefördert und er kommt nicht so richtig weiter und es frustriert ihn und er wird dazu aber auch noch immer kränklicher. Also man könnte fast sich vorstellen, er geht so ein bisschen ein und der Vater schickt ihn schlussendlich dann dahin, wo so alle verweichlichten Söhne von angesehenen Engländern irgendwann hinkommen und zwar auf dem Internat auf dem europäischen Festland. Ah. Irgendwie finde ich es interessant, wie da die Leute immer nach England geschickt werden, weil sie in Europa immer so ein, ja, Vorbild England, Marine und die haben es halt drauf. Und in England, was machen die Leute? Ja, der ist zu schwächlich, zu blöd. Zack, nach Europa, Festland rüber. Ja, zack, nach Frankreich. Aber also der finanzielle Background ist scheinbar doch da. Also das hätte ich jetzt von deinen Jobs quasi, die du genannt hast, nicht gedacht, dass sie dann doch so viel Schotter haben. Ja, so viel Schotter, also der verdient schon ganz okay. Oder meinst du? Es wäre auch geil, wenn sie einfach ihren letzten Cent ausgeben würden, nur dass das Kind überhaupt alles weg. Nein. Also weg mit dem. Die sind schon, ich würde schon sagen, die sind schon fast upper class. Die sind jetzt nicht irgendwie Adel oder nicht irgendwie superreich, aber die sind schon, oder vielleicht auch hoher Mittelstand oder wie immer du es nennen magst. Da ist schon ein bisschen Geld ist schon da. Aber auch nach 4 Jahren in einem französischen Internat ist William noch immer derselbe alte Dummkopf, nur dass er jetzt auch noch mit einem affektierten französischen Akzent spricht. Ein Dummkopf! Was die Leute zu Hause ziemlich ätzend finden. Süppe! Es heißt Süppe. Das heißt nicht Süppe, es heißt Suppe. Der Vater gibt die Hoffnung auf, dass aus Billy irgendwann mal irgendwas wird und er bittet dann einen befreundeten Rechtsanwalt, dass er seinen Spross doch bitte als niederen Schreiber in den Dienst nehmen möge. Also, und wer war es? Der Egelanwalt. So, ja. Abschriften. Ich glaub, die Definition eines niederen Schreibers. Naja, so. Okay. Abschriften. Einfache Abschriften. Also alles, was ein Kopierer heutzutage macht. So. Genau. Sowas, er kriegt keinen Stehschreibtisch. Sowas traut man ihm zu. Ja, er muss am Boden schreiben. Okay, krass. 1793 ist Willi gerade 18 Jahre alt geworden, als sein Vater ihn auf eine Reise entlang des Flusses Avon mitnimmt, wo er Material für ein Reisebuch zusammentragen will. Das erklärte Ziel der Reise ist Stratford-upon-Avon und das sagt euch ja vielleicht was. Nein, es ist Stratford. Also ich würde jetzt eigentlich einen Witz machen mit Doesn't Ring a Bell, aber im Moment, wenn man es vielleicht hört. Oh, it rings a bell. Klingen tatsächlich die Kirchenglocken gegenüber. It rings a bell. Das ist der Geburtsort von William Shakespeare. Ah. Und ihr. Achso, naja, das war ja klar. Ich dachte halt, unabhängig davon, weil das war ja zu offensichtlich, das habe ich jetzt gar nicht gesagt so. Ihr könnt euch diesen Ort. Jetzt hat er mir eine Zunge rausgesteckt. Die Grinse dabei. Ihr könnt euch den Ort vorstellen als die wahrscheinlich erste Touri-Falle der Welt. Also die erste weltliche Touri-Falle der Welt. Weil die Kirche ist schon, ist schon ganz lange im Souvenir- und Reliquiengeschäft. So, ja, die machen das schon länger. Ja, auch da empfehle ich Braunschlag. Was empfiehlst du? Das ist tatsächlich der Gag bei Braunschlag, dass sie ein Wunder faken. Also das ist gleich in der ersten Folge, dass sie quasi eins faken, damit die Touristen kommen. So. Genau, also da ist es sehr witzig. Gang und gäbe in der Ecke. Aber auch mit Shakespeare macht man gerne Geschäfte. Denn, also nach seinem Tod. Der widerspricht nicht mehr. Nach seinem Tod haben die Leute das eigentlich gar nicht so richtig auf dem Schirm, so in dem Ort. Die haben einfach weitergemacht, haben sich nicht viel drum geschert. Aber als wirklich jahrelang immer wieder da Besucher aufgeschlagen sind und nach irgendwie Shakespeare gefragt haben, hat dann irgendwann ein Schauspieler 1769, hatte er dann die Idee, ein Shakespeare-Festival zu begründen. Und das war so der. Ist der Shakespeare gerade da? Ich würde gerne eine Unterschrift haben. Das war so der Startschuss dann für, okay, jeder macht jetzt irgendwas mit Shakespeare und überall steht Shakespeare drauf. Ja, also selbst der größte Schrott wird dann irgendwie mit Shakespeare, hat das mal, keine Ahnung, schief angeguckt, verkauft oder das kommt aus dem Baum hinter Shakespeares Haus oder das ist, ihr wisst ja, wie sowas läuft. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass derlei irgendwie viel später in der Geschichte erst passiert wäre, dass die Menschen damals schon Zeit und Geld hatten, um dann so weit zu reisen und das zu tun. Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt ein wenig. Naja, also der gehobene Londoner, der auf Kultur und derlei Dinge steht, so, der macht sowas schon. So Lust. Ja, und das Einzugsgebiet London ist ja groß genug, dass da auch vernünftig Tourismus rumkommen kann. So. Ja, ja, und ich habe es jetzt nicht ganz parat, aber ich glaube, es ist nicht so wahnsinnig weit weg von London. Es ist Metropolregion London. Würde ich jetzt mal annehmen. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber ja, so müsst ihr euch das vorstellen. Und da stolpert jetzt so mit Samuel Ireland einer der größten Shakespeare-Fans weit und breit rein. Ne? Und da haben die natürlich ihren Spaß mit. Also er kauft dann einen Hocker, auf dem angeblich die Frau von Shakespeare, Anne Hathaway, den Heiratsantrag empfangen haben soll. Und er kauft einen Becher. Anne Hathaway? Nicht zu verwechseln mit Hathaway. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Don't hurt me. No more. Ja, Dominik, du guckst verwundert. Ja, die Schauspielerin heißt ja auch Anne Hathaway, die heutzutage hier so schauspielert. Ich glaube, die war's. Oder sollte ich etwas sagen, nicht. Life will never be the same, life is changing. Oh nein, oh nein, oh nein. Ist es eigentlich schon der können wir eigentlich schon intelligente Fragen an der Stelle jetzt über Shakespeare stellen? Hopp. Weil tatsächlich ist es ein bisschen schwierig, eine intelligente Frage zu stellen, weil ich ja nicht weiß, was du alles erzählen willst noch über Shakespeare. Try me. So, ich habe halt irgendwie jetzt, also ich muss ehrlich sagen, Attila ist halt auch jetzt extrem durch seinen sympathischen Einspieler bei mir im Gedächtnis geblieben und ich würde den jetzt gerne weiterhören wollen. So, was ist denn eine intelligente Frage? So, es ist ja immer so dieses Klischee, dass Shakespeare nicht wirklich der Talentierteste war und dass so große, gerade hier in Shakespeare in Love gibt es ja noch irgendwie einen zweiten großen Mitstreiter und hast du irgendwas in der Art von, war Shakespeare wirklich so ein Megatalent oder war es eine glückliche Fügung der Umstände, dass er eben so weltberühmt wurde? Und war Shakespeare auch nur eine Person oder vielleicht ein Konglomerat an Künstlern, die alle geschrieben haben und dann vielleicht noch unter dem Namen veröffentlicht haben, zumindest im Nachgang? Also ihr eilt der Geschichte ein bisschen voraus, weil Attila die Fragen tatsächlich nacheinander beantwortet hat. Aber Philipp, die sind zu klug. Philipp, spiel doch mal bitte das Fall Nummer 2. Also yes. 0-2? Ja. Oder? Ja. Okay. 0-2. Boah, da kommt ihr ja mit einer krassen Frage gleich um die Ecke. War Shakespeare wirklich das Genie, für das ihn alle halten? Ja, wie lange habt ihr so Zeit? So 2-3 Stunden habt ihr, glaube ich, jetzt sicher schon hinter euch. Jetzt nochmal so lang. Aber falls ihr irgendwie ein Leberkässemmel und ein Bierchen offen habt, dann gern zurücklehnen, zuhören. Ich mache das schon. Nee, keine Sorge. Ich versuche mich jetzt trotzdem kurz zu halten. Sofern ich das schaffe. Ja, das ist nämlich auch meine Schwäche. Ich rede viel zu viel und viel zu viel drumherum. Ich nicht. So, aber jetzt tatsächlich zu der Frage über ein Genie war. Ja, hätte Shakespeare heute gelebt, würde ich behaupten, wäre er so ein Genie, dass er auf jeden Fall bei Ach auftreten müsste. Er war ja ein Liebhaber von Karlauern und von Wortwitzen und deswegen passt er da tatsächlich wunderbar zu euch und deswegen, ja, glaube ich, dass er bei euch auch aufgetreten wäre. Und die Frage, wenn wir die uns jetzt mal näher anschauen, da würde ich sagen, dass die Frage nach seiner Urheberschaft mit einer Verschwörungstheorie vergleichbar ist. Das Schöne an Verschwörungstheorien ist ja, dass man nicht beweisen kann, ob die stimmen und man kann aber auch nicht beweisen, dass die nicht stimmen. Und daher ist genau diese Fragestellung in die Richtung zu sehen. Nochmal aus der historischen Perspektive zu Shakespeares Leben selbst haben wir ja so 60 bis 70 harte Quellen, die wir tatsächlich ihm zuordnen. Dann kommen noch einige andere Quellen dazu, die man ihm gerne zudichten würde. Zum Beispiel aus den verlorenen Jahren, so heißt die Zeit zwischen 1585 und 1592, weil wir einfach keine einzige Quelle finden zu Shakespeare. Und im Norden Englands ist ein gewisser William Shackshaft als Hauslehrer aufgetreten, genau in dieser Periode. Und deswegen sagen einige findige Biografen, ja, das könnte doch natürlich der Shakespeare sein. Namensähnlichkeit ist da. Ja, ich würde an der Stelle sagen, dass die Idee zwar vielleicht nett ist, aber eher historisch nicht gut begründbar ist, warum hier William Shakespeare sich dahinter verstecken sollte. Die andere Problemfrage in diesem Zusammenhang ist, wie kann es denn sein, dass ein Sohn eines Handschuhmachers denn tatsächlich so genial ist? Er ist ja schließlich ungebildet, die gesamte Familie kommt aus einer unteren Gesellschaftsschicht und, ganz wichtig, wahnsinnig viele Quellen fehlen. Das ist nicht von der Hand. Ja. Auch nicht vom Handschuh. Aus der historischen Perspektive muss man sagen, es fehlen Quellen überall, nicht nur zu Shakespeare, sondern eben auch zu seinen Zeitgenossen. Wir haben nicht viel mehr auch von den anderen, was wir da zusammenstellen könnten. Daher ist es nicht ungewöhnlich, dass wir zu Shakespeare so wenig haben, sondern eher tatsächlich Normalität. Und daher ist diese Begründung eher an den Haaren herbeigezogen. Fragt man sich auch, wer das dann geschrieben haben könnte. Es werden einige Gegennamen irgendwie ins Spiel gebracht, irgendwelche Adeligen, die natürlich in Opposition stehen zu Elisabeth oder ihrem Nachfolger. Dann ist auch die Frage, ob das vielleicht gar nicht eine Person ist, sondern mehrere Personen. Die Problematik an dieser Stelle ist immer, es gibt keine einzige Quelle, die belegen würde, dass ein anderer das vielleicht schreiben könnte. Und all diese Biografen und Pseudohistoriker, so möchte ich sie nennen, ihr merkt ja schon, in welche Richtung ich tendiere mit meiner Aussage. Und sie behaupten auf jeden Fall, dass diese Quellen fehlen, weil natürlich niemand wissen durfte, dass sie es geschrieben haben und so weiter und so fort. Ach, eine schwache Argumentation aus meiner Sicht. Und die ganzen sogenannten Anti-Stratfordianer, also alle, die behaupten, dass Shakespeare nicht das Genie ist, können eine Quelle tatsächlich nicht wegdiskutieren und haben auch große Schwierigkeiten zu begründen, warum diese Quelle existiert. Und zwar The First Folio von 1623. 7 Jahre nach dem Tod von Shakespeare haben seine beiden Kollegen Condell und Hemmings eben die Werke Shakespeares veröffentlicht in einer Sammlung. Und unter anderem von Ben Jonson ist auch eine Lobsagung mit drin. Und er beschreibt ihn als The Swan of Avon. Also Shakespeare beschreibt er so. Und aus diesem Grunde eher nicht die Frage stellen, ob er es denn war, sondern wer ihm vielleicht geholfen hat. Neuesten Untersuchungen mit Computertechnologie gehen in die Richtung, dass die ganzen Texte gescannt analysiert werden und vor allem mit anderen Werken verglichen werden. Und hier hat sich gezeigt, dass bestimmte Phrasen, bestimmte Satzbauweisen, bestimmte Aspekte an der Stelle tatsächlich eher so zu deuten sind, dass sich immer mehrere Personen zusammengesetzt haben und sich gegenseitig unterstützt haben dabei, diese Textstellen zu schreiben. Sie dienten ja alle zur Unterhaltung und auf der einen Seite bestand ein riesen Wettbewerb unter den ganzen Autoren, aber gleichzeitig mussten sie auch ständig neue Sachen produzieren. Sie waren miteinander manchmal befreundet, manchmal verfeindet, aber gerade wenn sie gerne miteinander gearbeitet haben, so haben sie sich entsprechend unterstützt und vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht eine ganze Szene für jemanden geschrieben und so weiter. Und es zeigt sich tatsächlich, dass immer wieder bestimmte Ausdrucksweisen anderen Autoren zuzuschreiben ist oder woanders auch zu finden ist. Das ist spannend. Und man muss sich jetzt auf der anderen Seite auch noch fragen, welche Begründung hätten denn Condell und Hemmings gehabt, an dieser Stelle zu lügen, dass die Texte nicht Shakespeare gehören und nicht von ihm sind? Ich glaube fast, dass wir jetzt hier in diese Popov-Doppelagenten-Geschichte, ich glaube Folge 10, Philipp, wollen Folge wir einen Audiokommentar für unseren Podcast anbieten? Und aus diesem so eine alternative Grunde würde ich jetzt einfach haben. Mal diese Frage ganz kurz und knapp am Ende jetzt nach knapp 7 Minuten beantworten mit ja, ich glaube, Shakespeare war wirklich das Genie, für das ihn alle halten. Ich finde es super. Wenn du so intelligente Fragen stellst, kriegst du halt auch eine anständige Antwort. So, hast es. Sehr gut. Attila hatte ein bisschen Bedenken tatsächlich, dass er vielleicht ein bisschen zu langatmig ist. Und ich habe gesagt, ach nö, du, wir quatschen einfach rein oder unterbrechen oder das, wir machen das schon. Ich hätte jetzt fast ein bisschen Shakespeare's Gewissen, das so ein bisschen drüber zu babbeln, aber okay, gut. Er hat es so gewollt. Er hat es so gewollt. Nee, es ist tatsächlich, es ist ja die zentrale Frage. Und die ist bis heute, und deswegen ist das auch gar nicht dumm, wenn man da wirklich mal 2-3 Minuten sich Zeit nimmt, drüber nachzudenken. Vielleicht auch mal 7. Die Frage ist, ob Shakespeare wirklich der ist, für den ihn alle halten. Und tatsächlich geht der Großteil der Wissenschaft, der Geschichtswissenschaften geht davon aus, dass es so ist, weil einfach die Beweise für was anderes fehlen. Mhm. So. Also ich frage mich gerade, ob das für oder gegen uns spricht, dass wir tatsächlich die erste Frage direkt antizipiert haben. So, das ist halt die obvious. Ja, aber ich wollte gleichzeitig, das ist ja schon die offensichtliche Frage. Auch die Sachen, die man immer hört. Ich war ja selber in London und habe es mir mal angeguckt und war auch dann in diesem, in dem Theater, diesem Touri-Hotspot und habe mir da eine Aufführung angesehen. Und da natürlich bei der Führung kommen genau auch diese Fragen. Das Geile, das ist so halt der Kanon der modernen Kommunikation da in die Richtung. Das Geile an diesem Theater ist halt, dass es komplett eingebaut ist von einem anderen Gebäude und du es nicht siehst von außen. Das, das hat mich irgendwie, das fand ich mega weird. Aber naja, das, ja, eigentlich wäre diese Frage wahrscheinlich, wenn ich euch nicht vorgewarnt hätte, etwas später aufgekommen, denn genau dahin geht es natürlich jetzt noch ein bisschen. Aber schauen wir doch mal, wie wir da hinkommen. Schauen wir mal. Also Samuel Ireland ist jetzt in der Touri-Falle und hat einen Hocker gekauft und einen Becher, der aus dem Maulbeerbaum in Shakespeares Garten geschnitzt worden ist, angeblich. Okay, alles klar. Meine Internetverbindung ist tatsächlich super optimal, deswegen mache ich jetzt mal diesen Videostream komplett aus. Ja. So, damit das Audio dann ist. Ja. Der Videostream war nur für Anne am Anfang sehr wichtig. Ich überlege mir tatsächlich auch, ob ich ihn ausmache, weil er über LTE geht, aber eigentlich ist es wurscht. Ich glaube, ich habe genug Volumen. Ich lasse ihn mal noch an. Das habe ich ja tatsächlich erst realisiert, so im letzten Jahr, dass es in anderen Ländern Unlimited Data gibt. Ja. So, die Amerikaner haben mit ihrem Netz andere Probleme, aber diese Limitierung auf, keine Ahnung, ich muss neulich, also ich bin ja gesegnet, dass ich einen Arbeitsvertrag habe mit dem Handy, aber ich musste ernsthaft diskutieren, dass 4 Gigabyte heutzutage nicht mehr akzeptabel ist. So, wo ich mir denke, so, woanders gibt es unlimitiert, so ist 20, 30, 50, was wichtig, also 4. Das sind 2 Videos, wenn ich die gucke im Monat so. Also ja, keine Ahnung. Ja, oder ist, jetzt auch in Zeiten der ganzen Videokonferenzen und auch neulich Arbeitskollege von mir. Oh, bei mir ist das Festnetz bzw. der DSL-Anschluss ausgefallen. Was machst du dann? Weichst halt aufs Telefon aus, klar. Und wenn da hast du ein gewaltiges Problem dann. Inwieweit? Da musst du über WLAN gehen, es geht ja gar nicht anders. Weil mit LTE auf einen ganzen Monat lang streamen das. Nee, da ging es ja wohl um ein, 2 Tage. Ja. Alles klar. Okay. Jürgen Kraus? Ja. Ja. Bitte fahren Sie vor. Seid ihr soweit? Ich will nur sicherstellen, dass du nicht wieder anfängst zu tippen. Du würdest es mitkriegen, sag mal so. Ja, das stimmt natürlich. Also, hier. Er hat einen Hocker gekauft und einen Becher. Und die Locals wittern, dass sie hier einen besonders Leichtgläubigen vor sich haben. Und so taucht jetzt ein Historiker auf. Du hast widdern gesagt und nicht twittern, oder? Ja. Oh. Widdern, so wie das Sternzeichen, weißt schon. Okay. So. Und irgend so ein selbsternannter Historiker nimmt die beiden Besucher jetzt mit in ein Landhaus, in dem es noch einige Dokumente aus dem Nachlass von Shakespeare angeblich geben soll. Und Der Besitzer dieses Hauses, ein Mr. Williams, was vielleicht auch schon ein erster Hint sein könnte, der tischt den beiden jetzt irgendwie eine hanebüchene Geschichte auf, dass er irgendwie gerade eine Kammer ausgeräumt hat, um da seine Rebhühner unterzubringen und alles, was aus dieser Kammer raus ist. Und da waren viele Kisten mit Dokumenten dabei, wo Shakespeare drauf stand. Aber das hat er irgendwie alles verbrannt und das hat er ja nicht gebraucht. Und ja klar, deswegen verbrennt man sowas mal gleich. Ja, und die Ireland-Din geht, hier das... Die Augen über oder das Herz in die Hose oder was auch immer. Also irgendwie sie erstarren, was ich es nicht. Ich wollte sagen, haben wir jetzt langsam hier so das Äquivalent von der Hitler-Tagebücher, aber damals in Shakespeare-Form? Ah, es geht schon ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Aber so weit sind wir mal immer noch nicht. Und sie nehmen erstmal dieses ganze Haus auseinander, ja. So, also sie schauen sich die Feuerstelle an, dann da, wo die Rebhühner sind, das restliche Haus, sie durchsuchen irgendwie Dielen, Bretter, Dachsparren, alles. Und die Gastgeber amüsieren sich einfach königlich. So. Ich finde das einfach mega, dass sie da jemanden hinters Licht geführt haben. Und also der Sohn William, der kommt schon langsam dahinter, dass man sie hier irgendwie veräppelt, aber der Vater will es einfach nicht glauben. Also der will an diesem Lügenmärchen festhalten und auch als er später wieder zu Hause ist, präsentiert er stolz jedem Gast diesen Stuhl, den er gekauft hat, wo schon irgendwie das Hinterteil des größten englischen Lyrikers gesessen hat. Und es wäre tatsächlich viel witziger, wenn wir an der Stelle über Poe reden würden, aber egal. Oh. Es gibt ja so viele Locken von, wie heißt der, Abraham Lincoln. Fröschen. Als, nein. Nur wenn dir jemand zeigt, wo der Frosch die Locken hat. Ja. Aber von dem gibt es so viele angebliche Locken von ihm zu kaufen, dass wenn man die alle zusammenkleben würde, würde man ziemlich einen Mammut voll kriegen. Ja, das, so ähnlich geht's dann hier auch. Fakt ist, William, der sich eigentlich immer, oder es wurde ihm ja immer gesagt, er sei besonders dumm, ja, also der sich eigentlich immer für besonders dumm und sein Vater eigentlich immer für besonders schlau gehalten hat, der kommt so ein bisschen ins Zweifeln an der Stelle, ja, weil er gar so leichtgläubig ist. Und jetzt ist es so, dass er in der Kanzlei, wo er arbeitet, dass der Chef da, dass der immer sehr viel unterwegs ist und William sehr viel Leerlauf zwischen seinen eigentlichen Aufgaben hat. Also das muss dann Dinge abschreiben, aber wenn er damit fertig ist und der Chef nicht da ist, so, dann gibt ihm keine neuen Aufgaben und dann ja muss er sich halt irgendwie die Zeit vertreiben. Und jetzt sind in der Zeit Schreibutensilien an sich noch relativ teuer, also Papier, Tinte, Federkiel und so weiter. Aber als Schreiber in der Kanzlei ist das so eines der Perks, die man dann natürlich hat. Ne? Also du hast Zugriff auf genau solche Dinge. Das bringt der Beruf so mit sich. Und so verbringt er dann seine Leerlaufstunden mit Schreiben. Und Schreiben, ja, der Dummkopf schreibt. Und weil Kopierer noch nicht erfunden sind, schreibt er, oder weil das auch sein Job ist, mehr oder weniger, fängt er auch an, einige Werke Shakespeares abzuschreiben. Und zwar in ganz schöner Schreibschrift. Und sogar in schöner Schreibschrift und im Versuch, die schöne Schreibschrift des Originalautors möglichst detailgetreu zu imitieren. Ich sehe mehr Parallelen. Das ist jetzt allerdings so ein bisschen langweilig auch, ne? Also er verliert da auch irgendwie schnell wieder so die Lust dran, aber ihn bringt das Ganze doch auch dann auf die ein oder andere Idee. 1794 im Winter stöbert er in einem Buchladen herum und findet da ein schön eingebundenes, handsigniertes Gebetbuch aus der Zeit Königin Elisabeths, also aus der Zeit auch Shakespeares. Und es ist sogar das Wappen der Königin drauf. Und es könnte tatsächlich sein, dass das eigentlich eine unbezahlbare Rarität ist, aber ohne einen schriftlichen Echtheitsbeweis kannst du es halt vergessen. Also ist es so gut wie wertlos. Ich bin tatsächlich heute drauf gestiegen. Kennt ihr das, dass es gibt eine Adultery-Bibel? Sagt euch das was? Nein. Es ist anscheinend so, dass es eine sehr, sehr rare Edition der Bibel gibt, wo bei den 10 Geboten das Not vergessen wurde. Also es ist quasi, du sollst Adultery begehen. So. Ah ja. So. Und das muss ein unfassbares Vermögen wert sein, so diese Bibeln, die da im Umlauf sind. So. Es ist ein Director's Cut sozusagen. Anscheinend, ja. Aus seiner Arbeit in der Kanzlei weiß William, wie echte Urkunden aus der Zeit von Elisabeth aussehen und er weiß auch, wo er einen leeren alten Bogen Papier finden kann. Also ich weiß, wo ich einen Bogen Papier finden kann. Ist es so schwer, einen Bogen Papier zu finden? Ja, einen alten leeren Bogen Papier. Ach so. Okay. Das ist mitunter nicht ganz einfach. Und er weiß es aber und er hat Zugriff drauf, also kauft er das Buch und beginnt dann so ein bisschen mit Tinte zu experimentieren. Und er mischt jetzt so ein bisschen Wasser zur Tinte und tatsächlich sieht das Ergebnis dann fast so aus, wie halt Tinte aussieht, wenn sie so 100 Jahre oder 200 Jahre alt ist. Und mit dieser Wassertinte, als er dann halt mit der Mischung zufrieden ist, pinselt er sich dann auf echtem, authentischen alten Papier ein Widmungsschreiben des Autors von diesem Gebetbuch an die Königin Elisabeth. Mhm. Und das Resultat ist... Also es geht schon wirklich in Richtung Hitler-Tagebücher. Ich wollte gerade sagen, wo dann steht groß FH vorne drauf. Für was steht denn das FH für Hitler? Das in dem Fall eher WS, William Shakespeare. Das Resultat legt er jetzt zwei befreundeten Buchbindergesellen vor, die sehr schnell durchblicken, was er da gemacht hat. Ja? Also die haben ein Auge für sowas. Und ist sehr gut, weil sobald man mehrere Leute an Bord hat, platzt so ein Geheimnis immer irgendwann. Und sie bieten ihm an, dass sie ihm eine viel bessere falsche Tinte herstellen können. Eigentlich clever, ne? Weil die verkaufen dem ja bloß so ein bisschen Tinte, ohne irgendwie bösen Hintersinn. Oder ja, so. Gutes. Und wenn der Typ gutes, irgendwas Illegales damit macht, dafür können die ja. Gutes Geschäftsmodell auf jeden Fall. Ja, ja. Also der eine der beiden, der schüttet jetzt ein paar Flüssigkeiten zusammen, trägt dann ganz dünne Tinte auf Papier auf und dunkelt es dann noch mit einer Kerzenflamme so ein bisschen nach. Und das Ergebnis ist tatsächlich eine sehr, sehr verblüffend authentisch wirkende Imitation von 200 Jahre alter Tinte. Und so werden sie sich dann ganz schnell auch handelseinig und William kauft sich so ein bisschen Tinte von den beiden Buchbindern. Und damit setzt er sich jetzt nochmal an denselben Brief auf nochmal neuem Bogen altem Papier und schreibt eben dieses Widmungsschreiben nochmal jetzt mit vielleicht etwas besserer, gefälschter Tinte. Und das Schreiben steckt er dann in den Einband. Mehr Absicht. Nein, mit mindestens genauso viel Absicht. Das Schreiben steckt er dann in den Einband von dem Buch und damit geht er dann nach Hause und zeigt es ganz stolz seinem Herrn Papa. Ihr wisst schon. Und weißt du, was er gesagt hätte, wenn das nicht im Einband gewesen wäre? Einbandfrei. Ihr wisst schon, zu Hause, der Papa, das ist der, der so leicht alles glaubt, ne? Und der ist jetzt vollkommen begeistert, ja? Er ist zum ersten Mal im Leben sowas Ähnliches wie stolz auf seinen Sohn. Wow. Und ermutigt ihn sogar noch weiter nach solchen Raritäten Ausschau zu halten, denn offensichtlich... Ach, weiter, genauso, geht den falschen Pfad. Ganz offensichtlich hat er ja ein gutes Auge und Gespür für so alte Dokumente und so alte Dinge und er soll doch bitte weiter in so Buchläden und sonst wo halt, was auch immer er ihm an der Stelle erzählt. Und dann sagt er ihm noch was, das lange, lange in Williams Kopf nachklingen wird, denn er sagt ihm noch, was sein größter Traum wäre. Und sein größter Traum wäre tatsächlich ein Original. Wenn du so ein verlassenes Stück, ein verlorenes Stück für mich finden würdest, dann bekennst du endlich die Liebe, die du die ganzen Jahre gewünscht hättest. Nee, ganz so hoch steckt er seine Ziele gar nicht. Er gibt sich mit einer Originalunterschrift von William Shakespeare zufrieden. Nur dann, wenn es sonst nichts ist. Er würde dafür sogar... Aber er sagt ihm, dass er die fälschen soll oder dass er die finden soll? Nein. Dem Vater erzählt, ich weiß nicht, ob das jetzt rübergekommen ist, aber er erzählt... Der Vater glaubt es ja. Der Vater glaubt, dass es authentisch ist. Genau, er erzählt ihm nicht, was er da getan hat. Ja. Er erzählt ihm, guck mal, was ich hier gefunden habe. Und mein Kommentar war auf so einer Metaebene, ne? Weil wenn der Vater sagt so, wie toll mein Sohn, mach genau das, das ist ja ganz fantastisch, dann musste er mega das Gefühl haben, so, oh, ich krieg mal Aufmerksamkeit, Zuwendung und positive Resonanz von meinem Vater. Ich muss genau den Scheiß, den ich gerade anfange, genauso weitermachen und zwar noch schlimmer. Aber gut, dass wir hier mal den gemeinsamen Kurs festlegen, nicht, dass es hier zu Missverständnissen kommt. Also, er verspricht sogar, er würde für so ein Autogramm, würde er seine halbe Bibliothek, würde er dafür hergeben. Und ich glaube, das ist genau der Moment auch, wo William dann einen Plan fasst. Warte mal, schau mal nach da hinten, dreh dich mal bitte kurz um. Hier, guck mal, ich habe eins einstecken. Ist noch ganz trocken, sorry. Was für ein Zufall. Tatsächlich macht er sich jetzt in den Kanzleiarchiven und dann in Bücherläden und Antiquitätenläden, macht er sich auf die Suche, ganz wirklich ernsthaft auf die Suche nach einem echten Stück Papier mit einer echten Unterschrift von dem echten William Shakespeare. Also er möchte seinem Vater diesen Traum erfüllen. Und zwar in echt. Ich meine, vielleicht hat er kein Glück. Kleiner Spoiler, wir kennen heute, ich glaube, nur 6 Originalexemplare von Shakespeares Unterschrift. Also natürlich auch ging da vielleicht was verloren auch über die Zeit, aber auch 200 Jahre nach seinem Tod gab es davon nicht unendlich viele. Auch da wieder ganz großartige Folge von, wie heißt der nochmal? Ein entbehrliches, ich wollte es nicht sagen. Ausnahmsweise nicht, ich reich's gleich nach. Und zwar auch wieder hier, Abraham Lincoln. Es gibt massig Unterschrift und Briefe von, beziehungsweise mit ihm, aber ganz viele sind schon so unterschrieben, wie er nie unterschrieben hat. Und es gibt nicht nur massig Fälschungen, sondern inzwischen gibt es auch Fälschungsfälschungen, weil Leute nämlich absichtlich Fälschungen kaufen und dass es aber schon wieder so lukrativ ist, dass es dafür wieder einen Markt gibt, wo Leute Fälschungen machen, die Fälschungen imitieren. Mhm. Aber das geht mir jetzt an der Stelle immer noch viel zu weit. So weit sind wir noch nicht. Wir sind dabei, dass jemand, der kein Glück hat, was aber nicht so schlimm ist, weil er hat ja Zaubertinte. Und deshalb an einem ruhigen... Hat er sich auch das Gesicht mit Zitronenwasser eingemalt? Das Gesicht? Ja, ganz liebe Grüße an den Podcast Gala Be Neat In, wo ich noch nicht zu Gast war. Ist eine Quizshow. Und da ging es um einen Bankräuber, der sich nämlich das Gesicht mit Zitronen, so ausgepresste Zitrone angemalt hat, damit ihn die Kamera nicht sehen kann. Ah. Weil Zaubertinte siehst du erst, wenn es warm wird. Okay. Es erinnert mich ein bisschen an den Bankverbrecher, der sich mit Pflastern maskiert hat. Aber genau. Das ist tatsächlich schon eine Weile her. Ich glaube, das hat aber besser funktioniert. Hat eine Weile funktioniert. Ja. An einem ruhigen Dezembermorgen schneidet sich William jetzt ein Stück Papier von einer alten Pachtrolle ab und setzt darauf einen fingierten Mietvertrag zwischen William Shakespeare und John jetzt weiß ich tatsächlich nicht, wie man wirklich ausspricht, Hemminge, also Hemminge, Hemminge, Hemminge, ich weiß es nicht, Hemminge. Hemminge klingt super. Lass uns einfach sagen, er ist Hemminge. Ja, er taucht dann noch ein paar Mal auf. Also lass uns auf was einigen, Hemminge. Hemminge ist okay. Ich frage mich auch, wie viele Personen da draußen, die mit den Harry Potter Büchern groß geworden sind, ohne dass es die Verfilmungen noch gab oder auch ein deutsches Hörbuch oder ähnliches, den Namen der weiblichen Haupt- oder nein, ist hier nicht Hauptfigur, aber den Namen von Hermine damals, wie die so ausgesprochen worden sind oder zumindest wie die Leute es rezipiert haben. Weil da kenne ich von ganz vielen Leuten, die dann gesagt haben, ich habe mir gedacht, die heißt Hermione oder so. Okay, also ich hätte jetzt Hermine hätte ich nicht verstanden, aber... Ja, aber wenn du das halt im Englischen geschrieben liest und du weißt nicht, wie dieser Name ausgesprochen wird, dann tust du dir, glaube ich, als Jugendlicher, der da noch nicht so viel Ahnung hat oder den Namen einfach noch nicht ausgesprochen gehört hat, schon ein bisschen schwer. Kann sein, ja. Dieser John Hemminge ist ein Schauspielkollege in Shakespeares Zeit gewesen. Der hat einige Theatergruppen mitbegründet und er war auch Miteigentümer am Globe Theater. Also es ist durchaus vorstellbar, dass es zwischen den beiden eine Geschäftsbeziehung gegeben hat und vielleicht sogar einen Mietvertrag. Also das ist jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen. Klar wäre es jetzt viel... Weise gewählt. Ja, und es wäre jetzt viel... So ein, ich leide jetzt Bargeld, weil du nie Bargeld dabei hast und wir gehen gerade ein trinken, aber später zahlst du mir es wieder, weil PayPal ist noch nicht erfunden. Ja, Schuldscheine, das Thema taucht auch dann nochmal auf. Aber jetzt sind wir mal beim Mietvertrag und ich meine, klar, das hat nicht so viel Glamour und nicht so viel Sexappeal. Irgendwas Lyrisches, Poetisches wäre viel, viel spektakulärer, aber logischerweise auch viel, viel riskanter. Und der Mietvertrag, das ist jetzt ein Klacks, selbst für unseren Fälscher, der ja noch recht grün hinter den Ohren ist. Und also er nimmt sich auch eine, also jetzt kein Original, aber eine kopierte Unterschrift von Shakespeare, halt aus irgendeinem Nachdruck oder irgendwas und zeichnet die relativ gut, relativ glaubwürdig nach. Und die viel spannende Herausforderung... Butterbrotpapier durchgepaust. Ja, das geht, glaube ich, schon irgendwie. Das kriegst du relativ schnell hin. Die spannende Herausforderung ist tatsächlich, das Siegel dazu zu fälschen. Und auch da hat er schon eine Idee. Da popelt er jetzt von... Ja. Ja, ich möchte auch nochmal ins Gedächtnis rufen, was wir in den vergangenen Folgen schon oftmals hatten. Es ist ja auch eine Zeit, wo Betrügen noch einfacher war. So, die Menschen sind noch standardmäßig davon ausgegangen, gerade hier in England, dass du halt irgendwie Anstand hast und nicht betrügst so. Und man ist auch noch nicht so viel gewohnt. Was ist? Ich glaube nicht, dass die Leute davon angehen, dass du Anstand hast. Aber ich glaube, ich kann mir halt eher vorstellen, dass sobald du so ein gewisses Standing aufbaust, dass du natürlich lieber drauf reinfällst. Es ist doch genauso mit ganz vielen Firmen, die heute hops gehen und ähnliches, wo man dann auch sagt so, Mai, warum sind denn so viele Leute hinterher gelaufen? Warum haben denen die Banken Kredite gegeben und so weiter? Ja, weil die halt schon so ein Standing hatten und so ein in sich selbst begründetes Vertrauen. Also so ein, hier guckt mal, wir haben tolle Geschäfte, weil wir tolle Geschäfte haben. Oh ja, na, dann muss das ja stimmen. Und dann glaubst du dem Ganzen halt, weil alle drumherum scheinbar glauben. Ja, und ich meine, das hat jetzt sicherlich auch viel damit zu tun, dann auf welchem Wege und an wen das dann irgendwie wie übermittelt wird. So, ne? Es ist nicht nur die Fälschung an sich, sondern eigentlich genau wie es bei diesen Firmen dann auch ist, es ist viel das Buhai drumherum. Also wenn der jetzt einfach irgendwie ganz genau zu irgendwem auf der Straße gehen würde und sagen, guck mal, so, das würde halt nicht so gut funktionieren, aber er ist ja jetzt mal nur bei seinem Vater und da weiß er, okay, der fällt sowieso auf alles rein, ja. Also da ist das ja mal nochmal eine andere Hausnummer und der Vater geht ja sowieso nicht davon aus, dass sein Sohn ihn hinters Licht führt. Also, hallo und herzlich willkommen bei Die Höhle der Blöden. Die Höhle der Blöden. Das gefällt mir. Mein Pitch ist, ich klaue hier das Geld und mache hier Tagebücher nach. Ich bin dabei. Die Höhle der Blöden gefällt mir. Das sollte man echt weiter ausarbeiten. Das ist so eine Show, wo man dann mit einsteigt, aber nur, wenn man das Geschäftsmodell versteht. Also ich habe gedacht, dass man nur mit einsteigt und sämtliche Geschäftsmodelle sind aber alle nur so Lug und Betrug. Und zwar, dass die Investoren abgezockt werden. Das wäre eigentlich mal eine schöne Sache für Entbehrliches. Ich musste, nicht Entbehrliches, sondern Halbgar. Ich musste mal wieder Dinge tun. Das ist jetzt auf meiner, das mache ich nächstes Jahr Liste, dass ich ein paar absurde Formate wieder bei Halbgar. Ein paar Halbgar-Podcast-Ideen. Sehr gut. Also, deswegen heißt es so. Wir waren bei den Siegen, genau. Also er popelt jetzt von tatsächlich echten Unterlagen, die er in der Kanzlei irgendwie raussucht aus irgendwelchen Ecken und Ritzen, popelt er jetzt echte alte Siegel ab. Alter! Und er versucht die dann so ein bisschen anzuschmelzen, um dann dieses Wachs halt wieder auf neues Papier zu kleben. Aber braucht keine mehr. Aber das Wachs ist schon so alt, also das funktioniert nicht. Ja, das zerbröselt ihm quasi, wenn er das versucht irgendwie zu schmelzen. Und dann versucht er quasi frisches Wachs als Kleber zu verwenden für diese alten Siegel, was auch nicht funktioniert, weil die Farbe nicht passt. Also weil frisches Wachs halt frisch aussieht und alt ist alt. Und ich wollte gerade sagen, es ist ein bisschen gerade wie bei Lötzinn. Wir haben immer ein bisschen Lötzinn für den initialen Hitzetransfer, dann, genau. Und dann geht's wieder besser. Er löst es dann aber, indem er einfach das frische Wachs ein bisschen Asche mit einmischt und dadurch wird es ein bisschen dunkler und dann passt der Farbton eigentlich ziemlich gut und damit kann er dann die alten Siegel auf das neue Papier aufkleben. Und das Ergebnis sieht ziemlich gut aus. So gut, dass er nach 2 Wochen Arbeit, ihr seht jetzt die Anführungszeichen nicht, die ich mache. Ich schon. Dass er nach 2 Wochen Arbeit am 16. Dezember dann mit diesem falschen Mietvertrag in der Tasche nach Hause kommt. Und der Vater sieht sich das Dokument ganz genau an, auch das Siegel und sehr kritisch. Und dann flippt er aber auch wieder vollkommen aus vor Freude. Ich bin überzeugt. Ach, so viel und das Warmmiete. Ich glaube, ich spinne. Ich bin überzeugt, dass es sich hier um eine echte Urkunde handelt. Hat er gesagt. Der Vater ist mega gerührt, weil der Sohn ihm das Dokument schenkt, ja. Und er, da ist jetzt ja, weißt du, ich meine, das ist ein ganz großes Ding, der Originalunterschrift von Shakespeare. Und weil William aber keine halbe Bibliothek als Belohnung will, lässt er sich dann quasi vom Vater ein Buch schenken und der Vater gibt ihm dann ganz stolz mehr oder weniger das teuerste Buch das wertvollste Buch aus seiner privaten Sammlung. Was witzigerweise ein Buch übers, was ist das für ein Buch? IKEA-Katalog. Ja, was witzigerweise ein Buch übers Voltagieren ist. The Vaulting Masters, or The Art of Vaulting. Ein Buch von 1652, das ganz, ganz viele Stiche drin hat, also ganz, ganz viele Bilder und deswegen ist es sehr, sehr wertvoll. Also so dieser kunstvolle Pferderitt. Ja, genau. Ich habe auch Vaulting, ich war zuerst bei Vault so im Sinne von Bunker und habe mir überlegt, was das wohl für ein Buch ist in der Zeit, aber ich habe mich dann schlau gemacht und habe gesehen, okay, es geht um Pferde. Wenn man das mit dem Fälschen mal angefangen hat, dann ist die Überwindung weiterzumachen, glaube ich, nicht mehr so arg groß. Ach, weiter. Also nehme ich an. Und weiß ich aufs erste Hand. Nehme ich an. Und Young Willy, glaube ich. Ich erfinde nämlich auch alle Geschichten. Young Willy, glaube ich, sieht es ähnlich und er zieht jetzt nach und nach Dokument um Dokument aus dem Hut und jetzt braucht er dann langsam aber auch eine gute Geschichte, um die auch nicht verkaufen, aber um die seinem Vater auch irgendwie glaubhaft aber irgendwie zu begründen, machen. Wo die ja, Dinge, weil ja. Ich meine, das so viel Glück kann jetzt einer kaum haben, aber er findet dann einen älteren Herrn. Ach so, ich habe jetzt gedacht, ein Absturzort, wo angeblich da die Maschine runtergekommen ist, mit so alten Ach, falscher Fälscher. Also er findet einen älteren Herrn, der sehr öffentlichkeitsscheu ist, aber der irgendwie davon erfahren hat, dass William halt durch die Stadt zieht und nach alten Dokumenten sucht. Und weil er einen großen Vorrat in seinem Haus von solchen alten Unterlagen hat aus Shakespeares Zeit, hat er quasi Kontakt zu William aufgenommen und das ist quasi die Quelle. Und William kann aber unmöglich verraten, wer das ist, wie er heißt, wo er wohnt, wie er aussieht. Sie nennen ihn nur Mr. H. Weil es ihn nicht gibt. Mr. H. Du willst doch nicht an der Existenz von Mr. H zweifeln, Philipp. Heavy Spoiler. Der Podcast, den ich meinte, ist No Such Thing as a Fish. Danke. Ah, okay, ja, das ergibt Sinn. Am 18. Dezember taucht in Mr. H's Fundus ein Schuldschein von Shakespeare an John Heminge auf. Am 20. Ich schulde dir eine Originalunterschrift, die echt ist. Liebe Grüße, gefälschte Shakespeare. Original, die echt, das ist auch geil. Fakespeare. Oh nein, du hast mir ein ausgeschriebenen Gag versaut, vorversaut, der kommt noch. Oh. Fakespeare. Mist. Ich muss das noch umdichten. Wartet mal, bleibt mal 2 Stunden dran. Ich muss mir einen neuen Witz ausdenken. Am 20. hat William einen Briefentwurf von seinem Namensvettern an einen Gönner in Southampton im Gepäck. Und an Weihnachten. Da steht immer nur drin, gönn dir. An Weihnachten, daher kommt es eigentlich, das weiß kaum jemand. Genau, du musst mal wissen. An Weihnachten sind. Was wenige wissen. An Weihnachten, es ist Weihnachten, Leute, es ist Weihnachten. Das passt zwar voll gut, es ist nämlich jetzt auch Weihnachten. Ja, also nicht, wenn die Menschen das hören, weil da ist Neujahr. Hey, frohes 2021. 1794 war auch schon mal Weihnachten. Echt? Und da bringt William jetzt ein Glaubensbekenntnis von Shakespeare mit nach Hause, indem er sich weit vom Katholizismus distanziert. Und das ist jetzt schon Next Level Shit. Heißer Scheiß. Ja, weil also ihr wisst ja, die Engländer und ihr Glaube, das ist eh ein heißes Pflaster, ja. Und es gab schon immer Zweifel eigentlich an Shakespeares Konfession, weil er irgendwo mal in Hamlet hat er irgendwie mal, gibt's eine Stelle, glaube ich, die irgendwie ihm so ausgelegt wird, dass er gar nicht wirklich katholisch ist oder so, ne? Und es gibt auch jahrhundertelang immer wieder Diskussionen. Aber das ist ja? Das ist jetzt ganz heißes Eisen. Ja, ja, so. Das ist jetzt wirklich ganz heißes Eisen. Das meine ich ernst. Wenn ich sage Next Level Shit, das meine ich so. Und also es wird jahrhundertelang wird diese Glaubensfrage diskutiert werden. Also es ist damals schon ein heißes Thema und es wird es noch für lange, lange Zeit bleiben. Und jetzt hat er damit natürlich er hat ein neues Level erreicht. Und der Vater ist jetzt auch nicht nur einfach happy, dass er sowas dann in seiner Sammlung hat, sondern der Vater will damit natürlich jetzt auch raus, ja. Also der will das rumzeigen und er möchte sich auch in dem Ruhm, dem ihm seinem Sohn hier bringt, in dem möchte er sich sonnen. Und das ist ja der Klassiker, worum ich glaube, dass es eigentlich eine total beschissene Idee ist, irgendein berühmtes Kunstwerk stehen zu lassen und sich zu Hause aufzuhängen. Weil den wenigsten Leuten genügt es, das Original zu Hause hängen zu haben und sich daran zu erfreuen, dass das Original ist, sondern die Leute brauchen das als Statussymbol und müssen es nach außen zeigen. Und sobald du es zeigst, wirst du jemanden haben, der labert und dann finden dich. Ja, wobei das Statussymbol ist das eine, ja. Aber ich meine, da geht es ja jetzt nochmal wirklich damit wird eine öffentlich heiß diskutierte Frage beantwortet, ja, also die vorher noch nie beantwortet werden konnte. Und das ist jetzt quasi mit Brief und Siegel, ich bin nicht katholisch, gezeichnet William Shakespeare, so übertrieben. Das ist schon was, ist was anderes, als sich ein schönes Bild anzusehen von einem oder damit irgendwie anzugeben und rumzuprotzen. Und William lässt es aber jetzt natürlich die Knie weich werden, ja. Ne? Also weil hier kommen mit Sicherheit dann irgendwelche Shakespeare-Experten ums Eck und die sind womöglich nicht alle so leichtgläubig wie sein Vater. Aber jetzt mal ganz ein blöde Froch, warum, also ich meine, das so, zeigt jetzt für mich, dass er wirklich nicht der Hellste ist, weil ich meine, warum macht er denn sowas Kontroverses gleich zu Beginn? Naja, wir sind schon nicht mehr gleich zu Beginn. Ich glaube tatsächlich, das ist so der... Ja, aber also selbst irgendwann, egal. Also, das ist der klassische du, Fall... Du, der macht das jetzt, damit die Spannung im Podcast kommt. Das ist der klassische Fall von so einer Abwärtsspirale, glaube ich. Also er fängt mit was an, er sieht, er kriegt die Resonanz von seinem Vater, die er sich davon verspricht, aber das reicht ihm irgendwann nicht mehr. Und er braucht noch mehr. Gut, das ist wie bei diesem ein Fahrschulvideo, wo die Jugendlichen zusammen am Strand sitzen und der eine meint so, hier, magst du auch ein Bier? Die Person, die mit dem Auto gekommen ist, nee, du, ich muss noch fahren. Na komm, ein Bier geht. Na gut. Und dann kommt aus dem Off folgender Satz. Aus einem Bier können schnell 10 werden. Nächstes Bild. Ein Auto fährt voll johlende Leute, die Straße runter, ein Ball rollt vors Auto. Man sieht ein Kind hinrennen, nur noch ein und es ist klar, was passiert. Ja, wenn du... Ja, es ist quasi dasselbe. Genau, und es ist genauso, aus einem Bier können schnell 10 werden. Nicht 1:1, sondern 10. Ja, wenn du ein Bier hast, brauchst du nur noch 0 Biere und schon hast du 10. Das ist doch ganz logisch, Philipp. Du müsstest das doch wissen als Programmierer. Ja, das ist wie mit dem, dass du unendlich viel Bier trinken kannst, weil ein Bier kannst du ja trinken und ein Bier kein mehr Bier. Geht immer. Ja, und ein Bier ist kein Bier. Ah, ein Bier ist kein Bier. Okay, den kannst du doch nicht. Nein. Das ist Kneipenwissen. Ja. Schön als Funktion abgebildet. Also der Papa ist nicht zu bremsen. Ja, der Papa aus Randepa. Der lässt sich von William nicht aufhalten. Der hat jetzt Blut geleckt und der holt sich sofort zwei Gelehrte ins Haus und die diskutieren jetzt mit dem Vater und dann auch mit dem Sohn dieses Dokument. Und Papa ist zurück. William kann gar nicht richtig der Unterhaltung folgen. Also er ist völlig bann vor Angst. Ja, die große Schmach, die ihm bevorsteht, sieht er kommen. Stattdessen aber wird seine Spürnase mit Lob überschüttet, wie er sich's gar nicht hätte vorstellen können. Die Besucher sind Gutes gemacht, feiner Kuh. Die Besucher sind wirklich außer sich, ja, auch ob der schreiberischen Qualität von diesem falschen Glaubensbekenntnis. Ja, nicht nur, dass es überhaupt da ist oder was es aussagt, sondern auch, weil es so wundervoll geschrieben ist. Danke, dass du den Ausdruck ob der benutzt hast. Ich mag das irgendwie sehr gerne. Das mache ich tatsächlich relativ häufig, ja. Ich mag das. William Henry Ireland ist gerade mal 20 Jahre alt und hat just quasi ein Meisterwerk verfasst. Ja? Und trotzdem hat er weiche Knie, sein Herz schlägt irgendwo auf Höhe vom Adamsapfel und in seinem Kopf dreht sich alles. Das klingt jetzt vielleicht auf euch merkwürdig, aber William hat tatsächlich Talent im Schreiben. Das hätte jetzt keiner geahnt. Ich glaube, er selbst auch nicht. Und eigentlich ahnt es auch immer noch keiner. Aber du redest jetzt im Schreiben im Sinne von nicht nur schöne Letter hinzupacken, sondern wirklich lyrisch zu schreiben. Genau. Ja, also er hat, oder sagen wir mal, er hat es vielleicht geahnt, alle Welt sonst hat ihm das nie zugetraut und traut es ihm immer noch nicht zu, aber tatsächlich, um es mal mit den Worten von meiner Tochter zu sagen, ist so. Grüße. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ist so. Das muss ich jetzt mal, einen kurzen Schwank aus meinem Leben, aber das war, Next Level Parenting. Um ihr dieses nervige Isso auszutreiben, haben wir sie gemeinsam so über eine Woche hinweg mit Isso traktiert, meine Frau und ich. Zu allem, was sie gesagt hat, ja, Isso. Seitdem verwendet sie es tatsächlich nicht mehr. Oh. Das funktioniert wirklich hervorragend. Ja. Also mir selber wurden auf diese Art und Weise auch schon diverse Ausdrücke ausgetrieben. Welche denn? Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, das möchte ich nicht sagen, aber tatsächlich merkt man erstmal, wie nervig das ist. Und was mir dann zusätzlich einfällt, ist das Neinhorn von Marc-Uwe Kling. Oh ja. So, das ist auch sehr schön. Aber das siehst du mal, wie effektiv das ist, weil der Dominik kann es noch nicht mal jetzt sagen. Ja, ja, genau. Und jetzt stelle ich mir eher so vor, dass er so ein bisschen Clockwork Orange-mäßig gequält wurde und selbst der Gedanke an dieses Wort bereitet ihm jetzt Schmerzen, jetzt kann er es nicht mehr, er kann nicht mal mehr dran denken, geschweige es aussprechen. Und ist jetzt so völlig wehrlos. Okay, also tatsächlich ist es bei mir so, dass ich nicht nur die Aussprache, sondern die vor allen Dingen eine Schreibweise, weil der Philipp hat mir nämlich so eingeprügelt, dass es Philipp mit 2 P ist, dass ich jedes Mal, wenn ich jetzt Philipp mit 1 P schreiben würde, sofort brechen muss. Dankeschön. So. Es geht ja nur um mich in dem Fall. Also ja, warte mal, wie alle anderen Philipps sich jetzt beschweren, die immer jetzt mit 2 P geschrieben werden. Naja, klar. Nee, 2 P ist doch fein. Naja, aber die anderen sehen das vielleicht anders. Ja, die mit dem 1 P, genau. Und dann gibt es auch noch 3 P. Oh. Boah, jetzt wird's dünn. Naja, andersrum. Ich finde es halt immer sehr schade, weil mir es wichtig ist, versuche ich auch bei anderen Leuten, mit denen ich kommuniziere, immer möglichst ihren Namen richtig zu schreiben. Ja, ist mir neulich auch in der Autokorrektur ein Fauxpas passiert. Ich habe jemanden fälschlicherweise als Fabian bezeichnet, der eigentlich Fabio heißt. Und das war mir sehr, sehr, sehr, sehr peinlich. Ja. Mhm. Ich habe neulich etwas bestellt, es kam auf den schönen Namen Schmidt-Schmidt. Schmidt-Schmidt. Auch nicht schlecht. Schmidt-Schmidt. Mein Doppelname. Ah. Mal bei der Hochzeit einen Doppelnamen angenommen. Herrlich. Du, ich weiß von Leuten, die sind verehelicht und die haben beide den identischen Namen schon vor der Ehe gehabt. Ja, aber warum dann nicht einen Doppelnamen? Das fände ich wirklich cool. Ja, wir sind Sie, Peter Schmidt-Schmidt und Sie, Peter Schmidt-Schmidt. Aber erst mit Weichen und dann mit Hanntee. Was wir? Das mit verschiedenen Schreibweisen, genau. Möchte er sagen. Fantastisch. Vor William liegen Schmidt-Schmidt, erst weich, dann hart. Vor William liegen arbeitsreiche Wochen. Er fälscht weitere juristische Dokumente, Theaterkarten, einen Briefwechsel zwischen Elizabeth und William und am Ende sogar einen Liebesbrief an Anne Hathaway, der sogar eine Haarlocke, da haben wir es, und ein bislang unbekanntes Sonett enthält. Wow. Und als sechstes fälscht er auch noch seine Bonuskarte bei seiner Krankenkasse. Ja, das Sonett habe ich euch hier mitgebracht, aber es ist natürlich mit so altenglischen Übersetzungen ins Deutsche so ein bisschen schwierig. Ich lese euch die 4 Zeilen trotzdem vor. Ist in den Himmeln Schöneres zu sehen als du des Avons Nymphe schön und ist auf dieser Erden hier ein treuerer Mann als Willy Shakespeare dir? Naja. Also, Billy Shakespeare dir. Ja, wie gesagt, das ist so mit Übersetzungen auf der Zeit ein bisschen schwierig. Naja. Aber das fällt jetzt auch bei diesem Gedicht vielleicht nicht so auf. Und wir müssen es aber unbedingt auf dem Schirm haben und bedenken, William Ireland ist zu dumm, um einen längeren Text in Hochenglisch fehlerfrei zu verfassen. Ja, und deshalb zweifelt ja auch nie jemand dran, dass er solche alten Texte überhaupt verfassen könnte. Also da kommt überhaupt keiner auf die Idee, dass er solche alten Texte verfassen könnte, weil wenn er schon das normale Englisch nicht beherrscht, wie soll er dann das alte Englisch beherrschen? Ja? Aber er kann nur das. Das ist so die Denkweise. Der Witz ist aber, natürlich. Er kann weder das eine noch das andere, sondern er ahmt einfach nur die Schreibweise nach. So, er setzt willkürlich Doppelkonsonanten, er fügt unnötige E's am Ende von Worten hinzu, er ersetzt I's durch Y und also. Ach, ich liebe es! Es ist wie ein Kind, das Schreiben spielt. Ja, ich liebe es. Ist es die Origin Story, wie der Ausdruck Fake it till you make it entstanden ist? Nein. Aber also ich finde es so herrlich, ich finde es so schön und es merkt halt keiner. Das ist das eigentlich Schöne dran. So, das ist, auch die Gelehrten, die herbeigerufen wurden jetzt in erster Instanz, auch die merken es nicht. Und auch die Sache mit der Locke. Jetzt muss ich kurz was tippen im Hintergrund, okay? Moment. Ja, bitte sprecht weiter. Nee. Ja, warte mal kurz so lange. Ich möchte die Full Experience. Es dauert 2 Sekunden. Du bist wohl nebenher mit anderen Dingen auch noch beschäftigt, oder was? Aber was ich jetzt nicht ganz verstehe, ist, warum ihr nicht einfach weiterreden könnt, weil ihr müsst doch meine Spur nicht reinschneiden. Also ich kann das parallel raussuchen und das ist doch... Dominik, ich möchte deine volle Aufmerksamkeit. Naja. Okay, gut. Nee, dann suche ich jetzt nicht, weil wenn euch das ablenkt, dann ist alles gut. Gut, alles klar, dann machen wir bitte weiter. Okay, jetzt habe ich gerade in Slack geguckt und ich kann das Bild von diesem, was auch immer das ist, nicht zuordnen. Boah. Der Tiger, das ist dieser Tiger, von dem ich gesprochen habe. Ah, okay, aber das ist sehr gruselig. Ne? Ich mach das mal zu. Ich habe den in die Shownotes gepackt, der ist wunderbar. Also, die Sache mit der Locke nimmt auch komische Auswüchse an. Es gilt bald schon unter gebildeten jungen Londonern als schick, einen Ring mit einer einzelnen Haarsträhne vom vermeintlichen William Shakespeare zu tragen. Also, der Shit ist richtig hot. Und da haben wir wahrscheinlich auch jetzt wieder so eine, ja, wenn man die Ringe mal alle zusammenpacken würde mit allen Locken, dann hätte man einen riesigen Berg und könnte daraus mehrere wollige Mammuts. Ich nehme es an. Der Zulauf, den jetzt Samuel auf seine Veröffentlichung mehr oder weniger hat, der ist so groß, dass er bald schon Eintrittskarten drucken lassen muss, um den Besucherströmen und Interessenten an seiner wachsenden Privatsammlung Herr zu werden. Und macht viel so eine Art Museum jetzt hier. Ja, und natürlich auch ein bisschen Kohle draus abzuschöpfen. Ne? Also, klar. Selbst der Prinz von Wales und der Premierminister geben sich die Ehre. Also hört. Die Leute sind fasziniert, begeistert, sprachlos und voller Erstaunen. Und diese ganze Anerkennung spornt jetzt den jungen William natürlich nochmal zu neuen Höchstleistungen an. Seine Versprechen werden immer hanebüchner. Ich habe ein handgeschriebenes Manuskript von King Lear gefunden, verkündet er alsbald. Und er belässt es jetzt nicht, also King Lear, ne, ist ein tatsächlich existierendes Shakespeare-Werk und er belässt es aber nicht bei einer Kopie, sondern er verbessert das Werk jetzt auch noch an der einen oder anderen Stelle. Und natürlich. Und ich muss jetzt natürlich fair sein, also es ist nicht... Das, wir haben jetzt doch einen Rap-Teil eingebaut und die Tanzszene ist dabei. Es ist nicht ganz so absurd, wie es vielleicht klingt im ersten Moment. Tatsächlich wurden bei Bühnenstücken aus der Zeit immer mal wieder anstößige Inhalte gestrichen oder auch Humor umgeschrieben. Also oft wurde... Und der hat richtig viel wieder reingefallen. Oft wurde einfach aus Tragödien der Spaß und aus Komödien die Tragik entfernt. So, das wurde tatsächlich oft umgeschrieben. Aber auch gerade bei Shakespeare, weil Shakespeare war den Feingeistern oft einfach auch ein bisschen zu direkt und zu platt und zu arg einfach. Und das ist genau Williams Kragenweide. Okay. Denn sein King Lear, der hat jetzt viel mehr groben Humor als die Urfassung, was jetzt alle vollkommen feiern. Ne? Samuel ist total begeistert, die zu Rate gezogenen Experten sind begeistert. Also es war ein großer Erfolg, dieses neue King Lear Manuskript. Der King Lear, die Rache, die Rückkehr. 2.0. King Lear, jetzt erst recht. Der nächste Streich sind Bücher aus Shakespeares Privatbibliothek. Also Bücher, die Shakespeare besessen, aber nicht selbst geschrieben hat. Das ist einfach, da kauft er jetzt einfach irgendwelche alten Bücher bei den Bücherhändlern und Antiquaren und so. Und schreibt von herein, dieses Buch gehört dem Willi. Mehr oder weniger. Und schmiert an den Rändern mal vielleicht die ein oder andere Notiz und that's it. Und mal so ein Kilroy was hier rein. Kennt ihr das? Shakespeare was hier. Ja. Sag mal, gibt es da einen deutschen Namen dafür? Für dieses Männchen, das so 4 Finger oder 3 Finger über den Zaun streckt, die Nase drüber streckt und dann nochmal 3 oder 4 Finger. Und im Englischen heißt der, glaube ich, Kilroy. So Kilroy was hier. Ich kenne keinen deutschen Namen. Sagt mir gar nichts. Ich glaube, sobald ihr es seht, sagt ihr, ach. Ja, das kannst du mir jetzt schon vorstellen, aber ich wüsste nicht, wie das im Deutschen vielleicht heißt. Ja. Also ja, wie kann ein einziger einzelner Antiquitätensammler nur so viel Glück haben, ja, frage ich mich. Das ist schon wirklich Wahnsinn, was der alles ausgräbt. Und in der Zeit, als Willi Henry dann seine Version von Hamlet, oder er tauft es Hamblette mit B und L und E-T-T-E hinten raus, in seiner Schreibweise. Also als er seine Version von Hamlet schreibt, ist er in dieser falschen Handschrift dann schon so sicher, dass er sie wie seine eigene verwenden kann. Also er kann wirklich quasi live shakespearisch schreiben mittlerweile. Auch ein deutliches Zeichen, dass das nicht einmal nur passiert ist, ja. Macht es dann auch irgendwann so wie Picasso und zahlt gar nicht mehr in der Kneipe, sondern macht einfach eine Unterschrift? Also ich werde keine Fragen, die auf die Zukunft bezogen sind, mehr im Podcast beantworten. Ich möchte nichts spoilern und keine falschen Hoffnungen wecken. Aber es ist jetzt natürlich, wenn man so ein Level erreicht hat, wenn man so ein Niveau drauf hat, dann ist es höchste Zeit, nochmal eine Schippe draufzulegen. Und er sitzt jetzt irgendwann im elterlichen Studierzimmer und guckt sich so um und da hängt ein Bild an der Wand. Das ist ein Porträt von einem Herrn aus dem 5. Jahrhundert, einem Herrscher, der heißt Vortigern oder Vortigern. Ich habe keine Ahnung. Das ist wieder beim Tigern. Ich weiß gar nicht, wie man das, das stimmt, ja. Ich weiß gar nicht, wie man das im Englischen aussprechen würde. Vortigern. Keine Ahnung. Vortigern. Vortigern finde ich gut. Und das ist ein Herrscher, der hat sich vor allem durch seine Ruch und Skrupellosigkeit ausgezeichnet. Oh. Und so jemand will mit dem Arbeitszimmer hängen haben. Und jetzt holt sich Willi ein Buch über alte Herrschergeschlechter. Dasselbe Buch tatsächlich, das Shakespeare auch schon verwendet hat, um über King Lear und Heinrich V. irgendwie zu schreiben. Und er schreibt erstmal da drin? Nein, er liest erstmal. Er liest sich mal zum Thema ein. Ja, er macht das gleiche wie ich hier für so eine Podcast-Episode. Er guckt mal alles, was er kriegen kann zu dem Thema und stellt fest, okay, das ist ein König, der hatte eigentlich gar keinen echten Thronanspruch, sondern der hat den Thronerben damals beraten, hat hinter dessen Rücken dann aber intrigiert und da wurden dann Männer unschuldig gehängt, es gab Polygamie, Giftmordanschläge. Also um es kurz zu sagen, es ist der Stoff, der jede Menge Story für 8. Der Ast rein in einer Folge 8 oder in einem Shakespeare-Stück hätte passieren können. So, von daher perfekt. Sofort berichtet er jetzt Vater von seinem Fund. Beziehungsweise berichtet er das, was er gedenkt aus diesem Fund zu machen. Also ich stelle mir sowas vor wie, Papa, ich habe ein bislang unbekanntes Shakespeare-Stück über Vortigern entdeckt. So. Aber auch hier, wir haben es eingangs als Gag schon benutzt, aber das wäre heutzutage eine mehrteilige Podcast-Serie, oder? Oder ein Kurzfilm oder eine Kurzserie auf Netflix, eins von beiden so. Der heiße Shakespeare-Scheiß. Ja, unbedingt. Also das ist jetzt wirklich, an der Stelle müssen wir mal klar festhalten, das ist jetzt wirklich ein ganz großes Ding. Ja, also wir fälschen jetzt hier keine Mietverträge mehr oder keine Schuldscheine oder keinen Pipifax, ja, schreiben keine Witze in bestehende Werke hinzu, sondern er nimmt sich jetzt vor, ein Werk zu schreiben, das er Shakespeare unterjubelt. So. Das ist schon mal eine Ansage. Also der hat, glaube ich, an der Stelle ziemlich dicke Eier. Und es ist vielleicht auch ein bisschen voreilig, das dem Vater so, weißt, in dem Moment, wo man die Idee fasst, schon zu verkaufen, ja, weil der wird das jetzt natürlich sehen. So, der ist jetzt ganz außer sich mal wieder, ein weiteres Mal, und er möchte unbedingt jetzt dieses Werk haben. Aber auch da ist Willi nicht um eine Antwort verlegen. Also er erzählt seinem Papa, dass dieser Mr. H, von dem er das Stück natürlich kriegen wird, der möchte erst noch eine Abschrift für sich selbst anfertigen lassen von diesem Stück. Und da die Kopierer noch nicht erfunden sind, dauert es natürlich ein bisschen. Und so kann er seinen Vater tatsächlich zwei Monate lang hinhalten. Und dann ist er aber schon fertig mit dem Ding. Also er hat jetzt in Rekordzeit hier so ein Bühnenstück geschrieben. Und im März 1795, Der lebt aber inzwischen auch von diesem ganzen Trubel drumherum, oder? Also wie verdient er sich? Naja, er ist angestellt. Und lebt er noch zu Hause? Hat er eine Freundin? Also er muss ja auch unglaublich Zeit investieren. Das muss doch irgendjemand auffallen, dass er auch wahnsinnig viel schreibt. Spielt er PlayStation oder Xbox? Also er ist halt viel in dieser Kanzlei, ne? Also das ist so seine Hauptarbeitswerkstatt. Und mag der Backstreet Boys oder Take That? Und da tindert er dann so halt wie jeder andere, der gerade ein bisschen Langeweile hat, und ansonsten schreibt er halt. Was, er tindert? Quatsch. Ah ja. Also ja, von Frauen ist an der Stelle tatsächlich, hab ich nichts gelesen, aber nicht, dann grindet er. Ja, aber auch nicht so wahnsinnig viele verschiedene Quellen zu dem Thema. Jetzt tatsächlich, das wollte ich am Anfang noch sagen, ich habe hier ein Buch, wo ich auf diese Geschichte gestoßen bin, das hat mir unsere Lady Ada zukommen lassen. Und Paul Collins, verhindert ein sehr schönes Ding. Da werde ich sicherlich noch das ein oder andere finden, das vielleicht später mal drankommt. Also lese. Danke, eine Buchspende. Leseverbot für euch beide. Aber vielen Dank. Das war ein sehr gutes Werk. Amüsiert mich sehr. Und jetzt habe ich den Faden kurz verloren. Er lebt zu Hause, klar, bei seinem Vater, so als Unverheirateter. Er ist ja noch gerade mal irgendwie Anfang 20, also er ist jetzt auch noch nicht irgendwie uralt. Er hat das alles in ziemlich kurzer Zeit bisher gemacht, also so in der Zeit zwischen 18 und 20, glaube ich. Also, aber hätte jetzt sein können, dass er eine Frau schwängert, die 8 Jahre älter ist als er? Hätte er sein können, hat er aber nicht gemacht. Also nicht keine, von der ich weiß, sagen wir mal so. Und ich glaube, dass er tatsächlich die war auch gefälscht. Die meiste Zeit einfach zu Hause sagt er arbeitet viel und auf der Arbeit arbeitet er halt nichts. So, und weil er gut schreiben kann und schnell schreiben kann, kriegt er, glaube ich, seine Arbeit relativ schnell gelöst und dann bleibt genug Zeit für anderen Kram. Aber ich meine, das ist ja auch ein Talent, so schnell schreiben zu können. So, also das darf man auch tatsächlich nicht ganz unterschätzen. Das ist ja auch das, es gibt ja diese geilen Video-Interviews mit Stephen King und J.R. Martin. Und haben wir auch schon referenziert, aber das ist gar nicht so zu unterschätzen. Einfach Output, so einfach raushauen. Ja. Oder bei dem Typ von dem TLDR-Podcast, der einfach Massen an Songs produziert hat. Oder immer noch produziert, meines Wissens. Ach ja, okay, ja. TLDR? Ja, Too Lazy Didn't Read. Das ist der Vorgänger-Podcast von Ja, Black eben, Ball. Daher kenne ich es. Achso, dann haben die es irgendwann mal wieder eingespielt. Manchmal spielen sie ja alte Folgen nochmal. Ja, aber die Story kenne ich nämlich. Oder war das dann schon in Reply All? Aber TLDR habe ich nicht gehört. Ah ja, dann vielleicht war es doch schon in Reply All. Aber die Story habe ich, die kommt mir bekannt vor. Egal, also ja, also wir werden noch sehen, dass da wirklich, dass viele ihn lange Zeit unterschätzen. Also ist ja auch jetzt schon klar, aber das nimmt noch ein ganz anderes Niveau an, glaube ich. Also im März 1795 präsentiert Klein Willi jetzt ganz stolz den vielleicht größten Schatz bis dato. Ja? Und der Vater reagiert ein bisschen anders als erwartet, ein bisschen anders als bisher. Er möchte jetzt das Werk erst einmal keinem zeigen und erst einmal für sich behalten und erzählt erst einmal, also er geht jetzt nicht hier raus und das neue Shakespeare-Werk, sondern er möchte mal das Ganze ein bisschen slow playen sozusagen. Und er hört sich mal eher so im Heimlichen ein bisschen um. Also er weiß, dass das Ding unfassbar viel wert ist und er erkundigt sich jetzt mal so ganz, ganz hinter vorgehaltener Hand bei den Londoner Theatern, ob nicht vielleicht jemand irgendwie Interesse hätte, dieses Stück aufzuführen. So, ne? Ein verschollenes Shakespeare-Stück. So, aber pst, nicht weiter sagen. Und ich meine, die Reaktion könnt ihr euch vielleicht vorstellen, ja. Genau, also die Theaterdirektoren überschlagen sich vor Begeisterung, überschütten ihn mit Vertragsangeboten und das ohne auch nur eine Zeile von diesem Werk gesehen zu haben. Die Ehre, da als erster dann reinzuschnuppern, erhält Sheridan, das ist der hochehrenwerte Theaterdirektor des Royal Theatre und er sagt tatsächlich zu, per Handschlag hier die Rechte von diesem Stück zu kaufen und es aufzuführen, ohne dass er was gelesen hat. Und dann erst bringt ihm Samuel dieses Werk vorbei und er liest ein paar Absätze und es ist, glaube ich, sehr merklich, wie seine Begeisterung im Laufe dieser Absätze abkühlt. Zitat. Es gibt hier, wobei das, ich, ja, ganz kurz, das ist tatsächlich auch wie bei des Kaisers neue Kleider. So, wenn du den Hype erstmal aufgebaut hast, dann möchtest du auch nicht derjenige sein, der das jetzt quasi dann zum Platzen bringt. Nee, aber ich glaube, dann möchtest du es auch immer mehr und mehr glauben. Genau, also da genau. Viel ist damit glauben. Zitat. Es gibt hier und da ein paar kühne Ideen, aber sie scheinen mir roh und unverdaut. Merkwürdig. Fast drängt sich der Eindruck auf, dass Shakespeare recht jung gewesen sein muss, als er dieses Stück schrieb. Aber ihr merkt vielleicht, keine Sekunde Zweifel. An sich zweifelt genau, er nicht. Ja. Keine Sekunde Zweifel, dass das echt sein könnte. Und auch keinen Zweifel, dass es sich diese Chance entgehen lässt. Ne? Also, dass der sich nicht auch jetzt irgendwo vertan hat mit sowas wie, oh, da referenziert er etwas, was zu der Zeit noch gar nicht gewusst wurde oder noch gar nicht klar gewesen sein kann oder Ähnlichem. Ja, auch da muss ich dich vertrösten. Sheridan kann die geforderten 500 Pfund von Samuel auf 250 Pfund herunterhandeln, vor allem, weil er halt mehr oder weniger vorher ja schon den Vertrag blind abgeschlossen hat, so, und er kann dann aber noch ein bisschen handeln und noch ein bisschen Rabatt rausschlagen. Und hey, ein mittelmäßiges Shakespeare-Stück ist immer noch ein Shakespeare-Stück, ja. Also, ich erinnere nochmal daran, Die Sprache, die William Ireland hier verwendet, ist kein elisabethanischer Dialekt. Es ist eine gefährliche Mischung aus Kreativität und Unfähigkeit. Was für ein schöner Ausdruck. Wie so viele Kriminelle manövriert sich William immer mehr in die Enge. So, seine Spezialtinte ist ihm längst ausgegangen und er musste weitere kaufen. In der Kanzlei gab es kein altes Papier mehr und er musste irgendwelche Buchhändler bestechen, dass die leere Seiten aus anderen Büchern rausschneiden für ihn. Und einmal kommt auch ein Freund in die Kanzlei und ertappt ihn mehr oder weniger auf frischer Tat. Also sag mal, müssten jetzt eigentlich nicht langsam viel zu viele Leute auch einfach von da wissen, dass der doch irgendwas Seltsames macht? Naja, so viele sind es noch nicht so, ne? Es sind halt die Buchhändler vielleicht. Ja, gut, aber einer kann schon zu viel sein. Die Buchhändler, die ja immer wieder halt. Aber bleib doch mal bei dem Typen, der ihn jetzt quasi bei frischer Tat ertappt. So, was passiert denn in dem Moment so? Naja, es ist ein Freund von ihm und er kann ihn quasi ein Schweigeversprechen abringen und es werden mehr und mehr Mitwisser. Weil der kapiert wirklich, was da Sache ist. Der weiß dann wirklich Bescheid, so der eine. Ich weiß nicht über den ganzen Ausmaß, aber ich meine, das ist jetzt was auch, diese Fundstücke, das ist in voller Öffentlichkeit, so, das kannst du ja nicht geheim halten. Das ist schon klar, was hier los ist und wenn da jemand hier irgendwie versucht, Unterschriften von Shakespeare nachzumalen und du siehst ihn dabei, dann weißt du, glaube ich, zählst du eins und eins recht schnell zusammen. Aber er kann quasi alle noch zum Schweigen überreden, so, ne? Es ist keiner, der jetzt irgendwie ihm in den Rücken fällt, bis dahin. Der Papa wird jetzt immer drängender. Er will endlich diesen geheimnisvollen Mr. H kennenlernen. Unbedingt, ja. Und um jetzt wenigstens so ein bisschen sich von seinem alten Herrn ein bisschen Freiheit zu erkaufen, schreibt Billy jetzt Briefe im Namen von Mr. H direkt an Samuel, also von dem falschen Spender der Bücher direkt an seinen Vater. Und das ist total witzig, diese Briefe, weil in diesen Briefen auch über ihn geredet wird, über William, und seine lyrischen Fähigkeiten über den grünen Klee gelobt werden. So. Also, das ist sehr bescheiden. Ein Psychologe würde wahrscheinlich jetzt da sagen, ja, okay, der ist so verzweifelt auf der Suche nach väterlicher Anerkennung, ja, dass er jetzt so zu solchen Maßnahmen greift, ja. Aber eigentlich macht es ja total unglaubwürdig, aber er kann sich's nicht verkneifen, da noch irgendwie sowas reinzuschreiben. Da finden sich Sätze wie: Ich gäbe ohne Bedenken 2000 Pfund im Jahr, schenkte man mir dafür einen Sohn, mit der er hat außergewöhnlichen Fähigkeiten. Wenn der Jüngling mit 20 schon so schreiben kann, was wird dann noch aus ihm werden? Je mehr ich von ihm sehe, desto mehr erstaunt er mich. Wenn euer Sohn nicht ein zweiter Shakespeare ist, bin ich kein Mann. Euer Sohn ist Shakespeares Bruder im Geiste. Er allein ist mit ihm Hand in Hand gewandert. Harter Stoff. Um seine Quellenlügen zu schützen, versucht William jetzt sogar, das Haus von William Shakespeare zu kaufen. Also das steht irgendwann tatsächlich in der Zeit zu Verkauf und er hat aber keinen Erfolg und okay. Ich glaube, er hat auch die Kohle nicht. Aber also es ich wollte gerade sagen, wo hätte er denn die Kohle da gehabt? So? Es klappt nicht und das wäre natürlich geil für ihn gewesen, weil da hätte er natürlich unendlich viele Dinge irgendwo finden können. Ne? Finden können, ihr versteht. Samuel lässt sich von den Briefen nicht beruhigen, also zaubert William auf der Suche immer weiter, immer neue Stapel an Dokumenten aus dem Hut. Manuskripte von Richard II., Henry V., Teile aus Manuskripten von 6 weiteren Dramen, ein bislang unbekanntes Stück zu Henry II. Und, warum? Trommelwirbel, Shakespeares Autobiografie. What? Also ist mal so nebenbei. Vor allem bei letzterem musst du ja richtig Wissen reinpacken. Da funktioniert ja wirklich ich schummel mir dann ein paar Sachen zusammen nicht mehr für. Also was, naja gut, mit Nachprüfen ist es natürlich in der Zeit auch schwierig so, ne? Aber ja, wow. So, er ist jetzt wirklich, er überschlägt sich jetzt förmlich vor Ideenreichtum und Arbeitsreichtum. Es wird noch absurder. Nach der Pleite mit dem Haus produziert er auch noch ein urkundliches Schreiben Shakespeare über einen gewissen William Henry Ireland, der den Dichter angeblich seinerzeit vor dem Ertrinken in der Themse gerettet haben soll. Okay. Und aus Dankbarkeit hat William dann in sein Testament mit aufgenommen und ihm die Rechte an 8 Stücken vermacht, darunter Vortigern und Henry II., also dieses noch unbekannte Stück. Und parallel zu diesem Schriftstück verbreitet unser William, der moderne William, quasi das Gerücht, er sei ein direkter Nachfahre von diesem alten William. Und ja, ich meine, das ist sehr, sehr plump, ja, die Namensendlichkeit. Und genau das sei jetzt angeblich der Grund, warum Mr. H ihm diese wertvollen Papiere zuschanzt. quasi, um nachträglich noch dem Testament Shakespeares Folge zu leisten, so mehr oder weniger. Okay. Das ist jetzt so die Story, die er strickt, um irgendwie dem Druck der Öffentlichkeit irgendwie besser standhalten zu können. Aber das ist ein typischer Fall von, wenn es in der besagten Serie, die ich vorhin angesprochen habe, so passieren würde, würde man sich denken, oh mein, die Drehbuchautoren haben mal wieder total übertrieben. Genau. So typischer Fall von, in echt hat er wieder kompletten Bullshit. Wenn du 2 Sekunden drüber nachdenkst und nicht in dieser Situation bist, würdest du sowas nie tun. Und es ist einfach jetzt nur noch eine Frage von Stunden, höchstens Tagen gefühlt, bis das auffliegt. Ja. Und tatsächlich das Bild der Spirale an der Stelle auch ganz nett, weil die ja am Anfang sehr langsam in große Kreise zieht und irgendwann wird es immer schneller und immer wahnsinniger. So, ne? Also, und genau da befinden wir uns jetzt. Sehr Im gut. Dezember 1795 will Samuel mit Abschriften aller Dokumente und Werke in seinem Besitz an die Öffentlichkeit. Also alles, was sein Sohn ihm nach Hause getragen hat, will er jetzt gesammelt irgendwie einmal veröffentlichen. Warum auch nicht? William versucht es natürlich zu verhindern, logischerweise. Aber sein Vater ist nicht zu bremsen. Samuel veröffentlicht Miscellaneous Papers under the Hand and Seal of William Shakespeare. Und das ist für William jetzt fatal, weil jetzt, also das ist jetzt nochmal eine andere Sache, als sich mal 2 Gelehrte nach Hause einzuladen, wo die mal in 10 Minuten einen kurzen Blick auf irgendwas werfen, sondern damit gibt er quasi jetzt hat er Öffentlichkeit alles frei, was jemals aus seiner falschen Feder irgendwie aufs Papier geflossen ist, ja. Jetzt kommt die Steuerprüfung. Zur Überprüfung durch Experten, ja. Ja, also jetzt kommt. Nobody expects the Spanish Inquisition. Jetzt kommen die Leute hier und ziehen ihre Mikroskope aus der Tasche. Und er kommt dann eines Tages auf die Arbeit in die Kanzlei und findet dort schon fieberhafte Aufregung vor. Da ist ein Freund von seinem Vater zugegen und der hat die falschen Unterschriften von Heminge, auf Heminge haben wir uns geeinigt, ne? Von Heminge mit der echten Unterschrift von Heminge verglichen. Und jetzt droht tatsächlich Williams Gaunerei irgendwie aufzufliegen. Und das ist. Ich habe ja einen Wunsch. So, wenn ich jetzt an so einer Lampe reiben würde und so einen Gin-Wunsch hätte, dann würde ich mir jetzt wünschen, dass du jetzt die Spannung aufbaust, dass mega offensichtlich ist, dass es auffliegt und dann der Clou ist, dass niemals aufgeflogen ist und er sich rausreden konnte und du es jetzt durch gute Recherche herausgefunden hast. das wäre sehr nett. Dann reib doch mal in deine Flasche, ich schau mal, was ich tun kann. An der Flasche Gin? An der Flasche Gin. Ich weiß ja nicht, ob... Weil da ist schon Gin drin, da kommt vielleicht kein Gin, und da kommt sogar ein Gin raus. Ob da nicht irgendwie da was lost in translation ist mit dem Gin und der Flasche. Vielleicht. Also, es ist jetzt insofern natürlich spannend, weil dieser Heminge, den hat er sich damals extra ausgesucht, weil von dem keine bekannten Dokumente existieren mit Unterschriften. Also, keiner weiß, wie diese Unterschrift aussieht. Und jetzt ist aber dann in der Zwischenzeit eins aufgetaucht und jetzt droht ihm tatsächlich sein erstes Werk, seine erste Fälschung droht ihn jetzt zu Fall zu bringen. Ja? Nicht der ganze Wahnsinn hinterher, sondern sein erstes Werk, dieser was ein Mietvertrag. Ja? Das scheint ihn jetzt, das bedroht ihn jetzt. Wie lange ist das unterdessen jetzt her? Wir sind jetzt 1795. Lass mich mal kurz gucken. Scroll. Ich habe gar kein Gefühl dafür, wie weit das jetzt her ist, wenn du dessen so, wie lange es her ist. Wenige Jahre. Ich glaube, es sind 2 Jahre oder so. Also es ist wirklich sehr, sehr wenig Zeit. Aber ganz schön eskaliert in kurzer Zeit gefühlt. Aber immerhin Jahre, okay. Ja, stimmt. 1794 im Winter hat er dieses Gebetbuch gefunden. Das war ja dann da, wo er quasi die Siegel, das mit dem Siegel fälschen, das war dann sein zweites Werk, glaube ich. Und jetzt sind wir 2 Jahre später. Yeah. Nein, wir sind 1 Jahr später. Wir sind 1 Jahr später. Also es ist absurd. Es ist absurd, was er in einem Jahr alles irgendwie produziert hat. Das Aussprachelexikon sagt John Hemmings. Hemmings? Ja, achso, das hat Attila ja vorhin auch. Er hat ja auch einen Hemmings genannt, dann ist es der. Dann ist es. Oh, beim Thema Attila, wir sollten mal wieder eine Frage stellen zwischendurch. Dann ist es ein stummes E. Ja, ich warte schon. Ich sitze hier schon immer mit der Maus offen. Nein, ich habe ja den Abspielknopf gar nicht, aber ich habe hier eine Liste mit möglichen Fragen offen. Ah, ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage an den Attila. Hat sich Shakespeare im Grabe umgedreht, nachdem er diese Story gehört hat? Ich glaube, das mit dem Hören wird schwierig. Ich glaube, Attila, das müssen wir nachreichen, die Antwort auf diese Frage. Aber da noch keiner nachgesehen hat, ist, glaube ich, die Antwort auf die Frage nicht bekannt. Es ist quasi Schrödingers Shakespeare-Leiche, Du, kann sein, kann nicht sein, du weißt es nicht. Wenn du nachschaust, dann ist alles, zerfällt wahrscheinlich alles zu Staub und du kannst es nie mehr überprüfen. So, ich habe meinen Faden wieder gefunden. Also, wir haben Hemmings, danke Philipp, Hemmings extra ja deswegen ausgewählt, weil es keine Unterschrift gab und es taucht jetzt aber eine auf und jetzt hat William natürlich ein Problem. Und er entschuldigt sich jetzt aus der Situation und verspricht, dass er sofort zu diesem Mr. H geht und da eine Erklärung erfragt. Was er aber stattdessen macht, ist, er verzieht sich irgendwo in ein dunkles Eck. Ich weiß nicht, ob er das dann auch in der Kanzlei fälscht oder irgendwie zu Hause. Ist jetzt aber auch egal. Also er düst los und fälscht in Windeseile eine Quittung mit der imitierten Unterschrift von dem echten Hemmings, die er sich natürlich gemerkt hat jetzt gerade. Ja, also die hat er jetzt gerade nur mal kurz gesehen, hat sich die gemerkt und fertigt jetzt eine neue Fälschung an. Aber eine zentrale Frage bleibt jetzt schon für mich. Mhm. Warum macht er das in einem dunklen Eck? Er braucht doch viel Licht, damit er das ordentlich sieht. Du hast ihn kaputt gemacht. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Mein Gehirn läuft gerade auf Hochtour, weil ich versuche, euch diesen komplizierten Fakt mit dieser falschen, echten Quittung jetzt zu erklären. Und dann sowas. Das wirft mich aus der Bahn. Also könnt ihr mir noch folgen? Absolut. Er versucht jetzt, eine neue Fälschung live in Echtzeit anzufertigen. Er rennt dann mit dieser neuen Fälschung zurück. Und mit dieser falschen Fälschung, mit dieser neuen Quittung, beweist er mehr oder weniger, also so ist sein Märchen dazu, beweist er, dass es zwei John Hemmings gegeben hat, die an zwei verschiedenen... Ich ziehe dir die Ohren lang für die Benutzung des Wortes Echtzeit, aber mach weiter. Du kannst mir die Ohren nicht lang ziehen, ich habe Kopfhörer drüber. Ah, Mist. Irgendwas ist immer. Die Podcaster. Also, zwei John Hemmings an zwei Theatern. Er findet quasi einen neuen John Hemmings, dem er die falsche Unterschrift zuschiebt. Und er beweist es, indem er noch eine Fälschung von der echten Unterschrift vorlegt. Und jetzt sind wir im Bereich von so einer Sitcom-Folge. Was? Zwei Dates am gleichen Tag? Wie kann das sein? Ha, das kriege ich hin. Das stimmt. Aber wenn du da bist und er da, wer ist dann? Oh nein! Das war jetzt sehr kompliziert, aber wenn ihr euch mal die Zwischenrufe wegdenkt und das vielleicht in 0,7-facher Geschwindigkeit anhört, dann ergibt es alles einen Sinn, ich verspreche es. Oder auch nicht. Aber es ist, er überzeugt sogar die Experten mit seinem Märchen. Also natürlich kommt kein Mensch auf die Idee, dass er jetzt mal schnell in Echtzeit, Philipp, quasi eine neue Fälschung irgendwo machen kann, ist natürlich Quatsch, aber ja, ich wollte nur, das weiß. Aber er hat sich jetzt wirklich da rausbuxiert aus der Situation. Er hat jetzt einfach ganz schnell eine Geschichte gestrickt, um sein Lügengebilde zu schützen und es funktioniert. Alter Schwede. Also keiner kommt auf die Idee, dass... Noch steht das Gerüst. Ja, es kommt keiner auf die Idee, dass jemand einfach so gut fälschen kann, dass er das mal so schnell mal eben macht und von daher schon allein müssen sie ihm glauben. Ja. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Und das spricht jetzt wieder natürlich wieder für sein Talent. Ja, also ich meine, das ist ja nicht, da kann ja nicht jeder sowas. Also das ist schon ein wirklich sehr bemerkenswertes, außergewöhnliches Talent, das er da hat. Und ich erinnere daran, alle halten ihn für einen Dummkopf. Nach wie vor. Festgemauert in der Erde steht die Lüg aus Trug gebrannt. Heute muss der Schwindel werden. Frischgesellen sei zur Hand. Als jetzt an Heiligabend das Buch von seinem Vater dann quasi auch im Handel erscheint, ja, und es kaufbar ist, da haben die Skeptiker und Kritiker schon ihre Messer gewetzt. Ja. Es dauert wenige Tage, bis die erste Zeitung, The Tomahawk, bis die erste Zeitung schreibt, Ireland, Ireland, sag nur zu, wer schrieb Shakespeares Werke? Du. Also jetzt haben die Experten Zeit, sich das genauer anzusehen und jetzt fliegt natürlich die Löcher aus dem Käse. Fliegen ihm die Texte um die Ohren. Nee, die Texte um die Ohren. Ah. Die größte Angriffsfläche bietet freilich die hanebüchene Rechtschreibung. Also das springt den Leuten, die da wirklich Zeit haben, sich das mal anzuschauen, sofort ins Auge. Aber die entdecken dann auch so Dinge, wie du es vorhin schon gesagt hast, ne? Referenzen auf, ich habe hier ein Beispiel von einem Hammelkotelett mit Kartoffeln. Also ein Gericht, das es zu Shakespeares Zeit einfach noch nicht, das noch nicht bekannt war, das es noch nicht gab. Und also sie natürlich überschlagen sich jetzt auch alle mit Spott, ja, und der Gag dabei ist nur, der Spott und der Hohn und das alles richtet sich gegen Samuel Ireland, also gegen den Vater, weil natürlich, er hat den Kram veröffentlicht und alle denken jetzt, dass er auch hinter diesen Fälschungen steckt. Also immer noch kommt keiner, keiner auf die Idee, wer da eigentlich wirklich dahinter stehen könnte. Und die Frage ist jetzt, zieht Saison weiter durch? Aber hallo. Am Theater gibt es derweil ebenfalls Theater. Sheridan, also dieser Theaterdirektor, der verschiebt die Premiere immer weiter, in der Hoffnung, dass sich das irgendwann alles irgendwie in Luft auflöst. So, ja, als ob. Also mal blöd gesagt, wäre das eigentlich nicht eine geile Idee, um diesen Trubel herum jetzt zu sagen, naja, jetzt komm hier, Premiere, bam, bam, bam, raus das Ding. So Publicity-mäßig wäre es auf jeden Fall schlau, weil virale geht's wahrscheinlich nicht. Der Hauptdarsteller des Vortigern-Stücks, Campbell, der macht sich derweil über die Dialoge lustig und er muntert auch seine Co-Schauspieler, das ihm gleich zu tun. Also auch irgendwie, er findet das schon ziemlich albern, was da steht, und er versucht jetzt alles so ein bisschen aufzustacheln. Und der Theaterdirektor, der versucht, dass er wirklich nur alte Requisiten, alte Kulissen, alte Kostüme wieder verwendet, dass er halt wirklich möglichst wenig Ausgaben hat, als würde er einen totalen Flop erwarten. Und die Krönung des Spots aus Richtung des Theaters ist das festgelegte Premierendatum, denn sie legen es auf den 1. April. Sehr, sehr gut. Oh, okay. Die haben es kapiert, wie man das Spiel spielt. Also es wird dann zwar verschoben nochmal auf den 2. April, weil sich Samuel Ireland sehr, sehr gegen den 1. April wehrt, aber also die Richtung, die Ansage ist klar damit. Es ist ja interessant, dass das mit dem 1. April echt schon so weit zurückgeht auch, ne? So, und jetzt kommt die Pointe. Kommt gerade so. Oder sagen wir mal die Pointe Nummer 1. Vortigern ist ein wirklich okayes Stück. Also mal von dieser pseudo-alten Schreibweise abgesehen, die ist jetzt nicht so dramatisch. Davon abgesehen könnte das wirklich fast als Shakespeare-Werk durchgehen. So, also nahezu überzeugend. So, es gibt viele Blut. Also es ist als ein okayes Shakespeare-Stück. Es ist nicht nur okay für, es ist irgendwie Standard okay, sondern es ist eigentlich, man könnte sich vorstellen, dass Shakespeare das geschrieben hat, es ist halt eins seiner suboptimaleren Werke. Wenn du jetzt nicht, wenn du jetzt diesen ganzen Trubel nicht hättest und wenn das jemand in sauberem Altenglisch wie Shakespeare verfasst hätte und du hättest das jemandem vorgelegt, hätte jemand glauben können, dass es tatsächlich von Shakespeare ist. So, das will ich damit sagen. Es war sicherlich nicht der Mittsommernachtstraum und war sicherlich nicht Hamlet. Ja, Wahnsinn. Aber vielleicht eins der weniger berühmten, weniger bekannten, weniger guten. Es ist so ein bisschen, wenn man genauer hinguckt, sieht man zwar, okay, es ist blutig und es gibt Kämpfe und so, es fehlen ein bisschen Nebenhandlungen, so falsche Spuren, Ironie, Humor und so. Also Shakespeare hat seinen Zuschauern immer ziemlich viel zugemutet, hat ihnen dann aber auch das eine oder andere Lachen entlockt. Ja, aber auch der hat irgendwann mal angefangen und auch der, bei ihm war nicht jedes Stück gleich qualitativ und gleich witzig, so. Also es gibt so einen Monolog in dem Stück, wo der König einen Monolog hält, der war 1:1 hätte der aus Shakespeares Feder kommen können. Der war voller Finesse, voller Selbstzweifel, voller Figurencharakter, voller innerer Zerrissenheit und so. Also also da muss man ihm wirklich ein großes Lob zukommen lassen an der Stelle. Und tatsächlich ist das auch ja so ein bisschen der Punkt, warum diese ganze Charade jetzt noch ein bisschen weitergeht, weil sonst wäre es vielleicht auch jetzt schon vorbei. Aber es ist noch nicht vorbei. Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist. 2 Tage vor der Premiere, an meinem Geburtstag vor 185 Jahren, veröffentlicht ein für seine Kreuzverhöre bekannter Anwalt. Ein Egelanwalt? Es ist mehr so ein Kreuzverhöranwalt. Ich weiß nicht, ob man, ja, vielleicht auch Egel. Ich kann mich heute nicht mehr wehren gegen solche Einwürfe. Seht's mir nach. Er veröffentlicht eine vernichtende, sind eigentlich Egel auf diesem Bild? Das ist jetzt gerade mega geiler Audio-Content natürlich für die Leute zu Hause, die sich jetzt denken, ja, Alter, jetzt hört mal auf, wir müssen noch eine halbe Stunde lang suchen. Also ja. es ist ein Schwein in dem Zeugenstand, aber es, ich sehe. Ja, und da steht ja auch daneben ein Wir sollten eh das Wort, den Begriff dafür Egel-Advokat prägen. Das ist sehr viel schöner als Egel-Anwalt, finde ich. Egel-Advokat, das ist echt großartig. Nee, da finde ich doch Aal-Advokat noch besser, weil das gleich in der Alliteration. Ich bin auch hier über meine Zwischenheadline, die ich natürlich sonst nur seltenst vorlese, glücklich, denn dieser Anwalt, der heißt Malone und meine Headline heißt ohne Schirm und Charme, dafür mit Malone. Maloney. Also, diese. Ich frage mich, ob das heutzutage noch so bekannt ist, ja, aber tatsächlich. Ist mir voll. Unsere Hörerschaft ist ja auch durch die verschiedenen Altersregionen hindurch geprägt. Ja, das ist mir an der Stelle. Solche Gags schreibe ich für mich. Ja, das gönnst du dir auch mal. Ja, aber ehrlich gesagt, mit Schirm, Scham und Melone ist ja auch einfach popkulturell ein Begriff. Selbst wenn man die Serie nicht kennt oder irgendwas, hat man diesen Spruch zumindest schon mal gehört. Jahrelang habe ich mich gefragt, was die mit dieser Melone wollen. Aber egal. Also, dieser Anwalt. Ihr Wassermelone ist köstlich im Sommer. Dieser Anwalt schreibt eine vernichtende Kampfschrift gegen diese Shakespeare-Werke-Sammlung von Ireland. Er schreibt 424 Seiten Untersuchung mit 200 Fußnoten. Also, es ist fast schon ein Gerichtsdrama, ein Gerichtsepos, ja, mit doppelseitigen Bildern und sogar mit ausklappbaren Tabellen. Also, vollkommen absurd. Oh, stell dir mal vor, jemand macht so eine Bachelor- oder Masterarbeit, wo du dann so ein Pop-up-Buch hast, wo du dann so an der Lasche ziehst und dann geht so eine Tabelle hoch oder so ein paar Graphen ploppen auf. Das wäre mal geil. Und zwar nicht in einem Designstudiengang oder ähnliches, wo das wirklich sinnvoll wäre oder angebracht. So darfst du es dir an der Stelle vorstellen. Ja, Jura zum Beispiel. Ja. Oder Informatik oder so. Irgendwie so. An der Stelle darfst du dir das so vorstellen. Und er lässt wirklich auch nichts aus. Ja? Er macht sich über die Rechtschreibung her, über zeitgenössische Redewendungen, über Unterschiede in den Unterschriften und so weiter und so weiter. Es ist ein Werk voller triefender, mit Recht, voller triefender Verachtung. Das ist der springende Punkt, Dominik. Das ist jetzt quasi die Pointe in der Pointe. Das meiste, was dieser Anwalt behauptet, ist absoluter Mumpitz. Er bemängelt Redensarten, die es durchaus schon gegeben hat zu Shakespeares Zeiten. Er mutmaßt, er behauptet Dinge und er liegt damit, wie sich später herausstellt, in der überwiegenden Zahl der Fälle komplett daneben. Geil. Es ist aber egal, es spielt keine Rolle. Also Malone hat die Londoner Society desillusioniert, was diese neu entdeckten Werke angeht. Und ob das Hand und Fuß hat, das wird Monate, wenn nicht Jahre dauern, das überhaupt auseinander zu klamüsern. Also er hat einen vernichtenden Tiefschlag, ja, der dann aber trotzdem, der vielleicht nicht gewertet wird, der aber den Gegner trotzdem stark ins Straucheln bringt. Ja? Ich möchte ganz stark empfehlen, eine Illustration von Ja, pass auf. I see what you're doing. Nein, was ganz anderes. Es gibt ein von mehreren Initiativen gestartete Sache zum Thema Desinformation. Und da gibt es ein Poster, das heißt Grundkurs Desinformation mit dem PLURV, P wie Pseudoexperten, L wie Logikfehler, U wie unerwartete Erwartungen und R wie Rosinenpickerei, V wie Verschwörungsmythen. Und da wird so erklärt, mit welchen Dingen man Falschaussagen oder ja einfach Desinformation gut verbreiten kann, beziehungsweise welche Mittel da angewendet werden. Und das trifft halt auch gerade wieder auf so viele Dinge zu, dass du einen Experten hast, der jetzt aber sozusagen einfach auf die falschen Dinge losgeht in dem Moment. Das ist witzig. Super. Ich habe mal an einer Übersetzung mitgearbeitet zum Thema logische Fehlschlüsse. Also auch an so einem Poster, das es dann irgendwo im Internet gab, wo alle logischen Fehlschlüsse erklärt waren. Und das geht so ein bisschen in die Richtung. Ne? Also so Sachen, dass du ad hominem, ja, ist so eins der bekanntesten, dass du den Autor angreifst, anstatt den Inhalt von einer Aussage. So, ne? Genau, das ist da zum Beispiel jetzt auch auf dem Plakat mit drauf. Ich werfe da mal einen Link in die Shownotes. Ich finde, es ist ein ganz sehenswertes Plakat. Und auch so die Inhalte, das ist alles schnell vermittelt, aber ich finde, das ermöglicht einem auch gerade in so einem ja, Durchdenken von Argumenten und Ähnlichem, einfach da sauber zu identifizieren, um was geht's gerade, was ich mir gerade angucke, beziehungsweise was treibt mein Gegenüber da gerade in dem Moment, was ich vielleicht nicht so gut greifen kann. Also Malone tatsächlich unterliegt auch so einem Fehlschluss und ich glaube, jetzt fällt er mir nicht mehr ein, ist es der Texas Sharpshooter? Ich weiß es nicht. Also so einen quasi, er greift ganz viele Punkte an, irgendwie so ganz wild, so in der Hoffnung, dass irgendwie das eine oder andere vielleicht trifft. Mhm. Aber er landet halt in vielen Fällen auch einfach daneben. Ja, so throw it against the wall and see ungefähr what so, sticks. Ja. Der, ich muss es nochmal betonen, weil das Coole an der Nummer ist, dass noch immer niemand auch nur den leisesten Verdacht hegt, dass William Ireland hinter dieser Sache steckt. Es ist ja kaum zu glauben, dass es immer noch nicht so weit ist. Also ich habe keinen Zweifel, dass es stimmt jetzt, aber das ist so, wenn du es erzählst im Nachhinein, ist es halt so unfassbar offensichtlich. Aber auch da wieder so diese Macht, dass du nie dich gegen die allgemeingültige Meinung stellst und dass das nicht sein kann, was nicht sein darf. Und dass du, also ich habe ja vorhin dieses Märchen von diesem des Kaisers neue Kleider, wie halt am Schluss der Kaiser einfach nackig dasteht, weil ihm niemand zu sagen traut, dass es halt irgendwie nichts ist, was ihm da angezogen wird. Ja. Und da muss ich jetzt extrem dran denken gerade. Ja, bis es denn ein Kind sagt, ganz am Schluss, ne? Aber du bist halt auch in der Zeit, wo Informationen noch sehr viel langsamer fließen als heute, ne? Also Gerüchte verbreiten sich vielleicht relativ schnell, ja? Aber wirklich Informationen brauchen wahnsinnig lange, bis die überall angekommen sind, so. Also das spielt da schon auch noch eine Rolle. Heutzutage kannst du dir sofort, ohne Zeitverzug, jede Information, Antwort auf jede Frage holen. Das war damals ein bisschen anders. Also das, solche Dinge sind auch einfach langlaufende Prozesse. Yeah. Ich werde es noch ein paar Mal betonen wahrscheinlich, weil mir der Punkt doch, an dem hänge ich auch immer wieder gedanklich fest und freue mich innerlich, dass das Schauspiel noch ein bisschen weitergeht. Jetzt ist der Abend der Premiere da. Lange Menschenschlangen vor dem Theater, die schon den ganzen Nachmittag lang anstehen, sich da betrinken, vor sich hindrängeln und irgendwie jetzt schon sich quasi vorglühen, ja, in Stimmung kommen. Sind die drauf auf ein, jetzt gucken wir uns den Fake an? Oder so halbe halb? Oder genau, vor allem, halb, wir schauen uns jetzt an über das, was gerade Thema bei allen überall ist. Das Theater, ja, auch das. Also das spielt mit, aber wir haben zwei Lager. Komm ich gleich. Ein Kugellager und ein Weltlager. Nee, Lager. Und Lagerkolle. Oh Gott, nein, das kann ich jetzt nicht erzählen. Mir ist ein schlechter Witz eingefallen, dass der mal zu Redaktionszeiten kursiert ist. Ich weiß nicht, ob Dominik sich noch erinnert. Zum Stichwort Lager wurde immer ein Bild über den Mailverteiler geschickt, aber das kann man eigentlich an der Stelle nicht. Das kann man nicht rezitieren. Ich habe es auch tatsächlich erfolgreich verdrängt. Das Theater hat Laufburschen engagiert, die sich durch die Menge schieben und lautstark versuchen, Malones Kampfschrift in Misskredit zu bringen. Also mehr oder weniger welche, die jetzt die Wahrheit rausposaunen. Ja, so um die erwarteten Heerscharen der Kritiker, die jetzt, weil tatsächlich rechnen jetzt alle damit, dass die Leute hier mit Mistgabeln und Fackeln quasi kommen, um die so ein bisschen zu managen. Ist natürlich auch nur so ein Strohhalm, nachdem hier die Leute greifen, aber was sich das Theater erwünscht, ist, dass die Leute, in wessen Schuhen ich gerade nicht stecken möchte, um alles Geld der Welt, sind ja die Schauspieler gerade. Weil die müssen ja regelrecht um ihr Leben bangen, wenn da unten so ein Mob ist, der jetzt auf einen so ein Scheiß, alles Fake-mäßig drauf sind, kann ich mir vorstellen, dass die ein oder andere Sache auf die Bühne fliegt oder irgendwann der Mob die Bühne stürmt und sich aufführt wie die Hölle. Also Spoiler, es werden alle überleben von den Schauspielern, aber schauen wir mal. Naja, langweilig. Also wie gesagt, der Popel hat metaphorisch gesprochen, die Mistgabeln und Fackeln schon in der Hand, aber tatsächlich teilt sich es ein bisschen in zwei Lager. Auf der einen Seite die das Stück befürworten und auch tatsächlich vielleicht noch nicht überzeugt sind, dass es jetzt eine Fälschung ist oder vielleicht sogar wirklich dran glauben, dass alles echt ist. Und auf der anderen Seite sind die Gegner, die aber ganz hart halt diesen Samuel, also den Vater des Fälschers eigentlich als den Schuldigen hinter dem Ganzen, den Intriganten sehen. Und dieser Samuel sitzt mittendrin, also der hat irgendwie einen Platz in der Mitte und ist gespannt, was jetzt dann hier auf der Bühne passiert. Are you ready to rumble? William schaut sich das Stück von hinter der Bühne an, er hat nicht die Nerven, sich das wirklich aus dem Publikum irgendwie anzusehen. Und seine heimliche Prognose ist, dass das Stück kein zweites Mal aufgeführt werden wird. Und vielleicht spricht da das Imposter-Syndrom aus ihm, das bei ihm tatsächlich auch vollkommen begründet wäre. Boah, warte mal, aber ist er überzeugt, ein guter Fälscher zu sein? Oder, ach so. Aber wenn er nicht überzeugt ist, dass er ein guter Fälscher wäre, wäre es dann ein Imposter-Syndrom? Das wird jetzt sehr meta an der Stelle. Aber also ich glaube, dass er schon denkt, dass er ein guter Fälscher ist, weil das sonst rotzt du nicht so viele so relevante Themen raus. Ja. Also viele. Ja, und was ist, wenn er dann aber in Wirklichkeit ein schlechter Fälscher ist? Ist es dann Imposter-Syndrom? You lost me. Also ich glaube, viele schlechte Fälscher, die versteifen sich eher auf sehr viel unbekanntere Künstler, ne, und sehr viel unbekanntere Dinge, sodass es halt vielleicht nicht so auffällt. Aber er geht ja schon all in den offensiven Weg. Ja. Schon der Prolog von dem Stück geht beinahe in die Hose. Der Typ, der da einen Monolog halten muss, der kommt kaum gegen die tosende Menge an und er ist wirklich auch kurz davor aufzugeben. Das ist allerdings halbwegs normal im georgianischen Theater. So, also das kommt da wohl öfter vor. Okay, deswegen hoch her. Die beiden ersten Akte laufen tatsächlich dann erstaunlich gut. So, die allgemeine Meinung ist, okay, es mag vielleicht kein echter Shakespeare-Stoff sein, aber für den geringen Eintritt fühlen sich die meisten eigentlich gut unterhalten. Ich wollte gerade sagen, warum verkaufen sie es eigentlich nicht für viel, viel Geld? Auf der anderen Seite, genau, das ist vielleicht gerade eine sehr gute Sache. Genau. Im dritten Akt kommt dann ein Schauspieler auf die Bühne, der so, man würde sagen, ist vielleicht eine richtige Fehlbesetzung. Ja, das ist so einer, der eigentlich eine starke Rolle hat, aber so eine ganz fieselige Quäkstimme hat. Und wie es dann halt so ist, es fängt im Publikum mit einem einfachen Kichern irgendwo an und dann kichern immer mehr und irgendwann gibt es einen kollektiven, tosenden Lachanfall. Oh Gott, der Arme. Und was, wo das Stück aber jetzt nichts dafür kann, so. Ja, im Stück kommt dann noch die Zeile, die da mehr oder weniger lautet, lasst sie weiter brüllen. Und dann beömmeln die sich natürlich und bringen sich überhaupt nicht mehr ein. Aber irgendwie wird aus diesen Tränen des Lachens dann transformiert sich das in so einen minutenlang anhaltenden mitten in der Szene Applaus. So, also ist es gar nicht komplett geil. Komplett negativ. Irgendwie fühlen sich alle tatsächlich jetzt vielleicht sogar an der Stelle noch besser unterhalten. Also es ist noch ganz cool, ja, Stimmung gut. Dann kommt Campbell auf. Ey, ganz ehrlich, geil, das Moment, wenn du auf der Bühne stehst und du anhalten musst beim Spielen, weil die Leute lachen oder noch besser dann irgendwann aus dem Lachen ins Applaudieren übergehen. Beste Sache auf der Welt. Ja, es hält aber dann noch ein bisschen lang an und tatsächlich kommt dann Campbell, also hier der Hauptdarsteller. Ja, das fängt irgendwann an zu kippen, das hatte ich auch schon. Das ist dann ein bisschen weird. Ja, er kommt dann raus und er bittet tatsächlich das Publikum, dass sie doch bitte weiterspielen dürfen. Ja, kenne ich auch. Er sitzt jetzt im Pro-Shakespeare-Lager sitzt ein ziemlich stark angetrunkener Abgeordneter und der brüllt dann durchs Publikum, dass die Leute doch bitte die Fresse halten mögen. Ja, und tatsächlich beruhigt sich dann die Lage langsam und ich hätte jetzt gedacht, jetzt gäbe es aufs Maul. Es geht weiter im dritten Akt. Das ist interessant, das ist echt nicht eskaliert gerade, sondern eher so ein heitere Geschichte. Ja, es ist echt mega witzig, ja. Jetzt sind wir in Akt 4. Auf der Bühne tobt die Schlacht zwischen Schotten und Sachsen. Und ein doch korpulenter Schauspieler fällt im Gefecht leider nicht auf seine vorgesehene Position. Und als der Vorhang fällt, bleibt er so halb sichtbar, also ein Teil seines Körpers bleibt beim Publikum liegen und ein anderer Teil auf der anderen Seite des Vorhangs. Und weil dieser Vorhangstoff ja wahnsinnig schwer ist, ächzt er auch ein bisschen und stöhnt so vor sich hin. Und jeder Ächzer treibt jetzt das Publikum wieder die Lachtränen in die Augen. Ja? Also das ist natürlich mega witzig. Die Menge tobt ein weiteres Mal. Der besoffene Abgeordnete von vorhin brüllt wiederum, aber alle sind so im Lachflash, dass keiner auf ihn hört. Dann springt er tatsächlich von seinem Platz auf, rennt auf die Bühne, packt den dicken, eingeklemmten Schauspieler und versucht ihn am Kragen vor der Bühne zu schleifen. Und die Menge ist außer sich. Ja, das ist ein Ey, aber ich wollte gerade sagen, du kriegst ganz schön was für ein Geld geboten. Ein Megaspektakel. Ja, es dauert wieder Minuten, bis halbwegs Ruhe einkehrt und der fünfte Akt beginnen kann. Es kommt. Ey, wenn du so am Abend rausgehst, du hast dich doch königlich unterhalten. Es kommt dann so halbwegs verhaltener Applaus aus dem Pro-Lager, aus dem Kontralager fliegen Apfelsinen. Und jetzt ist der betrunkene Abgeordnete auch so ein bisschen sauer auf die Schauspieler, weil er hat das Gefühl, dass er wollte eigentlich dem Stück echt eine Chance geben, hat er das Gefühl, dass die Darsteller ihm so ein bisschen im Stich lassen. Und er sammelt jetzt ein paar von diesen Apfelsinen ein, schält sie mit seinem Taschenmesser und schnippt jetzt dann so über den Akt verteilt Schalen auf die Leute auf der Bühne. Ich finde es interessant, dass Apfelsinen so günstig sind, dass das Leute haben. Auf der Bühne. Nein, zu der Zeit, weil für mich ist eigentlich schön, was so Orange und Apfelsine, dass das halt ne, eigentlich doch eher so ein Luxusding ist. Stimmt eigentlich. Eigentlich dachte ich auch eher so Tomaten oder so, ne? Aber ja, ist ein interessanter Punkt. Auf der Bühne hat jetzt Campbell die Zeile: Und wenn die feierliche Farce vorbei ist. Und das ist insofern eine wichtige Zeile, als dass vorab hat die Kontrafraktion abgemacht, dass das Signal ist für ein minutenlanges Heulen. Und jetzt stimmt die Kontrafraktion ein wirklich grauenhaftes, lautes Heulen an, das 10 Minuten lang anhält. Also 10 Minuten ist echt lang bei sowas. Das ist absurd lang. Und die halten das Stück währenddessen an. Ja. Und der Witz ist, nach 10 Minuten spielen sie weiter. Campbell macht aber den Fehler, dass er die Zeile wiederholt. Natürlich. Und dann nochmal 10 Minuten. Komm. Wenn die feierliche Farce vorbei ist und wieder geht's los. Und das dauert wieder, ich weiß nicht, ob es wieder 10 Minuten dauert, aber es dauert wieder lang. So, Das Stück schleppt sich jetzt gerade so ein bisschen wie Karamell, so relativ zäh dem Ende entgegen. Und süß, aber zäh. Der Vorhang fällt, es kommt dann nochmal ein Schauspieler auf die Bühne, um anzukündigen, dass das Stück am kommenden Montag nochmal aufgeführt werden soll. Und daraufhin tobt die Menge wieder los. Ja. Also sie beömmeln sich, die einen schreien, die anderen lachen. Also es ist ein ziemliches Tohuwabohu mittlerweile. Campbell kommt dann noch auf die Bühne und sagt, dass für die nächste Woche außerdem noch ein zweites Stück angekündigt ist. Und jetzt fliegen dann weder Lacher noch Apfelsinen, sondern mittlerweile fliegen Äpfel. Also es ist ein großes Chaos. Und Aber eigentlich fand ich, also ich finde, es lief eigentlich ganz gut. So, ich hätte andere. Ey, ohne Witz, ich wäre jetzt sehr gerne andere Reaktionen erwartet. Aber nach dem Stück beschließt der Theaterdirektor, dass es bei dieser einen Aufführung bleiben wird. Und William behält recht mit seiner Prognose. Mhm. Aber Moment, es muss dann doch so, warum? Wie bitte? Dass da nur eine Theatervorstellung sein soll? Weil ich meine, es war ja doch irgendwie jetzt, es hat eine Emotion geweckt, sage ich jetzt einfach mal bei den Leuten. Ich vermute, aber der hat Angst vor der Eskalation. Ich glaube auch, dass der das nicht so entspannt sieht, dass der froh ist, dass sein Theater nicht abgefackelt wurde, dass es noch steht, dass er irgendwie heil aus der Nummer rausgekommen ist. Ich glaube, seine Schauspieler haben auch keinen Bock, nochmal vor so einer Menge aufzutreten. Das ist, glaube ich, die Überlegung. Und er hat wahrscheinlich auch sein Geld verdient. So, nehme ich an. Also der hat ja die Kosten dann relativ gedrückt, sage ich mal. Und als die Islands holen sich dann am nächsten Tag auch ihren Anteil und kriegen irgendwie 100 Pfund. Und das ist schon eine ganz schöne Auszahlung, ja, für so eine mhm. Aufführung, ja. Und also, ja, es wäre zwar besser gewesen, es hätte mehrere gegeben, aber das ist schon immerhin. Du aus dem Comedy-Impro-Theater Nähkästchen geplaudert. Es gibt so Bühnen, da mussten wir sehr, sehr viel arbeiten dafür, um die Leute, das Publikum ein bisschen locker zu kriegen, dass die einfach einen guten Abend haben und sich auf die Sache einlassen. Aber es gab so manche Bühnen, oder nicht unbedingt Bühnen, sondern einfach Abende, da war die Zusammensetzung der Leute und die Stimmung so, naja, die Leute waren nicht betrunken, aber die Leute hatten einfach so einen Spaß an der Eskalation. Es gab Aufführungen, da haben sich die Leute minutenlang nicht mehr eingekriegt. Und das wird auch irgendwann anstrengend, wenn du halt eigentlich nichts Lustiges machst, sondern die Leute sich halt über irgendwas, was dir auch nicht bewusst ist oder so, kaputt lachen, was dort vor Ort vielleicht ein Insider ist oder ähnliches. Oder auch einfach teilweise dann anfangen, die Bühne zu stürmen und selber mitzumachen oder sowas. Ist alles schon passiert. Also da irgendwie so den guten Grad hinzukriegen zwischen fröhlicher Eskalation, Spaß und Comedy und das nicht zu übertreiben, das ist gar nicht so leicht unbedingt bei jeder Bühne und jedem Publikum. Aber das ist ja diese Art Perfect Wave, die du schon ein paar Mal jetzt erwähnt hast, so, ja, dass halt irgendwie alles passt so in dem Moment so. Mhm. Das ist halt auch schön. Ja, aber ich will halt auch sagen, du kannst halt auch die Welle überreiten, ne? Dass es dann zu sehr eskaliert, sodass du irgendwann selber so, naja, regelrecht die Kontrolle da verlierst und dann irgendwann das Publikum die ganze Zeit nur noch reinruft und irgendwelche Insider reißt und du denkst dir so, wir sind hier jetzt eigentlich gar nicht mehr gebraucht, ihr macht euer Ding. Davor hat er, glaube ich, Angst hauptsächlich, also dass dann irgendwie, weil, und ja, ich glaube tatsächlich. Na gut, ich glaube, bei denen eskaliert es dann auch noch mit, wenn dann irgendwann nicht bloß noch Äpfel fliegen, sondern Steine. Ja, also, dass da jemand mal ernsthaft Schaden nimmt oder das Theater abbrennt oder so. Ich glaube, das ist eine berechtigte Angst vielleicht sogar an der Stelle. Mhm. Interessanterweise gibt es selbst jetzt noch Leute, die an die Echtheit des Werks und der anderen Papiere glauben. Ganz vorne natürlich Samuel Ireland. Also der glaubt immer noch fest dran, aber er ist nicht komplett alleine. Also der Großteil der Öffentlichkeit hält ihn für einen Fälscher, aber nicht alle. Und um irgendwie aus dieser Nummer rauszukommen, will er jetzt natürlich unbedingt diesen Mr. H kennenlernen, weil nur dann kann er das irgendwie alles aufklären und ja, für sich in seiner Welt ist das natürlich dann derjenige, der den Beweis bringt, dass das auch wirklich alles authentisch ist. Hey du, willst du ein Haar kaufen? William weigert sich weiterhin stur, sieht aber, wie sein Vater leidet und das macht ihn natürlich dann auch so ein bisschen fertig, ne? Und oh Gott, ey, vor allem wie diese ganze Story nur gefühlt so ein Streben nach der Liebe und Anerkennung seines Vaters ist. Das ist echt irgendwie das Traurige in dieser Komik. Genau, und so müsst ihr euch, das ist genau das Mindset, ja, das ihr euch jetzt an der Stelle denken müsst, denn nach einer Woche knickt er ein und er kündigt an, dass er die Identität von Age gegenüber dem Familienanwalt in einer eidesstattlichen Erklärung preisgeben will. Das ist eigentlich ein guter Kompromiss. Da, da, da. Das ist eigentlich ein guter Kompromiss, denn deckt man dann die Fälschungen auf, kann der Anwalt bestätigen, dass Samuel Ireland davon nichts wusste. Also es ist eigentlich jetzt sogar eine ganz gute Nummer, um seinen Vater so ein bisschen zu schützen. Und das läuft jetzt aber so, das Treffen mit dem Anwalt wird irgendwie angesetzt am 19. Mai. Die wollen sich in einer Gaststätte treffen und Samuel bekommt das natürlich mit und schleicht sich in die Nähe von dieser Gaststätte und versucht irgendwie herauszufinden, wer da so reingeht. Und es geht aber keiner rein. Denn William hat jetzt nicht irgendwie einen Schauspieler engagiert oder irgendeinen elaborierten Plan, wie er einmal mehr seinen Kopf aus der Schlinge zieht. Er nutzt den Termin mit dem Anwalt, um alles zu gestehen. Oh, did not see that coming. Und ich bin mir sicher, du wirst auch nicht kommen sehen, was jetzt passiert, denn es, jetzt wird es richtig wild. Jetzt glauben sie, dass er eine Reinkarnation von Shakespeare ist. Nee, er hat jetzt sein Gewissen irgendwie erleichtert und man könnte denken, dass er jetzt aufhört. Ne? Das, so. Aber nee, er denkt im Traum nicht. Der Anwalt, hey komm, hier. Er denkt im Traum nicht dran, weiter. Wirklich öffentlich mit allen reinen Tisch zu machen. Also er spielt weiter den Märchenonkel in der Öffentlichkeit. Er wirft jetzt auch noch mit Geld um sich, das angeblich von dem großzügigen Mr. H stammt. Und er lässt sogar einen Stall bauen für ein Pferd, das ihm angeblich von diesem Mr. H versprochen wurde. Also sein Lügengebilde wird jetzt immer absurder. Moment. Er baut nochmal, er baut einen Stall für das Pferd. Ja. Ist das die Origin Story von Mr. Ed? A horse is a horse, of course, of course. Of course, it's a no horse. No one can talk to a horse, of course. Yeah. Of course. Ja, that's the horse. It's a famous Mr. Ich habe den Text nicht mehr zusammengekriegt, aber der ist. Wir haben das mal versucht, vor ein paar Jahren haben wir das mal versucht anzusehen. Das ist heute echt schwer zu ertragen. Aber es ist trotzdem, es hat was. Also. Ich glaub, die haben dem Pferd doch immer irgendwie so irgendwas auf die Zähne geschmiert oder so, dass er jetzt immer abgeschleckt hat, damit er den Mund immer auf und zu gemacht hat. Ich glaube auch. Ich meine, das ist so eine uralte Schwarz-Weiß-Serie. Ja, ja. Ich weiß gar nicht von wann. Also, es ist wirklich ganz alt und ist ganz, also, es tatsächlich ist es schon ein Stück weit interessant, das anzugucken, aber nach drei Folgen kannst du es einfach nicht mehr. Der Anwalt. 61 habe ich gerade nachgeguckt. Der Anwalt zieht sich ein Stück weit jetzt mit an, wie William jetzt da weiter eskaliert. Ich meine, er ist ja irgendwie zur Verschwiegenheit verpflichtet. Aber er kann das nicht so einfach so mit ansehen, ne? Wie er sich jetzt sein eigenes Grab mehr oder weniger schaufelt, auch finanziell. Ach so, Moment, also das war kein Geständnis im Sinne von, ich gestehe gegenüber der Öffentlichkeit, sondern wirklich nur dem Anwalt gegenüber, hol den mit an Bord und sag, genau. Hier, du weißt genau. Schon mal Bescheid. Und das ist irgendwie das Skurrile dran, ja, also der Anwalt versucht ihn jetzt so ein bisschen einzubremsen und zu sagen, hey, was machst du da eigentlich, ja? Hast du den Schuss nicht gehört? Aber er hat natürlich auch wenig Hebel und William will auch nicht auf ihn hören und er spinnt das Märchen einfach weiter. Er erzählt jetzt, dass ein Theaterdirektor ihm einen Vorschuss von 700 Pfund für das Manuskript von Henry II. Geboten haben soll, also das andere Stück, das vielleicht noch aus seiner Feder kommt. Er findet alsbald auch eine wohlhabende Verlobte, sodass der Vater dann direkt mit den Hochzeitsvorbereitungen loslegt, ja, aber sag mal, die Verlobte gibt's nicht. Ja, und jetzt ist dann ein interessanter Wendepunkt, denn der Vater möchte jetzt dieser Braut einen Überraschungsbesuch abstatten und stellt dann fest, dass an der Adresse, die ihm sein Sohn gesagt hat, niemand wohnt. Also das war zumindest nicht die erwartete Braut. Und jetzt neigt sich einerseits Williams Geld im Ende entgegen, andererseits aber glaube ich auch so ein bisschen die Geduld seines Vaters und der unerschütterliche Glaube seines Vaters kommt so langsam ins Wanken. Er schreibt jetzt, also er ist innerlich auch, also aber warum erfindet er jetzt diese Geliebte? Ist das so eine Ablenkung oder so eine Nebelkerze? Ich glaube, das ist einfach eine Blendgranate. Er ist einfach schon so tief drin, dass er einfach eine Lüge um der anderen braucht, um andere Lügen zu überdecken. Und es wird immer absurder und immer abstruser und er verstrickt sich da immer mehr. Und wie gesagt, also der Vater kommt jetzt ins Grübeln, macht sich auch wirklich echt einen Kopf drum und schreibt einen verzweifelten Brief dann an seinen Sohn, wo er dann auch ihm von seinem geplagten Geisteszustand berichtet. Aber der Brief erreicht William nie. Weil er irgendwie, ich weiß nicht genau warum, er zieht dann irgendwie, also er heiratet dann und zieht irgendwie aus und er heiratet wirklich, allerdings eine ganz andere Frau. Das ist ein Mädchen aus der Nachbarschaft und mit der zieht er irgendwie aus und brennt so ein bisschen durch mit ihr. Also da wird tatsächlich auch die Quellenlage jetzt ein bisschen nebulös und ein bisschen dünner. Die hat es ja weggeschrieben. Wahrscheinlich. Diese Alice, die er da geheiratet hat, die bringt so ein paar Kröten mit in die Beziehung. William. Alice? Who the fuck is Alice? Gute Frage. Alice Crutch, glaube ich, heißt die gute. Die bringt ein paar Kröten mit in die Beziehung. William mittlerweile ist blitzeblank. Was? Hast du einen Frosch imitiert? Nein. Okay. Eine Kröte. Danke. Ach so, Kröten. Oh Gott, ich bin schon durch, ey. Wie lang sitzen wir ja schon? Ich bin völlig fertig. Oh, 2:40. Also William ist mittlerweile arm wie eine Kirchenmaus, sage ich dann halt, ja, wenn du mir hier sonst Krötengeräusche machst. Und er hinterlässt seinem Vater einen Haufen Schulden sogar noch. Das war jetzt eine normale Maus. Ich habe da keine Kirchenmaus rausgehört, muss ich jetzt mal. Ja, ich muss auf das Läuten der Kirchenglocken warten, morgen früh. Muss ich jetzt leise Kritik mal üben, Philipp. Du hast einen Haufen Schulden gesagt. Ein Haufen. Er hinterlässt deinem Vater einen Haufen Schulden. Einen mittelgroßen Haufen Schulden, ungefähr. So, jetzt nicht den Megaberg, aber er hat jetzt seine ganzen Märchen, kosten natürlich auch Geld. Und jetzt ist er dann irgendwann an dem Punkt, wo er dann auch wirklich sagt, okay, es kann so nicht mehr weitergehen. Und er gesteht jetzt so nicht. Er gesteht jetzt tatsächlich öffentlich, all diese Fälschungen angefertigt zu haben. Das ist deutlich. Oh. Aber es glaubt ihm keiner. Das glaubt ihm keiner. Wie geil. Hier ist viel zu gut, ich kann gar nicht falsch sein. Es glaubt ihm keiner. Nicht mal. Geil. Nicht mal sein Vater glaubt ihm. Also sein Vater traut ihm das nicht zu. Du bist viel zu blöd, als dass es echt das falsch wäre. Sein Vater glaubt ihm nicht. Oh, nach Mann. Wie vor. Boah, ist das hart. Das ist mega hart. Nach wie vor hält er an der Echtheit von diesen ganzen Dokumenten und Werken und allem fest. Und auch die Öffentlichkeit weigert sich. Sie weigern sich einfach. Sie wollen ihm das nicht glauben. Er gibt ein öffentliches Geständnis ab und die sagen einfach nö. Die Öffentlichkeit. Nö. Nee. Und ich höre gar nicht zu. Ich will nicht, dass es stimmt. Na. Ja, das klingt jetzt witzig, aber es ist sogar noch viel schlimmer jetzt als vorher, weil die Öffentlichkeit denkt jetzt, dass Samuel seinen Sohn vorschiebt für die Fälschungen, die er gemacht hat. Und jetzt ist er noch schlimmer dran. Jetzt ist sein Ruf quasi vollends ruiniert. Also die wenigen, die jetzt, also es gibt tatsächlich noch, das ist mega, mega skurril, es gibt tatsächlich noch welche, die öffentlich für die Echtheit dieser Papiere einstehen, neben Samuel, aber selbst die glauben eigentlich nicht mehr so richtig dran, die haben eigentlich nur irgendeinen Beef mit diesem Malone und sind quasi in der Opposition um der Opposition willen. Also es gibt noch immer einen Streit, eine öffentliche Diskussion um die Echtheit dieser Dokumente und die, die daran festhalten, haben einfach nur Bock auf Zoff. Alter, wie krass. Holy moly. Und jetzt. Das ist echt unfassbar. Und jetzt kommt's. William Ireland hat als völliger Laie ein passables Bühnenstück geschrieben. Und niemand gibt ihm dafür Credit. Und noch viel schlimmer. Nein. Noch viel schlimmer, das zweite Werk. Immer noch nicht. Das zweite Werk. Henry the Second ist nicht weniger als großartig. Ach Gott. Es ist ernsthaft großartig. Er hat Ende 1795, ja, kurz bevor der Shitstorm losging, hat er ganz schnell in Rekordzeit dieses zweite Werk zu Ende geschrieben, hat seine ganze Erfahrung aus dem ersten mit einfließen. Also er hat in 2 Monaten ein Stück rausgehauen. Alter Schwede. Das alles beinhaltet, was dem ersten gefehlt hat. Nebenhandlung, Rollenentwicklung, Humor, Drama, Schicksal, überzeugende Figuren, alles da. Alles drin. Dumm nur, alle in England sind so sauer, dass er sie an der Nase herumgeführt hat oder sie trauen ihm die Fälschung nicht zu. Es ist egal warum, das Ergebnis ist das gleiche. Sein Magnum Opus, sein Meisterwerk, seine Mona Lisa interessiert am Ende keine alte Sau. Moment, da muss ich jetzt aber ein bisschen reingrätschen, weil die Mona Lisa ist eigentlich überhaupt gar kein tolles Bild, wenn du dir das so überlegst. Das ist ja nur deswegen so bekannt, weil es mal geklaut worden ist. Ja, aber das ist das große Werk, das für den Meister steht. So, das ist das definierende Werk für den Meister. Da kann man jetzt drüber streiten, ich bin auch kein Fan von der Mona Lisa. Jetzt macht er mir hier tatsächlich egal. Aber ich verstehe total, was du meinst. Der ist in so einem Adlock drin. Das ist ja grausam eigentlich. Das Stück, ihr müsst euch das vorstellen, es ist ein großartiges, Stück über einen englischen König. Das hätte von Shakespeare stammen können. Und selbst wenn es nicht von Shakespeare stammt, ist es immer noch ein großartiges Stück. Das wurde bis heute in England nicht aufgeführt. Was? Warum? Ich weiß es nicht. Bei wem liegen denn die Rechte? Das müsste doch gemeinfrei sein inzwischen. Ich weiß es nicht. Aber ich kann mir doch nicht vorstellen, dass es nicht irgendeine Underground-Theater-Geschichte gab, die das mal aufgeführt haben. Das ist doch nett. Es steht so in diesem Buch. Ich konnte es nicht, ich habe mal kurz gegoogelt. Aber es ist ein bisschen so, als wenn unser Herr Flitcroft irgendwie betrogen hätte und dann quasi des Platzes verwiesen wird und während er des Platzes verwiesen wird, haut er ein Hole-in-One beim letzten Loch. Und keiner guckt hin. So ungefähr läuft das, oder? Genau. Keiner guckt hin, so nebenbei. Genau. Keiner guckt hin. Also es ist vollkommen absurd. Und jetzt kommt mein Fakespeare. Den lasse ich einfach aus. Im Jahr 1800 stirbt Samuel Ireland auf dem Totenbett noch immer seine Shakespeare-Sammlung verteidigend. Ich lasse ihn doch nicht aus. Bei Christie's werden 1801 die Hinterlassenschaften von Samuel Ireland hoch gehandelt. Und einer, der dort ganz besonders eifrig mitbietet, ist Malone. Also der versucht, das ganze Zeug zu zerlegen und zu zerreißen. Der versucht jetzt den Nachlass von Willys Vater zu ersteigern. Will der es kaputt machen? Also so abfackeln oder so, oder? Wir können nur drüber spekulieren. Ich glaube nicht. Ich glaube, das hat ihm auch so viel Öffentlichkeit eingebracht, dass er irgendwie schon auch was übrig hat für dieses Stück. Auch wenn es eigentlich seiner Meinung nach halt nicht echt ist und alle Kommas falsch und was weiß ich. Aber es hat ihm doch schon ganz schön Auftrieb auch gegeben. Und das will er sich, glaube ich, an der Stelle einfach einverleiben. William versucht derweil mit seiner Frau ein neues Leben zu beginnen. Er schreibt weiter, mal mehr, mal weniger erfolgreich, mal im Auftrag, mal auf eigene Rechnung. Er kommt irgendwie über die Runden, aber er leiht sich auch viel Geld von Freunden und Nachbarn, das er nie zurückzahlt. Irgendwann hat er die Schnauze voll von dem ehrlichen, aber mageren Leben und entdeckt zufällig 1821 das Testament von Napoleon und 1824 Memoiren und Briefe von Heinrich IV. Außerdem was da nicht alles rumliegt. Außerdem Papiere aus der Feder von Jeanne d'Arc. Ja, es glaubt ihm keiner. Kein Schwein glaubt ihm. Obviously. Jetzt ist er auch nachvollziehbar, würde ich behaupten. So. Später in seinem Leben sitzt er einmal mit einem zweifelnden Redakteur der Morning Post zusammen und der fragt William, Hand aufs Herz, ist er wirklich der Fälscher gewesen? Und als Antwort zaubert er ihm eine freigeschriebene Shakespeare-Unterschrift aufs Papier. Und der Redakteur nimmt die mit nach Hause und vergleicht sie mit einem Original, also mit einer Kopie von einem Original aus einem Buch und er ist sprachlos. Also die Fälschung ist perfekt, die er quasi ohne Vorlage aus dem Handgelenk aus dem Ärmel zieht. Zu Williams eigenen Büchern gibt es auch noch eine schöne Anekdote. Also er schreibt tatsächlich noch ein, zwei eigene Werke dann auch unter seinem Namen und die werden für einen Schilling ziemlich verramscht, aber so verkaufen sie sich immerhin. Also es gehen schon ein paar davon über die Ladentheke. Und Jahre später wird auf Auktionen tatsächlich ein Vielfaches von dem Preis dafür schon erzielt. Und William merkt irgendwann, dass er versehentlich von einem dieser Werke kein Exemplar für sich behalten hat. Und er kann dann ein Gebrauchtes bei einem Buchhändler erwerben für 18 Schilling. Also das 18-fache des... Also als Fälscher selber Verlust machen ist aber auch des Preises. Und dem habe ich auch vorher noch nie davon gehört. Dem Exemplar fehlen Seiten. Und das ist noch ein Freundschaftspreis, weil William der Autor des Buches ist. Alter, wie krass. Wie krass einfach schon wieder. So langsam sickert in der Bevölkerung die Akzeptanz durch. Man glaubt William die Sache jetzt nun. Mehr noch, er erhält jetzt immer wieder Anfragen, ob er nicht zufällig vielleicht noch eine von seinen Fälschungen herumliegen hat. Sowas wie das Manuskript von Vortigern zum Beispiel. Und zufällig, immer wenn so eine Anfrage kommt, hat er genau ein solches Exemplar herumliegen. Huch. Fuck, der Typ verkauft jetzt Fälschungen von seinen eigenen Fälschungen. Das ist immer bei den Fälschungen. Sehr, sehr schön. Das ist so geil. Es tauchen später... Aber ist jetzt Moment, wo er mal ein bisschen Geld dann noch reinholt und dann wenigstens nicht einen großen Schuldenberg hinterlässt? Ich weiß jetzt nicht, wie es finanziell am Ende für ihn ausgeht. Ich glaube, dass er dann ein paar Kröten am Ende wirklich noch zusammenträgt. Ob er dann seine Nachbarn zurückzahlt, ist jetzt mir nicht überliefert. Es tauchen später sieben Original-Vortigern Manuskripte auf, zusammen mit unzähligen weiteren Kopien. William Henry Ireland stirbt 1835 im Alter von 59 Jahren in London. Er hinterlässt eine Frau und zwei Töchter. Erst im Jahr 2008 wird Vortigern ein weiteres Mal aufgeführt. Also auch das Stück braucht sehr, sehr, sehr lange, bis es wieder auf die Bühne kommt. Aber ich verstehe immer noch nicht ganz, warum dieses andere Stück noch nicht erneut aufgeführt worden ist. Verstehe ich auch nicht. Also wenn da jemand... Da steht dein Name jetzt drauf. Ja, komm, Philipp, lass uns das auf die Bühne bringen. Wir machen... Ja. Philipp, wir machen die große versus Henry der Zweite Tour. Das wär's, besetzt? Geil. Das wär's doch. Ja, jetzt stehe ich hier mit meinen Shakespeare-Fragen, die keinen interessiert haben. Also zu meiner Verteidigung oder auch Philipps, es ging ja jetzt nicht so viel um Shakespeare. Also es war tatsächlich... Hätte ich jetzt auch nicht gewusst, an welcher Stelle man noch kompetente Fragen hätte einstreuen können, ob das Original ist. Nein, ich sag ja, das ist tatsächlich, ging's tatsächlich nur am Rande um Shakespeare. Aber wir können vielleicht noch die eine oder andere Frage trotzdem dazu, die ja auch vielleicht nicht nur mit Shakespeare zu tun hat. Vielleicht gibt's euch da noch was euch, oder pass auf, ich stelle euch die Fragen jetzt noch und ihr könnt euch aussuchen, welche Antworten ihr noch gerne hören möchtet. Oh, gerne. Also eine Frage wäre gewesen, wie sicher können wir denn sein, dass die Werke dieser Zeit auch wirklich von den Autoren stammen, denen sie zugeschrieben werden? Gute Frage. So, das hat jetzt mit Shakespeare gar nicht unbedingt was zu tun, nur am Rande. Also das gilt natürlich jetzt so allgemein auch für andere Werke. Dann hätte ich noch im Angebot, welche Relevanz hat Shakespeare für die englische und oder internationale Literatur- und Kulturgeschichte? Also das haben wir jetzt natürlich implizit angenommen, ne, dass er sehr große Relevanz hat, aber vielleicht ist das gar nicht so. Also quasi Literatur für 200. Literatur. Noch eine Frage wäre, wie kann man historische Fälschungen überhaupt erkennen? Und eine ganz, ganz spannende Frage, welche Fälschungen kennen wir noch? Und könnte es nicht sein, dass wir viele Fälschungen einfach überhaupt noch nicht erkannt haben? Denn es gibt so eine Weisheit, es gibt so eine Weisheit unter Museumsleuten, die besagt, dass die besten Fälschungen noch an der Wand hängen. Ja, klar. Ja, das glaube ich tatsächlich, dass das möglich ist. Also, möchtet ihr noch Antworten auf diese Fragen erhalten? Mein Problem ist, ich würde gerne alle hören. Ja. Alle. Ich glaube, wenn ihr die erste 7 Minuten Antwort hört, seid ihr wieder anders drauf, aber wir können ja mal. Also, das Gute ist ja, dass niemand gesagt hat, dass ich drauf noch reagieren muss. So. Also, ich würde sagen, die spielst du jetzt einfach alle hintereinander ein und ich verabschiede mich an der Stelle schon mal. Nee, pass auf. Machen wir doch Folgendes. Wenn du jetzt sagst, eines der Antworten gehört jetzt ganz essentiell direkt hier mit dazu und wir sollten noch drüber reden, dann such du eine aus, wo du sagst, Jürgen, das passt am nächsten rein. Alle anderen, die du jetzt schon angerissen hast, die würde ich sagen, hängen wir auf jeden Fall am Schluss an dem Podcast dran, weil ich fände es auch einfach schade, wenn da diese Arbeit, auf die er gemacht Fall. Hat, dann nicht gewürdigt werden würde. Und dann hängen wir das auf jeden Fall am Ende dran. Das hätte ich auf jeden Fall gemacht. Also die wir nicht abgespielte Audio-Files hängen wir auf jeden Fall dran. Das habe ich ihm auch so gesagt. Er hat zwar gesagt, es ist ihm völlig wurscht, ob wir die spielen oder nicht oder abbrechen oder nur die Hälfte oder zusammenschneiden. Aber ich habe schon gesagt, nee. Ich würde tatsächlich, wir können mal kurz so in die Richtung, lass uns mal die letzte anhören, weil dann habe ich vielleicht noch so 2, 3 Dinge, die ich euch danach noch erzählen will und dann können wir die restlichen Fragen, er wiederholt die Fragen dann auch oft noch in den Antworten, die können wir dann einfach am Stück quasi en bloc hinten ranstellen. Das heißt Audiofile 6? Nein, 5. Also 5, Achtung, Doktor statt Professor. Ah ja, da verwendet er einen falschen Titel. Genau, gut aufgepasst, ich hätte es schon wieder vergessen. Also er sagt irgendwo mal Professor Illiger oder so, glaube ich. Es müsste aber Doktor heißen. Ah ja, alles klar. Ich wusste nur, weil das Fall so heißt. Ich habe ja noch nie reingehört. Gut, dann hören wir das jetzt. Ja, wir kommen jetzt mit großen Schritten den letzten Fragen zu und ich möchte auch die beiden Fragen, die noch übrig geblieben sind, tatsächlich zusammenfassen. Diese wären, welche Fälschungen kennen wir noch und könnte es sein, dass viele Fälschungen einfach noch nicht erkannt sind? Ich fange mit der zweiten Frage an, weil ich glaube, dass man diese ganz kurz und knapp beantworten kann. Ja, das kann tatsächlich sein, dass wir viele Fälschungen noch gar nicht erkannt haben. Mag sein, dass wir es nie entdecken werden, vielleicht auch, weil die Fragestellung gar nicht so relevant ist. Aber mag auch sein, weil die Fälschung so gut ist, dass wir es mit unseren Methoden nicht nachvollziehen können. Vielleicht gibt es später bestimmte technische Möglichkeiten, die uns hier helfen, aber dass es sie gibt, das ist zweifelsfrei eigentlich so mit Ja zu beantworten. Die erste Frage, welche Fälschungen wir noch kennen, da gibt es natürlich sehr viele. Ich möchte mich jetzt hier auf 3 Sachen konzentrieren, damit es auch nicht zu lang wird. Zum einen die konstantinische Schenkung. Hier hat Kaiser Konstantin angeblich 314, 315 dem damaligen Papst Silvester Möglichkeit gegeben, in Glaubensfragen zu entscheiden, und zwar in Rom, in Italien und im gesamten Weströmischen Reich. Und diese Möglichkeit, in Glaubensfragen zu entscheiden, brachte natürlich auch sowieso politische Implikationen mit sich. Daher war das für die Päpste eine sehr wichtige Urkunde. Allerdings bereits 1440 konnte die Quelle als Fälschung entlarvt werden, was ich bemerkenswert finde für die Zeit. Wie wir schon an der einen oder anderen Stelle angesprochen haben, hat es mit dieser inneren Quellenkritik zu tun. Und zwar wurden bestimmte Wortwendungen gefunden, die nachweislich nur im Mittellatein zu finden sind, also erst viel, viel später und daher in der frühen Zeit um 314 noch nicht in Gebrauch waren. Was allerdings ganz ausschlaggebend war, war schließlich dann die Bezeichnung der Stadt Konstantinopel, kennen wir ja heute noch, aber damals unter Kaiser Konstantin hieß die Stadt eben noch Byzantion. Und das ist natürlich tatsächlich ja ein Beweis dafür, dass diese Urkunde gefälscht ist. Die Kirche selbst hat dann eigentlich bis 1900 oder bis zum 19. Jahrhundert gebraucht, um diese Fälschung auch als solche anzuerkennen. Wobei, wenn du natürlich entsprechend die Macht nicht mehr hast, dann ist das nicht so schwer, auch darauf zu verzichten. Die zweite Quelle, die ich nennen möchte, ist die Historia Vellforum. Hier liegt keine Quellenfälschung vor, wie wir uns das denken, dass hier jemand eine komplette Quelle gefälscht hat. Es geht einfach um erfundene Inhalte. Die Historia Vellforum ist entstanden, um das Geschlecht der Welfen tatsächlich langfristig zu legitimieren. Die Welfen kennt ihr sicher, auch den Prügel August, der da irgendwie 98 rum den Journalisten und den Kameramann mit seinem Regenschirm verprügelt hat. Und das Geschlecht ist schon sehr alt. Unter anderem auch Heinrich der Löwe war ein Welfe, der ja für die Stadtgründung in München verantwortlich ist, was auch einige Quellen ja belegen. Und diese Historia Vellforum war vor Heinrich dem Löwen entstanden und sollte eben zeigen, wie stark und wie groß das Geschlecht der Welfen ist. Und sie haben hier Inhalte erfunden, unter anderem, dass natürlich das Geschlecht der Welfen bis in die trojanischen Kriege hineinreichen. Damals haben sie schon mitgekämpft, sehr spannend. Aber das ist genau tatsächlich das Geschichtsbild, das die Menschen damals hatten. Also es gab Troja, danach kamen schon fast die Karolinger, die Römer waren vielleicht noch ein bisschen dazwischen. Das war es aber dann auch im Großen und Ganzen. Und deswegen war es so wichtig, dass diese trojanische Herkunft entsprechend belegt ist. Und man hat gemerkt, wenn man dann das entsprechend aufschreibt, wenn die Leute das lesen, weitertragen, dann hat das eine ganz, ganz große Wirkung. Und warum dann nicht einfach mal hier solche Inhalte erfinden? Unter anderem wurde auch eine Heirat um 800 rum mit einer Schwester, glaube ich, von Karl dem Großen entsprechend auch hier mit reingedichtet, sodass die Legitimation ja immer sicherer war und ja, finde ich sehr spannend, dass damals mit solchen Mitteln gekämpft wurde. Ist aber auch irgendwo verständlich. Ja, und die letzte Ebene ist eigentlich umso spannender, weil hier angeblich sogar 300 Jahre Mittelalter komplett erfunden sein sollen. Vielleicht habt ihr vom Herrn Professor Illig gehört, eigentlich ein Germanist und Publizist, und der behauptet, dass die Zeit zwischen 614 und 911 komplett erfunden sei. Wie geil! Personen wie Karl der Große und andere sind einfach entweder komplett erfunden oder lebten vor der Zeit bzw. danach. Und das finde ich ja natürlich mega lustig. Hier an dieser Stelle werden die Hilfswissenschaften wieder herangezogen, von denen ich ja auch schon gesprochen habe. Also es wird diese Kalenderreform von der julianischen zur gregorianischen Zeitrechnung genommen, weil hier bei der Umrechnung angeblich ein paar Ungereimtheiten waren und deswegen urplötzlich 300 Jahre noch dazugekommen sind und diese Zeit musste gefüllt werden. dann die Verwaltungsschrift von den Majuskeln und Minuskeln, nachdem die Quellen neu geschrieben werden mussten, damit man es entsprechend auch lesen kann, ist es natürlich ganz leicht, dann 300 Jahre einfach zu fälschen, wie auch immer. Was ich mich an dieser Stelle frage, ist, welchen Nutzen hätte das jetzt um 1500 noch was, hier 300 Jahre zu erfinden? Wir haben ja kurz angesprochen, dass Geschichtsfälschung vor allem dann Sinn macht, wenn man unmittelbar einen Nutzen davon hat, aber nicht, wenn das 300 Jahre einfach nur so erfunden sind. Ja, ich hoffe, dass ich mit diesen drei Anekdoten zumindest ein bisschen zeigen konnte, in welche Richtung Geschichtsfälschung gehen kann. Wir könnten noch Stunden, Tage drüber sprechen. Vielleicht gibt es ja mal die Möglichkeit, sich da mal zusammenzutun. Würde mich freuen. Und in diesem Sinne, vielen Dank. Aber wie geil, dass es einfach so ein x Jahre gibt, wo man einfach sagt, naja, war vielleicht alles Geschmarri. Stimmt überhaupt nicht. Das gab's nicht. Ja, finde ich auch eine ganz geile Story. Das sind wirre Fiebertrauben der Menschheit irgendwie. Ja. So, ne? Aber so, nur im Nachgang. Sehr, sehr strange auf jeden Fall. Ich habe euch noch eine kleine Top 5 mitgebracht, wenn ihr noch ein paar Minuten durchhalten könnt. Sehr gut. Also, wer zählt mich ein? Ach nee, wir müssen aber mit Platz 4 anfangen, denn der Platz 1 läuft außer Konkurrenz. Platz 4. Es gibt so einen ganz bekannten Niederländer, Van Meegeren. Das ist so mit der bekannteste Fälscher wahrscheinlich. Meegeren. Okay, alles klar. Meegeren mit M und zwei E. Meegeren. Das ist so ziemlich einer der bekanntesten und talentiertesten Fälscher. Also der ist, der wurde dann irgendwann überführt und saß im Knast und hat im Gefängnis dann sogar noch quasi auch so aus dem Kopf eine ziemlich gute Vermeer-Kopie gemalt und wurde dann tatsächlich auch als Künstler sehr, sehr hoch gefeiert, sehr, sehr hoch gelobt, starb dann aber kurze Zeit später im Gefängnis. Hat auch ein bisschen Geld damit gemacht, glaube ich. Also hat ein bisschen Geld hinterlassen. Ja, den sollte man schon mal gehört haben, glaube ich. Yeah. Philipp, du bist Platz 3. Abraham Wolfgang Küfner. Der ist interessant, weil der mal als Restaurator damit beauftragt war, einen 300 Jahre alten Dürerstich zu restaurieren. Also hier unser Albrecht Dürer, ein Mann seiner Zeit. Und bekannt für seine Mietwagenvermittlung. Oder so. Hä? Dürer Mietwagen? Das kapiere ich gar nicht. Guck dir die deutschen Folgen von Monty Python's Flying Circus an. Da läuft immer so eine wirre Doku, in der es immer über Albrecht Dürer gibt, aber die Fakten werden immer wirre. Und dann kommt immer so John Cleese als Zensor immer ins Bild, der sich so reinschaltet mit so einem großen Buzzer, sagt immer, wohlgemerkt ist ja auf Deutsch. Nein, die Information ist nicht richtig. Albrecht Dürer hat meines Wissens nach nie eine Mietwagenvermittlung besessen. Und nun war er im Programm. Sehr gut, okay. Unbedingt anschauen. Also, der hat einen Dürerstich als Restaurationsauftrag bekommen. Und was er jetzt gemacht hat, war, er hat das Holz gespalten, auf dem dieser Stich war. Und zwar so, dass er vorne das Original quasi erhalten hat mit leerer Rückseite und hinten eine Rückseite mit den ganzen authentischen Siegeln hatte, aber eine leere Vorderseite. Also er hat es quasi, ich sag mal, in der Tiefe hat er quasi gespalten. Und jetzt hat er dann einfach auf diese authentischen Siegel dann nochmal das Werk kopiert und hat dann quasi das als restaurierten Kupferstich zurückgegeben, hat aber das Original dann mehr oder weniger behalten. Und das wollte er dann später, 6 Jahre später, dem Kurfürst Maximilian von Bayern andrehen und dann ist der Schwindel irgendwie aufgeflogen. Und bis heute hängt im Nürnberger Rathaus die Kopie, was ich eigentlich auch ganz spannend finde. Mhm. Aber bewusst. Mittlerweile, ja. Genau. Ja, und da gibt es immer wieder Zank drüber, ob man die jetzt mal entfernen sollte oder nicht, weil ist ja kein echte. Spannend, in der Dürerstadt hängt quasi im Rathaus die Kopie. Sehr, sehr, sehr spannend. Nächster Platz. Platz 2. Ich weiß nicht, da hat mir einfach der Name gefallen. Wolfgang Fischer, alias Wolfgang Beltracchi, oder Beltracchi, glaube ich, wurde ausgesprochen. Habt ihr von dem schon mal gehört? Irgendwo habe ich den Namen schon mal gehört. Wolfgang Fischer habe ich schon mal davon gehört. Ja. Oder Mann? Der wurde 2011 im wahrscheinlich größten Kunstfälscher, oder im ziemlich sicher größten Kunstfälscherprozess, der nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde der verurteilt, ist aber schon wieder auf freiem Fuß. Und es wird geschätzt, dass der so gewerbsmäßig und bandenmäßig organisiert zwischen 20 und 50 Millionen Euro ergaunert hat durch seine Fälschung. Also nicht wenig. Der wurde ertappt von einem professionellen Kunstanalyseunternehmen, die nachgewiesen haben, dass er in einem seiner Bilder, es war ein Kampendonk, den er kopiert hat, da wurde eine moderne Farbe gefunden, die er Titanweiß, glaube ich, die er irgendwo gekauft hat. Die gab es nicht, die Farbe, oder was? Die gab es in der Zeit natürlich nicht. Also das war eine moderne Farbe. Und normalerweise hat er seine Farben immer selbst angemischt. Und das ist ihm einmal scheinbar dieser Fauxpas unterlaufen und der hat ihn dann letztendlich überführt. Und der hat sich ziemlich ins Zeug gelegt, was das Malen angeht, aber auch was dann so die ganzen Stories drumherum angeht, wie auch bei unserem William Ireland. Er hat dann versucht, Belege für die Echtheit der Werke zu fälschen und hat dann mitunter mal seine Frau, die als ihre eigene Oma verkleidet war, dann mit so einem Bild im Hintergrund fotografiert und hat sich da ganz viel einfallen lassen, um auch die entsprechende Story zu den Bildern mitzuverkaufen. Wir gehen heute davon aus, dass nicht alle Werke von ihm wieder aufgetaucht sind. Also, dass die immer noch irgendwo kursieren. Es gibt auch so eine Datenbank im Internet, wo man schauen kann, welche Werke womöglich irgendwie falsch sein könnten. Und da kann man dann herausfinden, ob man eventuell einen falschen Fischer besitzt. Und Schätzungen. Ja, unwahrscheinlich, würde ich jetzt behaupten. Schätzungen, die er selbst dann auch mal in einem Interview bei Markus Lanz 2015 gegeben hat, gehen von bis zu 300 unentdeckten Werken von ihm aus. Also echt eine Menge. Wenn es für ihn gar keine Konsequenz hätte, wäre es ja eigentlich auch geil, einfach mal zu behaupten, so, naja, das müssten so um die 3725 sein. Ja, er kann es natürlich. Und dann viel Spaß zu suchen. Er kann es natürlich heute einfach behaupten. Du kannst mal, spiel mal noch das Audio-File Nummer 6 ein, bitte. Gerne, das ist auch sehr kurz. Sehr gespannt auf das Gespräch mit einem Paar, dessen Geschichte weltweit Schlagzeilen gemacht hat. Sogar bei den Simpsons waren sie Thema. Beide haben im Gefängnis gesessen, eher bis vor wenigen Wochen. Sind sie eigentlich ein großes Genie oder sind sie ein großer Betrüger, ist einmal gefragt worden. Und die Antwort muss lauten, beides. Denn er gilt unter Experten heute als größter Kunstfälscher der Nachkriegsgeschichte. Diesen zweifelhaften Titel hat er sich hart erarbeitet, mit 14 Jahren seinen ersten Picasso gefälscht und dabei eine unglaubliche technische Brillanz entwickelt. Einmal soll die Witwe von Max Ernst vor einem von ihm gefälschten Bild den Satz gesagt haben, das ist der schönste Max Ernst, den ich je gesehen habe. Wobei fälschen irgendwie das falsche Wort ist. Er sagt nämlich, ich habe nie etwas gefälscht, ich habe lediglich das Werk großer Künstler ergänzt. Zum Verhängnis wurde den beiden dann am Ende eine Farbtube aus Holland. Herzlich willkommen, Helene und Wolfgang Beltracchi. Ich freue mich sehr, dass Sie unsere Gäste sind. Herzlich willkommen. Ja, so, und dann freue ich mich über den Besuch eines Mannes und einer Frau vor allen Dingen auch, die schon mal bei uns waren. Mich hat damals sehr berührt, diese innige Beziehung, die man zwischen Ihnen beiden immer spüren konnte. Er ist noch ein bisschen blass um die Nase. Hat damit zu tun, dass Sie vor wie vielen Wochen, Herr Beltracchi, noch im Gefängnis gesessen haben? Ja, 5 Wochen, glaube ich, ne? Oder? Ja. Also 8, ich bin am 8. 8. Januar bin ich rausgekommen. Am 8. Januar? Ja, einen Tag, 2 Tage zu früh, ja. Warum zu früh? Ja, die wollten nicht unbedingt loswerden, weil am nächsten Tag die ganze Presse angesagt war. Im Ernst? Ja, im Ernst. Die haben mich angerufen und haben gesagt, Herr Beltracchi, kommen Sie sofort zurück. Ich war auch im Atelier arbeiten. Sie waren draußen? Ja, im Atelier, wo ich jeden Tag war. Das ist eine schöne Geschichte. Herr Beltracchi, kommen Sie bitte rein, wir müssen Sie rauslassen. Ja, Sie müssen Sie rauslassen. Ja. Super. Das ist ja herrlich. So war's, ja? Ja, so war's. Das ist ein typischer Lanz, der erstmal 10 Minuten lang alle Antworten auf die Fragen selber gibt. Ja, ich mag es auch nicht so gerne, sein Moderations. Aber das Interview kann man sich echt mal anschauen. Ich lasse natürlich einen Link in den Shownotes. Also das ist ganz spaßig. Dieser Beltracchi ist ein wahnsinnig sympathischer Typ. Und ja, auch Ich kann mir aber vorstellen, dass das bei vielen Fälschern der Fall ist, weil die verkaufen dir ja sekundär ihre Fälschung, aber primär eine geile Story. Genau. Und auch ich habe eine Referenz auf einen Fälscher bei den Simpsons gefunden, verlinke ich auch mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es die richtige war. Da ist mir heute ein bisschen die Zeit ausgegangen bei der Suche. Da muss ich mal noch weitersuchen, ob ich da noch die richtige finde. Und dann kommen wir zu Platz Nummer. Philipp? Ei. Dein Part. Michelangelo. Also ich weiß nicht, ob euch das bewusst war. Mir war es nicht bewusst. Der von den Turtles. Ja, genau der. Der hat mit 15, hat ihm sein Lehrer mal ein Porträt eines bekannten Malers gegeben zum Nachzeichnen. Ja. Und das hat er so echt nachgezeichnet, dass er dem Lehrer dann die Fälschung zurückgegeben hat und das Original behalten und der Lehrer hat es nicht gemerkt. Also, what the fuck? Das wäre geil. Michelangelo war auch schon einer der großen Fälscher. Er hat es später aufgelöst, also er hat es seinem Lehrer dann berichtet und es wieder ausgetauscht. Und es gibt noch eine andere Anekdote von ihm, wo er hat dann mal später irgendwann eine Skulptur, hat er frisch gehauen, also ja, Bildhauer, eine Skulptur angefertigt. Und dann hat ihm ein Kunsthändler den Rat gegeben, dass er sie doch eingraben soll, damit er sie als dann antik, ja, quasi als authentisch antik verkaufen kann. Und Michelangelo hat es aber nicht gemacht, hat aber die Skulptur an den Kunsthändler gegeben, der genau das dann auch gemacht hat und später dann auch noch den Profit mit Michelangelo geteilt hat. Also die haben es dann ein paar Jahre eingegraben gelassen und haben es dann irgendwann in einem großen Pipapo, haben sie es dann ausgebuddelt und als alt verkauft. Und wie es halt schon im Intro von den Teenage Mutant Ninja Turtles heißt, Michelangelo is a party dude. Ja, so schaut's immer aus. Da hätte ich mich tatsächlich jetzt nicht mehr dran erinnern können, dass das der Fall ist. Kannst du das auswendig noch? Warte mal, was sind die vier Eigenschaften? Leonardo leads. Boah, Donatello does machines. Mehr. Raphael is a cool dude, but crude. Michelangelo is a party dude. Ja, dann reimt sich's. Ja. Nee, ich habe das auch, glaube ich, noch nie auf Englisch gehört, wenn ich jetzt. Das ist aber auch auf Deutsch so geil von Ralf Zander einfach. Es heißt ja komplett anders dann logischerweise bei Ralf Zander, ja. Ja. Das sind auch nicht die einzelnen Charaktere beschrieben. Ja, an das kann ich mir jetzt auch nicht erinnern, das sagt mir jetzt auch nichts. So, dann. Ich habe das früher nicht ganz so viel geguckt, von daher ist das dann gar nicht so hängen geblieben und ich habe mich halt irgendwann später mal angeguckt und dann halt auf Englisch. Ja. So, jetzt habe ich noch einen Platz 0 und der läuft außer Konkurrenz, weil das ist. Platz 0! Das ist natürlich Konrad Kujau, der mir auch schon jetzt gerade neulich wieder als Themenvorschlag geschickt wurde. Aber da könnt ihr natürlich Faking Hitler hören. Also da weiß ich nicht, ob sich das lohnt, wenn wir das nochmal aufarbeiten. Vielleicht in ein paar Jahren mal. Im Moment ist mir das noch zu präsent. Aber die Geschichte ist natürlich auch absoluter Oberhammer. Also unbedingt mal Faking Hitler anhören. Auch da lasse ich einen Link natürlich in den Shownotes. Ja. Wenn sie nicht gestorben sind. Sehr geil. Ach nee, sie sind ja schon gestorben. Auch wenn sie schon gestorben sind, so amüsieren sie uns noch heute. Ja. So, und liebe Leute, eine Sache hätte ich jetzt bloß noch gern zum Abschluss der Folge. Und zwar, was sind denn eure, und wenn es keine gibt, gibt es keine, ist völlig okay. Aber vielleicht gibt es ja auch eine Podcast-bezogene Sache. Habt ihr einen Vorsatz für jetzt dieses frisch begonnene Jahr 2021? Jürgen. Na, der Dominik hat schon angesetzt. Ich habe tatsächlich, was mein Vorsatz fürs neue Jahr ist. Mhm. Mein Vorsatz fürs neue Jahr ist, dass ich zufrieden bin. Schön. Jürgen. Ich fasse nicht gerne so Vorsätze. Ich mache dann sowas lieber unterm Jahr mal so. Aber ich habe mir tatsächlich jetzt die Tage überlegt, ob ich nochmal so ein Jahresrecap für mich ziehe und ob ich da irgendwie noch, was so meine Learnings aus dem Jahr vielleicht waren oder was ich so anders machen würde oder was. Hast du ja richtig prozessorientiert. Ja. Und ich hab mir so ein bisschen. Natürlich. Das hat natürlich jetzt mit meinem beruflichen Jahr irgendwie zu tun. Und da habe ich mir jetzt so für mich mitgenommen, dass ich mich einfach nicht mehr so, wie soll ich sagen, dass ich mich nicht so vorbehaltlos auf Menschen einlasse, die sich dann hinterher als einfach irgendwelche Arschnasen erweisen könnten. So, ich habe mich jetzt schon mehrfach entschuldigt, dass ich das nicht geguckt habe, was du mir empfohlen hast. Ich möchte das jetzt an der Stelle noch einmal machen. Okay? Ja, Dominik, das trage ich aber halt wirklich sehr lange und sehr tief mit mir. Ja, oh Gott. Und das ist ja auch das, wo ich mir jetzt halt denke, so, nächstes Jahr hast du mir vielleicht verziehen und dann kann ich auch wieder zufrieden sein. So. Ja, Philipp, jetzt hast du es aus uns beiden rausgepresst. Ich hoffe, jetzt bist du glücklich. Ja, fantastisch. Und dann müssen wir jetzt an der Stelle einfach wirklich Schluss machen und das Knaller zu stehen lassen. Finde ich super. Nicht mal Outro spielen, gar nichts. Nein, wirklich so, einfach so Stille, ja. Ja, frohe Weihnachten, gesundes Neues. Und dann aber einfach 5 Minuten Audiostille und dann die eingespielten Antworten auch völlig trocken hinten dran. Kein Outro, nichts. Ja. Stattdessen einfach hier von Attila den Rest noch rein, so völlig ohne Kontext. Also ich weiß jetzt auch nicht genau, worauf das abgezielt war bei Philipp. Natürlich habe ich Bock, irgendwie mindestens mal 12 geile 8-Episoden zu machen. Also das macht mir nach wie vor, und das ist echt erstaunlich, ne? Wir machen das jetzt fast 4 Jahre und das macht noch immer Spaß. So, es ist noch immer cool. Ich bin vielleicht ich bin vielleicht nicht mehr ganz so, dass ich tagelang vor der Aufnahme völlig aus dem Häuschen bin, weil ich mich so freue. So, okay, das hat ein bisschen nachgelassen, aber ich habe trotzdem mehr Spaß denn je mit diesem Format und vor allem mit den Sachen, die da auch zurückkommen von den Leuten. So, also ich bin hellauf begeistert und das möchte ich gerne noch mindestens ein Jahr und eigentlich noch viele, viele weitere weitermachen. Also du hast mich auf jeden Fall mit der heutigen Geschichte einmal mehr begeistert. So, also die das war echt ist, schön. Nachdem jetzt viele oder zwei Folgen in Folge waren, die super zum Hören waren, aber die nicht spektakulär waren im eigentlichen Ach-Sinne, dass man sich denkt so, oh mein Gott, das kann doch nicht sein, dass das wirklich passiert ist. Heute war wieder einer dieser Fälle und ich fand es sehr geil. Danke dafür. Sehr gerne. Ich wollte auch sagen, vielen, vielen Dank für den ganzen tollen Input, den du da uns immer lieferst. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, gute Nacht, Josh. Gute Nacht, Josh. Aber was hast du denn jetzt, Philipp, fürs neue Jahr? Ach so. Du hast jetzt nirgendwo hingeführt mit dieser Frage und hast selber auch keine Antwort gegeben. Nö, tatsächlich für mich. Ja, okay, kann man mal so stehen lassen. Also tschüss. Ja. Ach so, ich dachte, dass das, was Philipp vorhin über Halbgar und so, dass das schon der Vorsatz war vielleicht. Und tatsächlich wäre es das auch. Also auch ein paar Quatschformate noch produzieren, aber ohne irgendeinen Druck irgendwie abliefern zu müssen, sondern einfach Storytelling, Spaß haben, Sachen ohne Druck produzieren, einfach aus dem Willen an der Sache selber. Na schau, das ist doch, das klingt doch gut. Ja. Ja. Jetzt aber nochmal hier. Versuch Nummer zwei. Jetzt aber. Gute Nacht. Und ein bisschen leiser. Ein bisschen leiser. Das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und nochmal ein gesundes 2021 euch allen. Und an der Stelle kommt jetzt noch die unbeantworteten bzw. ungestellten Fragen mit deren Antworten. Das ist ja schon ein bisschen frustrierend, wenn noch so viele Fragen offen bleiben. Ja, komm, dann steh du sie doch. Nein, Quatsch. Aber gerne mal zurückmelden, ob ihr so Experteneinspieler, ob das was ist, das ihr irgendwie in dieser oder ähnlicher Form öfter hören wollt, dann, also meistens reicht mir die Zeit ja nicht für sowas. Aber wenn mir die Zeit reicht, kann ich sowas natürlich schon auch mal anleiern und machen. Und das war jetzt eigentlich, fand ich das ganz gut. Ich find's sehr geil, aber ich würde es ein bisschen so handhaben wie bei Game 2, weil ich weiß nicht, ob ihr das guckt, aber was die machen, ist so, 30 Sekunden, welches Spiel spielst du über die Feiertage? Und wenn einer länger als 30 Sekunden raucht, dann wird der eiskalt mega harter Cut. Ja. Vor allen Dingen, wie man dann immer schon drauf hin wartet, weil man dann irgendwie merkt, oh, er kommt nicht zu Ende, schafft das noch? Und dann einfach eiskalt mit dem Satz. So. Und also Attila, mega geil und super, aber also ein bisschen kürzen könnte man da schon noch, oder? Ich bin mal gespannt, wie Attila auf diese Kritik reagieren wird. Aber nee, vielen Dank dafür. Ich finde schon gut, wenn jemand da auch wirklich mit Ahnung ab und zu mal eine Frage beantworten kann. Also ich habe mir schon oft an der Stelle Telefonjoker gewünscht. Vielleicht können wir mit der Idee mal noch weiterarbeiten. Ich denke mal noch drüber nach. Sehr geil. Okay. Fantastique. Ihr habt euch wohl, ihr tollen Menschen. Ich muss jetzt hier raus aus meinem Keller. Tschüss. Na, tschüssi. Tschüss. Ja, hallo ihr drei. Darf ich gleich zu Anfang die Vermutung äußern, dass Philipp gerade irgendwie sowas gesagt hat wie, ja, genau das wollte ich sagen, ... Ja, ich bin gespannt, ob das so sein wird. Ich paraphrasiere an dieser Stelle, damit wir auf dem gleichen Stand sind. Die Frage lautet also, wie sicher können wir denn sein, dass die Werke dieser Zeit auch wirklich von den Autoren stammen, denen sie zugeschrieben werden? Bevor ich antworte, muss ich festhalten, dass ich kein Experte für das 15. 16. Jahrhundert bin und auch nicht für das 17. Ich bin Althistoriker, also eine Zeit, die noch weiter zurückliegt. Nichtsdestotrotz kann ich an der einen oder anderen Stelle vielleicht Hilfestellung geben, wie sowas zustande kommt und wie diese Inhalte dann entsprechend auch miteinander verknüpft werden können. Ich würde gerne an dieser Stelle mit einem Zitat von Mark Twain beginnen. Er hat gesagt, dass das Schreiben einer Biografie zu Shakespeare zu vergleichen ist mit einer Rekonstruktion eines Brontosaurier-Skeletts, bestehend aus 9 Knochen und 600 Fässern Gips. Und ja, er hat tatsächlich recht. 9 Knochen, das ist die Anzahl der Quellen, die wir aus der Vergangenheit haben. In diesem speziellen Fall hätten wir zu Shakespeare vielleicht so um die 70 Quellen. Und aber 600 Fässer Gips, weil wir hier uns ja zusammendichten müssen, was tatsächlich wahr sein könnte und wie es vielleicht gewesen ist. Und man sieht hier an dieser Stelle, dass wir viel mehr im Dunkeln stochern, als das eigentlich richtig sein könnte. Ja, aber haben die Autoren denn tatsächlich geschrieben, was wir mit ihnen verknüpfen? Ja, der Historiker geht hier vor, indem er eine sogenannte Quellenkritik an diese Quellen heranlegt, und zwar die äußere und die innere Quellenkritik. Zuerst schaut man sich die Materialien an, Papierqualität, Tinte und so weiter. Kann das sein, dass das aus dieser Zeit stammt? Wenn das so ist, dann wird der Autor näher untersucht, beziehungsweise andere Namen noch verglichen. Und dann kann man tatsächlich feststellen, ja, die Leute haben in der Zeit gelebt, das ist vielleicht richtig. Dann die innere Quellenkritik. Die setzt sich auseinander mit der Sprache, mit bestimmten Ausdrucksweisen, vielleicht auch mit bestimmten Perspektiven, aus der geschrieben wurde. Und dann kann man auch Triftigkeitsbestimmungen treffen. Ja, das ist möglich, oder nein, das ist eher nicht so richtig. Und es ist auch so, dass der Historiker entsprechend ja eine Fragestellung hat und dann die Quellen dann nutzt, die seine Theorie dann unterstützen, beziehungsweise die Quellen manchmal auch weglässt, wenn die hier dem entgegenstehen. Zu Shakespeare selbst, da kommen wir vielleicht später noch dazu, aber was an dieser Stelle vor allem zur äußeren Quellenkritik gut passt, das ist, das sind die Druckorte und die Druckereien, die entsprechend ja auf den Drucken auch genannt sind. Und hier kann man feststellen, ob das mehr oder minder sicher ist, dass die Werke den Autoren zugeschrieben werden können. Ich würde jetzt behaupten, dass die Sachen, die ihr jetzt gehört habt, und die Personen mit den Werken eher tatsächlich trotz allem, trotz der Lücken, die ich genannt habe, eher zustimmen. Ja, hallo, ich bin's wieder. Die nächste Frage nach der Relevanz für Shakespeare in der englischen oder internationalen Literatur oder der Kulturgeschichte ist scheinbar leichter zu beantworten, deswegen wird sie wahrscheinlich auch etwas kürzer ausfallen. Ich würde behaupten, dass es wenige Menschen gibt, die weltweit eine ähnliche Forschungsgeschichte haben, sowohl Sprach-, Kultur- wie geschichtswissenschaftlich und auch aus vielen anderen Perspektiven. Frank Günther behauptet sogar, dass es 6000 Publikationen jährlich über ihn gibt und circa 15 Studien und ein Buch am Tag erscheinen. Das ist natürlich tatsächlich eine ganze Menge. Ich habe die Zahlen jetzt nicht näher angeschaut, ob die so stimmen, aber ich glaube, dass Shakespeare tatsächlich zu denen gehört, über die sehr viel geschrieben wird. Den Frank Günther kann ich tatsächlich grundsätzlich empfehlen. Er ist ein Shakespeare-Übersetzer. Wenn mich nicht alles täuscht, hat er jetzt tatsächlich die letzte Übersetzung noch geschafft, kurz bevor er jetzt leider im Oktober diesen Jahres gestorben ist. Und falls sich jemand mit ihm beschäftigen möchte, empfehle ich sehr das Buch Unser Shakespeare, beziehungsweise auch eine Podcast-Folge vom BR in Memoriam. Und da zeigt er halt eben, welche Relevanz Shakespeare genau in dieser Fragestellung hat. Insgesamt muss man festhalten, dass im 17. Jahrhundert Englisch einfach noch so unwichtig war als Sprache, vor allem jetzt nicht politisch gesehen, dass einfach niemand Shakespeare gelesen hat außerhalb von England oder wahnsinnig wenige Leute. Damals hat man eher Französisch gesprochen, Latein war natürlich noch an der einen oder anderen Stelle, vor allem in der Verwaltung relevant. Deswegen waren es die Sprachen, die auch entsprechend als Weltsprachen galten. Im deutschen Raum ist es so, dass er circa 150 Jahre nach seinem Tod erst überhaupt in Erscheinung getreten ist. Schlegel hat ihn übersetzt, 17 Werke besser gesagt. Das, was allerdings jetzt hier passiert ist, ist etwas, ja, komisch, und zwar hat er wahnsinnig viel weggelassen in der Übersetzung, vielleicht weil er es nicht verstanden hat. Manche Sachen sind ihm auch einfach zu komisch gewesen, zu profan, zu abgefahren, vielleicht auch unlustig, und hat es deswegen einfach weggelassen. Ich habe es ja schon mal kurz erwähnt, Shakespeare war ja ein großer Freund von Karlauern, und er hat kaum eine Möglichkeit ausgelassen, wenn sich was angeboten hat. Aber diese Wortwitze funktionieren einfach nur im Englischen. Und man muss schon sehr gut die Sprache des 17. Jahrhunderts sprechen, wenn man ihn verstehen will. Und aus diesem Grunde würde ich jetzt eher sagen, dass Schlegel hier einfach nicht derjenige war, der die Übersetzung auch in die richtige Form gebracht hat. Nochmal ein paar Jahre später war Shakespeare in seiner Sturm- und Drangzeit, das sage ich Shakespeare, ich meinte natürlich Goethe. Goethe war in seiner Sturm- und Drangzeit derjenige, der Shakespeare gerne im Original gelesen hat, und er sagte auch, man muss ihn im Original lesen. Wenn wir jetzt noch ein paar Jahre weitergehen, ihr habt ja immer wieder ein paar Folgen auch zum Zweiten Weltkrieg und zu diesen Themenkomplexen. Goebbels und Hitlers waren sehr große Verehrer und stellten ihn sogar tatsächlich über Schiller und Goethe. Wir kennen natürlich die ganzen Verfilmungen, viel Lärm um nichts mit Keanu Reeves, Denzel Washington, dann Romeo und Julia mit Leonardo DiCaprio oder Shakespeare in Love mit Gwyneth Paltrow und Joseph Fiennes. Und da sieht man einfach, dass Shakespeare tatsächlich aktuell ist. Gut, in den letzten Jahren wurde er nicht mehr so oft verfilmt. Ich glaube auch, dass immer mehr Theater sich weigern, Shakespeare aufzuführen, weil natürlich auch jetzt neue Fragestellungen aus unserer Zeit, vielleicht auch Rassismusfragen auftauchen. Aus dem Grunde sagen dann einfach viele Theaterregisseure, nee, das ist ihnen einfach zu heiß, und deswegen wollen sie ihn entsprechend nicht aufführen. Aber hierzu empfehle ich nochmal das Buch von Frank Günther, denn er ist derjenige, der das auf jeden Fall viel, viel kompetenter beschreibt, als ich das tun kann. Test. Ja, ihr seid scheinbar ziemlich gut dabei zu diskutieren. Schön, gefällt mir. Und an dieser Stelle ist scheinbar auch die Frage aufgekommen, wie historische Fälschungen erkannt werden. Ich glaube, dass es wichtig ist, bevor wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen, noch zwei andere Fragen sich zu stellen. Und zwar, warum werden Quellen überhaupt gefälscht und welche Art der Fälschung liegt insgesamt vor? Bevor ich die jetzt beantworte, muss ich auch dazu sagen, dass ich mich jetzt hier eher mit dem Mittelalter und vielleicht auch mit der frühen Neuzeit auseinandersetze, weil es hier vor allem um Urkundenfälschung geht, zumindest in der Fragestellung, wie ich sie beantworte. Warum werden Quellen gefälscht? Die Motive, die dahinter liegen, sind sicherlich oft politische, wirtschaftliche und finanzielle. Also eine unmittelbare Geschichte. Irgendjemand möchte sich möglichst sofort Vorteile verschaffen, und entsprechend werden die Quellen gefälscht. Wenn die Fälschung vorliegt, dann muss man sich auch fragen, welche Art der Fälschung ist denn hier vorhanden? Ist eine Urkunde komplett gefälscht, also neu geschaffen? Oder ist es so, dass nur einzelne Teile einer Quelle, einer bereits vorhandenen, vielleicht weggeschabt, weggekratzt wurden und neu beschrieben wurde? Das können einzelne Wörter sein, aber manchmal auch ganze Passagen. Und auch interessant aus meiner Sicht ist zu fragen, ob die Vernichtung einer Quelle ebenfalls zur historischen Fälschung zählt. Gehen wir zurück zu Elisabeth I. Sie wurde immer wieder ziemlich stinkig, wenn man den Quellen glauben darf, wenn die Frage aufgetaucht ist, ob sie überhaupt eine legitime Nachfolgerin ist. Und weil gerade in dieser Zeit die Menschen sich immer mehr Fragen zur Vergangenheit gestellt haben, sie haben gemerkt, ja, also wir sind nicht mehr so in dieser mittelalterlichen Zeit. Sie haben es noch nicht so als Mittelalter bezeichnet, aber man hat irgendwie trotzdem verstanden, ja, es sind neue Zeiten angebrochen. Aber wie war es denn früher? Man hat sich dann mit diesen Aspekten auseinandergesetzt und in diesem Zusammenhang sind auch vielleicht Quellen aufgetreten, die die Frage nach der Thronfolge entsprechend beantwortet haben oder zumindest gefragt haben, ob Elisabeth die legitime Nachfolgerin ist. Und hier wurden extrem viele Quellen vernichtet. Und ich würde tatsächlich an der Stelle behaupten, dass hier historische Fälschung vorliegt. Nun möchte ich an dieser Stelle, wenn ich die Frage beantworte, wie diese Fälschungen erkannt werden, für die historischen Hilfswissenschaften eine Lanze brechen. Denn das sind die Experten, die sich mit den unterschiedlichsten Inhalten beschäftigen. Der Historiker erarbeitet anhand von den Quellen die Geschichte, aber die Hilfswissenschaftler sind diejenigen, die im Hintergrund viele wichtige Aspekte erarbeiten. So zum Beispiel haben sie festgestellt, dass in der Merowingerzeit fast 2/3 der Urkunden gefälscht sind. Zu den Zeiten von Karl dem Großen sind es vielleicht noch 50%. Dann in der Zeit danach bei Ludwig dem Deutschen sind es vielleicht noch 1/3 der Quellen. Was sind denn diese Hilfswissenschaften? Das sind Paläographen, das sind Epigraphen, das sind Kodikologen, das ist dann Aktenkunde, Numismatik, Realienkunde, Heraldik und so weiter. All diese Aspekte helfen jetzt den Historikern zusätzlich, die Quellen entsprechend einzuschätzen. Und meistens machen es nicht die Historiker, sondern eben die Hilfswissenschaftler. Sie spezialisieren sich dann entsprechend auch auf die einzelnen Fachgebiete. Und natürlich ist es so, dass auch der ein oder andere Historiker sich hier Zusatzwissen aneignet, aber meistens hat man ja genug zu tun, sodass eben dieses Fachwissen dann entsprechend eingekauft werden muss, beziehungsweise die Kollegen dann entsprechend dann helfen. Genau die Leute sind diejenigen, die hier feststellen können, dass Urkunden gefälscht wurden. In mittelalterlichen Urkunden ist es so, dass dass die Zeugen genannt werden. Es sind schätzungsweise um die 10 Zeugen, mal mehr, mal weniger. Und man untersucht jetzt mehrere Urkunden und wenn man aber feststellen sollte, dass eine Person oder mehrere Personen innerhalb von wenigen Tagen oder wenigen Wochen an der Stelle vielleicht 600-700 Kilometer hinterlegt haben, um immer als Zeugen dabei zu sein, dann kann man sagen, also das ist entsprechend nicht richtig. Man kann natürlich anhand, das habe ich ja auch schon mal erwähnt, anhand von der Papierqualität feststellen, Die Papierqualität wurde zu den Zeiten noch nicht hergestellt, also kann die Urkunde gar nicht richtig sein. Die Tinte kann manchmal verraten, ob eine Urkunde richtig ist oder nicht. Und vielleicht findet man entsprechend tatsächlich diese Abschabungen oder die Stellen, wo was abgekratzt wurde. Und dann kann man sich auch entsprechend die Frage stellen, warum wurde die Quelle gefälscht und wem hat diese Fälschung tatsächlich vielleicht etwas gebracht? So kommt man dann drauf. Wenn man eine innere Quellenkritik anwendet, wir haben ja vorhin schon über diese Quellenkritik gesprochen, dann kann es sein, dass auf der inhaltlichen Ebene, auf der sprachlichen festgestellt wird, da werden Orte genannt, die im 13. Jahrhundert zum Beispiel eben noch gar nicht so hießen, sondern erst im 15. Jahrhundert den Namen bekommen haben. Dann kann man entsprechend auch wissen, dass hier eine Fälschung vorliegt.